Mittlerweile hatte auch die zweite und die dritte Runde der Tischgesellschaft abgegessen und es gab nochmals eine Tasse Kaffee oder ein Glas sirupartigen Tee. Schließlich wurden die Pferde gebracht, wir traten hinaus, saßen auf und ritten mit einem würdevoll ruhigen Segenswunsch für den Gastgeber davon. Sobald wir den Rücken gedreht hatten, stürzten sich die Kinder über die Reste in der Schüssel, balgten sich um die abgenagten Knochen und flüchteten mit etwa ergatterten Leckerbissen ins Freie, um sie hinter einem Busch in Sicherheit zu verzehren. Während sämtliche Hunde des Lagers schnappend umherstreiften und der Herr des Zeltes seinen Windhund mit den auserlesensten Überresten fütterte. So feierten wir in Isaouia am ersten Tag einmal, am zweiten zweimal und am dritten ebenfalls zweimal. Dann, am 30. Mai, ritten wir ab und marschierten bequeme 3 Stunden über ein altes, versandetes Lavafeld bis zu einem Tal, in dem es zahlreiche, etwa 7 Fuß tiefe Brunnen gab, mit dem üblichen, leicht salzigen Wasser. Die Abu Taji brachen auf, als wir aufbrachen, zogen mit uns zusammen und errichteten ihr Lager rings um uns her. So war ich heute zum ersten Mal Zuschauer und Mitwirkender zugleich bei dem Schauspiel eines reisenden arabischen Stammes. Unser Marsch war wesentlich verschieden von der gewöhnlichen Eintönigkeit unserer Wüstenreisen. Die ganze grau-grüne, mit Steinen und niederem Buschwerk bedeckte Ebene erzitterte wie in einer Luftspiegelung unter den Tritten der dahinziehenden Scharen. Da sah man Fußgänger, Reiter auf Kamelen oder zu Pferd, Kamele mit den hohen schwarzen Buckeln aufgepackter Ziegenhaarzelte, Kamele, die gleich riesigen Schmetterlingen dahinschaukelten unter den bunt geputzten und reich befransten Sänften, den Haudas für die Frauen, Kamele, die gleichsam gewaltige Stoßzähne hatten wie Mammuts oder breite, herabhängende Schwänze wie Vögel infolge der Ladung hochgerichteter oder hinten nachschleppender Zeltstangen aus dem hellen Holz der Silberpappel. Es gab weder Ordnung noch Marschdisziplin noch irgendwelche Leitung. Man zog in breiter Front dahin, jede Gruppe für sich, geregelt nur durch die Gleichzeitigkeit des Aufbruchs und einen natürlichen, aus zahllosen Generationen überkommenen Instinkt. Wir waren des Sirhan herzlich überdrüssig. Die Landschaft war von einer weit tieferen Hoffnungslosigkeit und Schwermut als all die freien Wüsten, die wir durchquert hatten. Sand und Steine oder auch nackter Fels haben immer noch etwas fesselnd Erregendes und in bestimmter Beleuchtung die unheimliche Schönheit unfruchtbarster Einsamkeit. Hingegen lag etwas Unheilvolles, etwas bedrohlich Böses in diesem schlangenverseuchten, salzwassergeschwängerten Sirhan mit seinen krüppeligen Palmen und dem Buschwerk, das weder zu Futter noch zu Brennholz taugte. Verabredungsgemäß marschierten wir einen Tag und dann noch einen zweiten über Guti hinaus, dessen wenig ergiebiger Brunnen fast süß war. Als wir uns Agela näherten, sahen wir ein großes Zeltlager und eine Reiterabteilung kam uns daraus entgegen. Es waren Auda, wohlbehalten von Nuri Shahlan zurück, und der einäugige Dursi ibn Dugmi, der schon in Wedge unser Gast gewesen war. Seine Anwesenheit, wie auch die starke Eskorte von Ralla, bewiesen uns die Gewogenheit Nuri Shahlans. Die Reiterschar bewillkommnete uns vor Nuris leerstehendem Haus mit einer Art Fantasia. Barhäuptig und mit wildem Geschrei jagten sie in vollem Galopp dahin, schwangen die Speere und schossen in hochwirbelndem Staub ihre Flinten und Pistolen ab. Seit unserem Aufbruch von Wedge waren nun 5 Wochen vergangen. Das mitgeführte Geld war bis auf einen kleinen Rest ausgegeben. Wir hatten alle Hammel der Howeitat verzehrt, unsere Kamele waren ausgeruht oder durch neue ersetzt, nichts hinderte uns mehr am Weitermarsch. Die bevorstehenden Abenteuer machten uns frisch und unternehmungslustig, und am Abend vor dem Aufbruch gab Auda in seinem geräumigen Zelt ein großes Abschiedsfest, das großartigste von allen. Hunderte waren anwesend, und die große Schüssel wurde 5-mal leer gegessen, ebenso rasch, wie sie wieder gefüllt und aufgetragen war. Die Sonne war in prachtvollem Abendglühen untergegangen, und nach dem Fest lagerte die ganze Gesellschaft draußen rings um den Kaffeeherd unter dem glitzernden Sternenhimmel, während Auda und andere Geschichten erzählten. Am 19. Juni 1917 brachen wir zum Vorstoß auf Akaba auf. Nasir hatte die Führung. Er ritt seine Gazala, ein Kamel, gewaltig und hochbordig wie ein antikes Schiff, seine Nachbarn gut um einen Fuß überragend und doch wohlproportioniert und mit dem leichten und geräumigen Schritt eines Straußes. Eine bildschöne Stute edelster Howitat-Zucht, die nachweislich 9-mal gekalbt hatte. Neben ihm ritt Auda, während ich um sie herumschwärmte auf meiner leichten Naama, genannt die Straußenhenne, einem Rennkamel und meiner jüngsten Erwerbung. Hinter mir folgten meine Agail mit Mohammed, dem Plumpen. Er hatte jetzt Gesellschaft bekommen in der Person eines anderen Bauern, Ahmed, der dank seiner Schlauheit und Gewandtheit 6 Jahre bei den Howitat gelebt hatte. Ein ausgepichter, gewitzter Schuft. Unser Trupp war jetzt auf mehr als 500 angewachsen. Und der Anblick dieser stattlichen Schar kräftiger, zuversichtlicher Nordländer, die in übermütiger, launiger Zählen über die weite Wüste hetzten, nahm uns im Augenblick jede ängstliche Besorgnis über den möglichen Ausgang unserer Unternehmung. Am Abend nach dem Marsch kamen die Führer der Abu Taji zum Essen zu uns. Es war eine festliche Nacht, und nach dem Mahle saßen wir draußen auf den Teppichen, angenehm erwärmt in der Kühle dieses nördlichen Hochlandes durch die glimmenden Kaffeefeuer und sprachen von allerlei fernen Dingen. Als wir in der Frühe des nächsten Tages aufbrachen, sagte mir Auda, dass er nach Bahir vorausreiten wollte und ob ich Lust hätte, mitzukommen. Nach einem scharfen, 2-stündigen Ritt sahen wir von einem Hügel aus plötzlich Bahir vor uns liegen. Auda war vorausgeeilt, um das Grab seines Sohnes Anat zu besuchen, dem 5 seiner Montalga-Vettern bei Bahir aufgelauert hatten, aus Rache für Abtan, ihren besten Fechter, der von Anat im Einzelkampf erschlagen worden war. Auda erzählte, wie Anat gegen sie angeritten war, 1 gegen 5, und gestorben war, wie es sich geziemte. Doch war ihm nur noch der kleine Mohammed als einziges Kind und unsicherer Erbe geblieben. Auda hatte mich mitgenommen, um einen Zuhörer für seine Klagen über den Tod seines Sohnes zu haben. Nun war es durchaus nicht leicht, unsere Bewegungen geheim zu halten, da wir ja den lokalen Stämmen auf unserem Wege den Anschluss an den Aufstand predigen mussten und die Nichtbekehrten uns den Türken verraten konnten. Der Feind war natürlich von unserem langen Marsch durch die Sirhan unterrichtet, und selbst der Laie konnte unschwer erkennen, dass unser Operationsziel Akaba war. Von Djefer aus wurde das weitere Vorgehen eingeleitet. Reiter wurden zu den Zelten der Dumaniye vorausgeschickt, zur Durchführung des von ihnen zugesagten Angriffs auf das Blockhaus bei Fuwela, das den Passübergang von Aba el-Lisan sperrte. Der Angriff sollte gerade 2 Tage vor dem Eintreffen der türkischen Proviantkolonne stattfinden, die von Maan aus regelmäßig einmal in der Woche die verschiedenen Posten an der Straße versorgte. Sahen sich all die kleinen, weit auseinandergezogenen Abteilungen vollständig von ihren Verbindungen abgeschnitten, so musste ihnen sehr bald der Hunger eindringlich zu Gemüte führen, dass jeder Widerstand nutzlos war. In der Frühe des nächsten Morgens erschien ein erschöpfter Reiter in unserem Lager und brachte die Nachricht, dass die Dumaniye am gestrigen Nachmittag, gleich nach Eintreffen unserer Boten, den Angriff auf das Blockhaus bei Fuwela begonnen hatten. Doch war die Überrumpelung nicht ganz gelungen. Die Türken hatten ihre steinernen Brustwehren besetzt und den Angriff abgeschlagen. Die entmutigten Araber zogen sich in sicheren Schutz zurück, und der Feind, in dem Glauben, es handele sich hier um einen der gewöhnlichen Überfälle durch die Stämme, hatte eine Abteilung Berittener gegen das nächstgelegene Zeltlager ausgesandt. Dort waren nur ein alter Mann, 6 Frauen und 7 Kinder zurückgeblieben. In ihrem Ärger darüber, dass sie keinen mannbaren Gegner antrafen, zerstörten sie das ganze Lager und schnitten den Wehrlosen die Kehle durch. Die in den Bergen versteckten Dumaniye hörten erst davon, als es schon zu spät war. Dann aber warfen sie sich wuterfüllt den Mördern auf ihrem Rückweg entgegen und machten sie fast bis auf den letzten Mann nieder. Um ihre Rache vollständig zu machen, griffen sie das nunmehr nur noch schwach besetzte Blockhaus an, eroberten es im ersten wilden Ansturm und machten keine Gefangenen. Nach Einbruch der Dunkelheit, als unser Abmarsch nicht mehr gesehen werden konnte, zogen wir uns 10 Meilen nach Westen zu in sichere Deckung. Dort wurde Feuer angemacht und Brot gebacken. Doch war unser Mahl noch nicht bereitet, als 3 Reiter in vollem Galopp herankamen und meldeten, dass eine lange Kolonne neuer feindlicher Truppen, Infanterie und Geschütze, soeben von Mahn herkommend bei Aber el-Lissan aufgetaucht sei. Die durch den Sieg desorganisierten Dumaniyä hatten das Gebiet kampflos räumen müssen. Sie waren jetzt in Batra und warteten auf uns. So hatten wir also Aber el-Lissan, das Blockhaus, den Pass und den Besitz der Straße nach Akaba verloren, ohne einen Schuss abgegeben zu haben. Solche Nachrichten brachten uns geschwind auf die Beine. Im Nu waren die Kamele beladen, und schon marschierten wir über die weitgewählten Höhenzüge, die zum Tafelland von Syrien aufsteigen. Wir hatten das noch heiße Brot in den Händen, und indes wir aßen, mischte sich in seinen Geschmack der Staub unserer talwärts ziehenden Heerschar und ein Hauch des eigentümlich strengen Geruchs der Wacholdersträucher, die die Hänge überwucherten. In der regungslosen Luft dieser Hochlandsabende, nach langem Sommertag, erregte jeder Eindruck die Sinne besonders stark. Und wenn wir, wie es meist der Fall war, in tiefer Kolonne marschierten, so stiegen ganze Duftwolken aus den blütenbeladenen Zweigen, die die vordersten Kamele im Gehen streiften, empor und lagerten sich wie ein langer Schleier des Wohlgeruchs bis über die letzten Reihen hin. Über den offenen Hängen herrschte der klare, herbe Hauch des Wacholders, in den Talgründen die beklemmende Schwüle üppigeren Wachstums. Wie durch einen einzigen großen Garten führte uns unser Nachtmarsch, Blumenbeet an Blumenbeet in unendlicher, unsichtbarer Mannigfaltigkeit. Auch alle Geräusche klangen sehr rein. Auda, weit voraus, hob an zu singen. Und die Reihen stimmten von Zeit zu Zeit ein, mit der herzergreifenden Inbrunst eines Heeres, das in die Schlacht zieht. Wir ritten die ganze Nacht durch, und bei Morgengrauen hielten wir auf dem Höhenkamm zwischen Batra und Aber el-Lissan, von dem aus man einen wundervollen Blick hatte über die grün-goldene Ebene von Guwera, bis zu den rötlichen Bergketten, die Akaba und das Meer dem Auge verbargen. Solange das Bataillon den Pass besetzt hielt, war uns der Weg nach Akaba gesperrt. Es musste aus seiner Stellung vertrieben werden, oder Wagnis und Mühen zweier langer Monate waren gänzlich nutzlos vergeudet. Zum Glück brachte uns die klägliche Führung des Feindes unverdienten Vorteil. Das Bataillon lagerte sorglos im Tal, indes wir unbemerkt die Höhen ringsum in weitem Umkreis besetzten. Wir begannen, sie in ihren Stellungen unter Hängen und Felsvorsprüngen bei der Wasserstelle beharrlich durch Schüsse zu beunruhigen, in der Hoffnung, sie aufzuscheuchen und zu einem Angriff gegen uns bergaufwärts zu verlocken. Mittlerweile hatte sich Saal mit einer Abteilung Berittener nordwärts gewandt, um die Telegraphen- und Telefonleitung nach Mahan zu durchschneiden. Das Scharmützel ging so den ganzen Tag über weiter. Es war entsetzlich heiß. Heißer, als ich es je in Arabien erlebt hatte. Und die gespannte Erregung und das ständige Hin und Her nahm uns arg mit. Selbst einzelne der zähen Eingeborenen brachen unter den grausamen Strahlen der Sonne zusammen und schleppten sich, oder man trug sie, unter den Schutz von Felsen, um sich in ihrem Schatten zu erholen. Fortwährend liefen wir Hügel auf und Hügel ab, um unsere Minderzahl durch raschen Stellungswechsel auszugleichen. Und kaum angekommen, spähten wir schon wieder über die langen Bergketten hin nach einem neuen, geeigneten Punkt, um dem oder jenem Manöver des Feindes zu begegnen. Die Berghänge waren steil und pumpten uns den Atem aus. Das zähe Gras wickelte sich beim Laufen hemmend um unsere Knöchel, wie wenn Hände nach uns griffen und uns zurückzerrten. Die harten Kalksteinriffe, die über die Bergrücken hinausragten, rissen die Haut an unseren Füßen auf, und bereits lange vor Abendwerden hinterließen die Eifrigen unter uns bei jedem Schritt eine rötliche Spur auf dem Boden. Kurz nach Mittag bekam ich eine Art Hitzschlag oder so etwas, denn ich fühlte mich hundeelend und alles wurde mir gleichgültig. Ich schleppte mich zu einer überhängenden Felswand, wo das aus dem Gestein sickernde Wasser sich in einer kleinen Pfütze gesammelt hatte, um darüber ausgestreckt ein wenig Feuchtigkeit aus dem Schlamm durch den Filter meines Ärmels zu saugen. Nasir kam hinzu, keuchend wie ein gehetztes Wild, die geplatzten, blutenden Lippen verzerrt vor Schmerz und Erschöpfung. Und dann erschien auch der alte Auda, mächtig daherschreitend, mit blutunterlaufenen, wild starrenden Augen und das knorrige Gesicht zuckend vor Erregung. Er grinste höhnisch, als er uns ausgestreckt und Kühlung suchend unter der Felswand liegen sah, und krächzte mich an: »Nun, wie ist das mit den Hoetat? Immer nur schwätzen und nichts tun?« »Wahrhaftiger Gott, ja«, spie ich zurück, denn ich war erbost auf ihn und mich und alle. »Sie schießen viel und treffen wenig.« Auda, zitternd und bleich vor Wut, riss sein Kopftuch herunter und schleuderte es vor mir zu Boden. Dann lief er wie ein Besessener zurück den Berg hinan und rief mit seiner gewaltig tönenden und rasselnden Stimme seine Leute zusammen. Sie sammelten sich um ihn, und wenige Sekunden später stoben sie bergabwärts auseinander. Ich fürchtete Unheil, raffte mich auf und erklomm den Gipfel, auf dem Auda, unverwandt nach dem Feind starrend, allein zurückgeblieben war. Doch er rief mir nur zu: »Nimm dein Kamel, wenn du sehen willst, was der alte Mann tut!« Nasir hieß die Kamele heranbringen, und wir saßen auf. »Vorwärts jetzt!« schrie mir Nasir mit seinen blutigen Lippen zu. Und wie besessen jagten wir unsere Kamele den Hang hinunter dem Feind entgegen. Der Hang war nicht allzu steil für einen Kamelgalopp, aber doch steil genug, um bei dieser tollen Jagd jede Herrschaft über das Tier zu verlieren. Und dennoch brachten es die Araber fertig, rechts und links herauszuschwenken und in die türkischen Massen zu feuern. Der Feind war noch wie gelähmt vor Schrecken von dem wilden Angriff Audas, und daher entging ihm unser Vorsturm über den östlichen Hang. So brachen wir überraschend und von der Flanke her in seine Reihen ein. Und ein Angriff einer Kameltruppe, die mit einem Tempo von fast 30 Meilen die Stunde heranbraust, ist unwiderstehlich. Die Hoetat waren in rasender Wut, denn das Niedermetzeln ihrer Frauen am Tage vorher hatte ihnen plötzlich eine ganz neue und schreckliche Seite der Kriegführung enthüllt. Daher blieben nur etwa 160 Gefangene, viele darunter verwundet. An die 300 aber lagen tot oder sterbend über das offene Tal hin verstreut. Auda kam zu Fuß herbeigeeilt, seine Augen glühten vor Kampflust und die Worte sprudelten überhastet und zusammenhanglos aus seinem Mund hervor. »Tun! Tat! Wo sind Worte? Tat! Kugeln! Abu Taji!« Und er zeigte uns sein zertrümmertes Fernglas, seinen durchlöcherten Pistolenhalfter und seine Säbelscheide, deren Leder in Fetzen herunterhing. Beim Angriff war auf ihn eine Salve abgefeuert worden, die seine Stute unter ihm getötet hatte, aber die 6 Kugeln durch seine Kleider hatten ihn selbst verschont. Später erzählte er mir unter strengster Verschwiegenheit, dass er sich vor 13 Jahren einen kleinen gedruckten Amulett-Koran für 120 Pfund gekauft hatte und seitdem nie wieder verwundet worden war. Und wirklich hatte der Tod sein Angesicht gemieden, und dafür rings um ihn her unter seinen Brüdern, Söhnen und Gefolgsmännern gewütet. Das Buch war eine billige Glasgower Ausgabe, 18 Pence wert, aber keiner hätte je einem Auda gegenüber gewagt, solchen Aberglauben zu belächeln. Er war gewaltig stolz auf den Sieg, vor allem weil er mich beschämt und mir gezeigt hatte, was sein Stamm zu tun imstande war. Mohammed war wütend und schalt uns ein paar von Narren, mich in erster Linie, weil ich Auda durch Worte gleich Steinwürfen beleidigt und ihn dadurch zu diesem Wahnsinn aufgestachelt hatte, der uns alle das Leben hätte kosten können. Indessen waren nur 2 der unsrigen gefallen, ein Ruala und ein Sherari. Es war gewiss höchst schmerzlich, auch nur einen unserer Leute verlieren zu müssen, aber die Zeit drängte aufs Äußerste, und für unseren Vormarsch auf Akaba war es von so ausschlaggebender Bedeutung, die Straße von Man in Besitz zu bekommen und die kleinen türkischen Besatzungen zwischen uns und der Küste zu überrennen, dass ich um dessentwillen bereitwillig auch noch mehr als 2 daran gegeben hätte. Unser Vorteil war dadurch nicht zu teuer erkauft. Die Araber hatten mittlerweile die Türken, ihre Gepäckkolonnen und ihr Lager ausgeplündert. Und bald nach Mondaufgang kam Auda und erklärte, dass wir aufbrechen müssten. Nasir und mir passte das wenig. An diesem Abend wehte ein kühler West und auf dem Aba el-Lisan, 4000 Fuß hoch, nach der Hitze und Kampfglut des Tages, biss die feuchte Kälte höchst unangenehm in unsere Wunden und Brandblasen. Die Quelle aber, ein silberner Streifen über schmalem Kieselbett, war rings umgeben von herrlichem Rasen, grün und weich, auf dem wir in unsere Mäntel gehüllt lagerten. Auda bestand auf sofortigem Aufbruch. Teils aus Aberglauben, er scheute die Nähe der Toten ringsumher, teils aus Besorgnis, die Türken könnten mit starken Kräften zurückkehren, oder andere Clans der Howe-Tat möchten uns vielleicht im Schlaf überfallen. Einige von diesen waren seine Blutsfeinde. Sie konnten sich nachher darauf hinausreden, sie hätten uns zu Hilfe kommen wollen und uns in der Dunkelheit für Türken gehalten und blindlings auf uns gefeuert. Also erhob sich alles, und die bekümmerten Gefangenen wurden in Reihe und Glied gestoßen. Für den Araber besteht der Hauptteil des Siegestriumphes darin, die Kleider des Feindes zu tragen. Und am nächsten Tage zeigte sich unsere Truppe, wenigstens was die obere Hälfte betrifft, in eine türkische umgewandelt. Jeder Mann trug einen braunen Waffenrock. Das feindliche Bataillon war direkt aus der Heimat gekommen und daher ganz mit neuen Uniformen ausgestattet gewesen. Schließlich war denn unsere kleine Heerschar marschbereit und wand sich langsam die Höhe hinauf und jenseits bis zu einer windgeschützten Stelle, wo gerastet wurde. Während die ermüdete Mannschaft schlief, diktierten wir Briefe an die Küsten-Howe-Tat, schilderten ihnen unseren Sieg und trugen ihnen auf, alle Türken bei ihnen aufzugreifen und sie bis zu unserem Eintreffen festzusetzen. Einen der gefangenen Offiziere, von Beruf Polizist und von seinen aktiven Kameraden missachtet, hatten wir freundlich behandelt und brachten ihn dazu, für uns die türkischen Schreiben an die Kommandanten von Guera, Ketera und Hadra abzufassen, die drei noch vor uns auf dem Wege nach Akaba liegenden Posten. Wir eröffneten ihnen darin, dass wir, wenn wir kühlen Bluts waren, auch Gefangene machten und bei sofortiger Übergabe gute Behandlung und sichere Auslieferung nach Ägypten gewährleisten könnten. Das dauerte bis zum Morgengrauen, und dann ordnete Auda uns zum Marsch und führte uns die letzte Meile durch sanftes, heidebewachsenes Tal zwischen weichgerundeten Bergen hinan. Und indes wir noch so in freundlich grüner Geborgenheit eine neue Schwellung erstiegen, sahen wir mit einem Mal, dass es die letzte war und dass wir plötzlich am Rande der freien Tiefe standen. Der jähe, herrliche Ausblick riss mich zu Entzücken hin. Und auch später noch, so oft wir an diese Stelle kamen, befiel mich jedes Mal ein gewisses Ungestüm und der Drang, das Kamel anzustacheln und mich im Sattel aufzurichten, um wieder über den Kamm hinweg in diese offene Weite zu schauen. Nach tagelanger Heerfahrt durch raues Bergland im Kerker der Täler, hier plötzlich am Gestade der Freiheit zu stehen, war eine wahre Augenweide der Seele, gleichsam ein Blick durch ein Fenster in der Festungsmauer des Lebens. Den Serpentinenpfad nach Star zu gingen wir zu Fuß hinunter, um seine Schönheit voll zu genießen. Denn auf dem wiegenden Rücken der Kamele wurde man zu leicht schläfrig. Unten im Grunde fanden die Tiere wirres Dorngesträuch, das ihren Mäulern sehr behagte. Wir, weit vorn an der Spitze der Kolonne, machten Halt, streckten uns auf das weiche Lager des Sandes und schliefen augenblicklich ein. Der nächste Tag war der 4. Juli. Die Zeit drängte, denn wir waren hungrig und Akaba lag noch weit vor uns. Die Schluchten des Wadi Itim wurden immer verworrener und wilder, indes wir tiefer vordrangen. Jenseits Ketera fanden wir einen türkischen Posten nach dem anderen verlassen. Sie waren nach Kadra eingezogen worden, dem befestigten Platz an der Mündung des Itim, der Akaba gegen eine Landung von See gut deckte. Doch hatte, zum Glück für uns, der Feind nie einen Angriff aus dem Innern vermutet und daher bei all seinem sonstigen starken Ausbau nach der Landseite zu keinerlei Stützpunkte oder Gräben angelegt. Unser Erscheinen aus dieser Richtung überraschte ihn völlig und verursachte eine Panik. Am Nachmittag waren wir in Fühlung mit der Hauptstellung von Kadra und hörten von einheimischen Arabern, dass alle Außenposten um Akaba herum eingezogen oder verringert waren, so dass in Kadra nur 300 Mann lagen. Wir saßen ab, um zu beratschlagen, und erfuhren, dass der Feind zum Widerstand entschlossen sei und bombensichere Unterstände habe, nebst einem neu angelegten artesischen Brunnen. Nur, hieß es, fehle es sehr an Lebensmitteln. Uns ging das genauso. Wir waren unschlüssig. Im Kriegsrat schwankte man hin und her. Gründe und Gegengründe prasselten zwischen den Vorsichtigen und den Wagemutigen. Die Gemüter waren erhitzt und man fühlte sich auch körperlich ruhelos in dieser weißglühenden Schlucht, deren Granitwände die Sonne in Myriaden schimmernder Lichtpunkte zurückstrahlten und in deren enggewundene Tiefe kein Lüftchen dringen konnte, um ein wenig Kühlung in die steigende Hitze zu bringen. Unsere Zahl hatte sich verdoppelt. Die Leute standen auf dem schmalen Raum so dicht gedrängt um uns her, dass wir die Versammlung zwei- oder dreimal abbrachen, teils damit man nicht hören sollte, wie wir uns zankten, teils weil in der glühenden Enge der Geruch der ungewaschenen Körper unerträglich war. In unseren Schläfen klopfte der schwere Puls wie Hammerschläge. Mit Hilfe eines kleinen Rekruten, der erklärte, er wüsste, wie das zu machen wäre, unternahmen wir einen Versuch, uns mit den Türken zu verständigen. Wir gingen mit ihm bis dicht an die Gräben heran und schickten hinein nach einem Offizier, um mit uns zu verhandeln. Nach einigem Zögern erschien auch einer, und wir setzten ihm die Lage auf der Straße hinter uns auseinander, sprachen von unseren immer noch wachsenden Kräften und dass wir leider wenig Macht besäßen über die Stimmung unserer Leute. Der Erfolg war, dass sie erklärten, bei Tagesanbruch kapitulieren zu wollen. So hatten wir, trotz allen Durstes, wieder einmal eine Nacht des Schlafs, ein höchst selten zu verzeichnendes Ereignis. Bei Anbruch des nächsten Tages ging jedoch der Kampf auf allen Seiten los. Während der Nacht waren weitere 100 Bergbewohner, unsere Zahl wiederum verdoppelnd, zu uns gestoßen und hatten, da sie nichts von unserer Abmachung wussten, auf die Türken zu feuern begonnen, die sich ihrerseits verteidigten. Nasir mit Dgeytir und seinen Agail in Kolonne zu vieren, rückten im offenen Talbett vor. Unsere Leute hörten auf zu schießen. Darauf stellten auch die Türken das Feuer ein, denn in ihrer Truppe steckte keine Kampfkraft mehr und ihre Mägen waren leer. Uns dagegen glaubten sie gut versorgt. So ging denn die Übergabe ohne weiteren Zwischenfall vonstatten. Als sich die Araber plündernd über den Ort ergossen, bemerkte ich einen Ingenieuroffizier in feldgrauer Uniform mit rötlichem Bart und verstörten blauen Augen. Ich redete ihn Deutsch an. Er war der Brunnenbohrer und verstand kein Türkisch. Die jüngsten Ereignisse waren ihm ein Rätsel, und er bat mich, ihm zu erklären, was das Ganze hier eigentlich bedeutete. Ich sagte, das wäre der Aufstand der Araber gegen die Türken. Es dauerte eine Weile, ehe ihm das einging. Dann wünschte er zu wissen, wer unser Führer sei. Ich sagte, der Scherif von Mekka. Er sprach die Vermutung aus, dass er nach Mekka geschickt werden würde. Er nach Ägypten, sagte ich. Er erkundigte sich nach dem Preis von Zucker, und als ich erwiderte, billig und reichlich, war er zufrieden. Den Verlust seines Gepäcks trug er mit philosophischem Gleichmut, aber um seinen Brunnen tat es ihm leid, denn es fehlte nur noch wenig, so hätte er ihn fertiggestellt und sich ein bleibendes Denkmal damit geschaffen. Er führte mich zu der Anlage mit dem erst halbfertigen Pumpwerk. Mittels eines Zieheimers schöpften wir köstliches, klares Wasser, genug, um unser aller Durst zu löschen. Dann jagten wir 4 weitere Meilen durch treibenden Sandsturm nach Akaba hinab und am 6. Juli schnurstracks in die aufspritzende See hinein, genau 2 Monate nach dem Aufbruch von Wedge. Wir saßen ab, um den Strom unserer Leute vorüberziehen zu sehen, lange Reihen erhitzter, leerer Gesichter, in denen nichts zu uns sprach. Seit Monaten war Akaba das Ziel und der einzige Gegenstand unseres Wollens gewesen. Wir hatten keinen anderen Gedanken gehabt, keinen anderen Gedanken haben wollen als diesen einen. Nun, da das Ziel erreicht war, fühlten wir uns ein wenig enttäuscht über diese Menschen, die ihre äußerste Kraft an eine Aufgabe gesetzt hatten, deren Vollendung dennoch nichts Wesentliches in ihnen, weder in geistiger noch körperlicher Beziehung veränderte. Der Hunger riss uns aus unseren Betrachtungen. Zu unseren 500 Mann waren jetzt noch 700 Gefangene und an die 2000 erwartungsvolle Verbündete gekommen. Wir hatten kein Geld, außerdem auch keine Möglichkeit, etwas zu kaufen und vor 2 Tagen zum letzten Mal etwas zu essen bekommen. Zwar besaßen wir in unseren Reitkamelen einen Fleischvorrat, ausreichend für 6 Wochen, aber es war eine armselige und dabei höchst kostspielige Nahrung. Machten wir allzu ausgiebigen Gebrauch davon, so waren wir späterhin zur Unbeweglichkeit verurteilt. Beim Abendessen wurden wir uns über die dringende Notwendigkeit klar, zu den Engländern nach Suez, 150 Wüstenmeilen weit, Nachricht zu schicken und ein Entsatzschiff zu erbitten. Ich beschloss, die Reise selbst zu unternehmen, wählte 8 Mann, meist Howetat, als Begleitung auf den leistungsfähigsten Kamelen unserer Truppe. In Schatt herrschte erstaunliche Unordnung, und nirgends war ein Posten, der uns anhielt. Vor 2 oder 3 Tagen war hier die Pest aufgetreten. Das alte Lager war in Eile geräumt worden und stand verlassen, während die Truppen draußen in der freien Wüste bivakierten. Davon wussten wir natürlich nichts, und ich suchte in den leeren Büros umher, bis ich ein Telefon gefunden hatte. Ich klingelte die Kommandantur in Suez an und sagte, dass ich übergesetzt werden wollte. Der freundliche Mittler verband mich mit dem Büro des Schifffahrtsamts. Dies leitete Major Littleton, der tüchtigsten einer, der es sich neben seinen sonstigen zahllosen Obliegenheiten auch noch zur Aufgabe gemacht hatte, jedes einzelne Kriegsschiff der Roten Meerflotte, das die Suezstraße passierte, anzuhalten und ihm mit freundlicher Überredung so lange zuzusetzen, bis es sich, oft mit saurer Miene, bereit erklärte, seine Decks mit Material für Wedge oder Yanbo vollzustopfen. Auf diese Art expedierte er mühelos und sozusagen im Nebenamt Tausende von Ballen und Mannschaften für uns und fand dabei noch Zeit, über die sonderbaren Methoden von uns sonderbaren Leuten zu lächeln. Wir konnten stets auf seine Hilfe rechnen. Und auch heute, sobald er hörte, wer und wo ich war, war jede Schwierigkeit mit einem Schlage behoben. Seine Barkasse stände bereit, würde in einer halben Stunde in Schatt sein. Ich sollte direkt in sein Büro kommen. Meine Begleiter sandte ich mit den Kamelen nordwärts nach Kubri, wo ich ihnen telefonisch von Suez aus Unterkunft und Verpflegung in dem dortigen Tierdepot an der asiatischen Küste verschaffte. Später kam dann natürlich ihre Belohnung in Gestalt herrlicher und aufregender Tage in Kairo. Littleton sah meine Erschöpfung und sandte mich gleich in das Hotel. Vor Zeiten war es mir höchst schäbig vorgekommen, erschien mir aber jetzt als ein Paradies. Und nachdem der erste befremdende Eindruck meiner Person und meiner Kleidung überwunden war, bekam ich mein heißes Bad, eisgekühlte Getränke, gleich 6 hintereinander, und das Dinner und das Bett meiner Träume. Ein Nachrichtenoffizier, den man von dem verdächtigen Aufenthalt eines verkleideten Europäers im Sinai-Hotel unterrichtet hatte, besuchte mich. Bereitwillig übernahm er die Sorge für meine Leute und verschaffte mir Fahrkarte und Pass nach Kairo für den nächsten Tag. Ismailia war die Umsteigestation für Kairo und auf dem Bahnsteig warteten die Reisenden auf den Express von Port Said. Ein 2. Zug lief ein, mit einem üppigen Salonwagen, dem Admiral Wemyss, Burmeister und Neville entstiegen, in Begleitung eines Generals von sehr hohem Rang und sehr umfangreicher Erscheinung. Der ganze Bahnsteig geriet in gewaltige Spannung, während die 4 in gewichtigem Gespräch auf- und abschritten. Offiziere grüßten einmal, ein 2. Mal, die 4 schritten immer noch auf und ab. 3-mal war zu viel. Einige zogen sich an die Schranke zurück und blieben dort in strammer Haltung stehen. Das waren die unterwürfigen Seelen. Einige verdrückten sich, das waren die Stolzen. Einige wandten sich nach dem Bücherstand um und studierten eifrig die Titel. Das waren die Schüchternen. Nur einer blieb dreist und gottesfürchtig stehen. Burmeisters Blick fiel auf mich, wie ich dastand und starrte. Er überlegte, wer das wohl sein könnte, denn ich war kupferrot gebrannt und knochenhager von den langen Ritten. Später stellte ich fest, dass ich kaum 46 Kilo wog. Schließlich redete er mich an und ich erzählte ihm die Geschichte unseres noch nicht gemeldeten Vorstoßes auf Akaba. Er fing sogleich Feuer. Ich bat ihn, den Admiral zu veranlassen, sofort ein Schiff mit Proviant nach Akaba zu entsenden. Burmeister sagte, dass die heute eintreffende Dufferin in Suez Proviant laden und direkt nach Akaba fahren sollte. Die dortigen Gefangenen könnte sie dann gleich zurücktransportieren. Großartig! Er würde gleich selbst den Befehl geben, ohne erst den Admiral oder Allenby damit zu belästigen. »Allenby«, rief ich, »was macht er hier?« »Er hat den Oberbefehl übernommen.« »Und Murray?« »Ist nach Hause gegangen.« Das waren gewaltige Neuigkeiten von allergrößter Bedeutung für mich. Ich stieg wieder in meinen Zug, und während der Weiterfahrt überdachte ich in meinem Herzen, ob dieser schwerfällige Mann mit dem geröteten Gesicht wohl ebenso wäre wie die meisten anderen Generäle und ob es uns wieder 6 Monate Arbeit kosten würde, ihn zu überzeugen. Murray und Belinda waren so zögernd an die Sache herangegangen, dass wir anfangs immer nur darauf bedacht sein mussten, nicht den Feind, sondern die Widerstände unserer eigenen Führung zu besiegen. Erst ganz allmählich und mit glücklichem Fortschreiten des Aufstandes waren Sir Archibald Murray und sein Stabschef gewonnen worden, hatten sich dann aber während der letzten Monate beim Kriegsamt in London für das arabische Unternehmen und insbesondere für Faisal mit aller Entschiedenheit eingesetzt. Das war hochherzig und zugleich für uns ein stiller Triumph, denn die zwei waren ein höchst ungleiches Gespann. Murray intuitiv, scharf zupackend, nervig, elastisch, unbeständig, Lyndon Bell dagegen ganz und gar aus soliden Berufsanschauungen aufgebaut, gehalten vom Mörtel offizieller Meinung und Billigung und dann poliert und abgeschliffen zum vollendeten Normaltyp. In Kairo schlappten meine Sandalen über die mittäglich stillen Gänge des Savoy Hotels zu Claytons Zimmer, der seine Mahlzeiten tunlichst abzukürzen pflegte, um sich die stets dringliche Arbeit vom Halse zu schaffen. Als ich eintrat, blickte er kurz vom Schreibtisch auf und murmelte »Mushfadi«, englisch-ägyptisch für »beschäftigt«. Doch dann erkannte er mich und hieß mich überrascht willkommen. Ich hatte am Abend vorher in Suez einen kurzen Bericht niedergeschrieben, so brauchten wir nur über das zu sprechen, was zunächst zu tun war. Während der Unterredung klingelte der Admiral an und teilte mit, dass die Dufferin bereits in Suez war und Mehl für Akaba an Bord nahm. Clayton ließ 16.000 Pfund in Gold anweisen und sorgte für Begleitmannschaft, die das Geld noch mit dem 3-Uhr-Zug nach Suez bringen sollte. Vor allem musste Nasir in die Lage gesetzt werden, seine Schulden zu bezahlen, denn wir hatten in Bair, Jeffer und Guera nur auf Depeschenformulare geschriebene Anweisungen ausgegeben, zahlbar auf den Inhaber in Akaba. Ein großzügiges, aber etwas ungewohntes System, denn bis dahin hatte noch keiner gewagt, in Arabien mit Papiergeld zu bezahlen, weil die Beduinen weder Taschen in ihren Kleidern noch Geldschränke in ihren Zelten haben und Noten nicht gut zur sicheren Aufbewahrung vergraben werden können. Daher bestand ein unüberwindliches Vorurteil gegen Papiergeld, und im Interesse unseres Ansehens war es dringend notwendig, die Anweisungen so bald als möglich einzulösen. Da ich in meiner arabischen Tracht überall Aufsehen erregte, musste ich mir andere Kleidung beschaffen. Aber meine alten Sachen waren von Motten zerfressen, und es dauerte 3 Tage, bis ich wieder in der europäisch fragwürdigen Weise angezogen erscheinen konnte. Noch vor dieser Umwandlung war der Oberkommandierende auf mich aufmerksam geworden und wünschte mich zu sprechen. In meinem Bericht hatte ich die Bedeutung der östlichen Stämme Syriens besonders hervorgehoben, als ein wirksamer Faktor zur Bedrohung der rückwärtigen Verbindungen der Türken jenseits Jerusalem. Das passte gut in seine Pläne, und er wollte sich ein Urteil über mich bilden. Es war ein recht drolliges Interview. Allenby konnte sich nicht recht klar darüber werden, wie weit er es hier mit einem ehrlich Überzeugten oder mit einem Scharlatan zu tun hatte. Ich merkte, wie diese Frage hinter seiner Stirn arbeitete, tat aber nichts, ihm auf die Sprünge zu helfen. Er redete nicht viel, stellte nur wenige Fragen, aber studierte die Karte und hörte aufmerksam meinem Vortrag über das östliche Syrien und seine Bewohner zu. Zum Schluss warf er das Kinn hoch und sagte kurz: »Gut, ich werde für Sie tun, was ich kann.« Damit war ich entlassen. Ich wusste nicht recht, wie weit ich ihn gewonnen hatte. Aber mit der Zeit sollten wir erfahren, dass er es vollkommen ernst damit meinte und dass, was ein General Allenby tun konnte, vollauf genügte, auch für seinen anspruchsvollsten Untergebenen. Clayton gegenüber sprach ich mich ganz rückhaltlos aus. Akaba war nach meinen Plänen und auf meine Initiative hin erobert worden, und die ganze Verantwortung hatte allein auf meinen Schultern gelastet. Ich fühlte mich befähigt, weit mehr noch zu tun und wollte noch mehr tun. Ob er nicht auch der Meinung wäre, dass ich mir nun ein Recht erworben hätte, mein eigener Herr zu sein. Bei den Arabern hieße es, jeder hält seine Läuse für Gazellen, und das täte ich, weiß Gott. Clayton gab zu, dass da recht beträchtliche und brauchbare Läuse vorhanden wären, wandte aber ein, dass man das Kommando nicht gut einem an Rang jüngeren Offizier geben könnte. Er schlug Joyce als Kommandant von Akaba vor, eine Lösung, die mir durchaus behagte. Auf Joyce konnte man Häuser bauen, ein heiterer, umgänglicher, zuverlässiger Charakter. Das Übrige machte keine Schwierigkeit. Als Nachschuboffizier sollten wir Goslett bekommen, einen Londoner Geschäftsmann, der bereits in dem Durcheinander in Wedge gründliche Ordnung geschaffen hatte. Die Flugzeuge waren zurzeit noch nicht verwendungsfähig, aber die Panzerwagen konnten sofort nach Akaba geschickt werden und, falls der Admiral freigebig war, würden wir auch ein Wachtschiff bekommen. Wir riefen Sir Roslyn Wemyss an und seine Gefälligkeit übertraf unsere Erwartungen. Sein eigenes Flaggschiff, der Orealus, sollte für die ersten paar Wochen in Akaba stationiert werden. Das war großartig, denn in Arabien bewertet man die Schiffe nach der Zahl der Schornsteine, und der Orealus besaß ganz ausnahmsweise deren 4. Ein so ansehnliches Schiff würde die Bergvölker unmittelbar davon überzeugen, dass wir wirklich die siegreiche Seite wären. Und außerdem würde uns seine sehr starke Besatzung, dank des stets bereitwilligen Kommandanten Everard Fielding, noch so ganz nebenbei einen nützlichen Landungskai bauen. Bezüglich der arabischen Streitkräfte schlug ich vor, das ausgedehnte und wenig günstige Wedge ganz aufzulassen und Faisal mit seiner Armee nach Akaba heranzuziehen. Dann wies ich darauf hin, dass Akaba die rechte Flanke Allenbys war, von seinem Zentrum nur 100, von Mekka dagegen 800 Meilen entfernt. Mit dem Fortschreiten des arabischen Aufstandes würde sein Schwergewicht sich mehr und mehr nach Palästina hin verschieben. Es war daher nur folgerichtig, Faisal aus dem Machtbereich König Husseins zu lösen und ihn als einen der Armeeführer Allenby, dem Oberkommandierenden des Vormarsches der Verbündeten von Ägypten, zu unterstellen. Dieser Gedanke barg Schwierigkeiten. Würde Faisal dazu bereit sein? Ich hatte schon vor Monaten in Wedge mit ihm darüber gesprochen. Und wie stellte sich der Generalresident von Ägypten zu dieser Frage? Faisals Armee war die stärkste und am besten geschulte im Hedjas und versprach auch in Zukunft noch eine bedeutende Rolle zu spielen. General Wingate hatte die volle Verantwortung für den arabischen Aufstand gerade in den kritischsten und trübsten Stunden auf sich genommen und dabei Ruf und Stellung riskiert. Konnte man ihm zumuten, gerade jetzt an der Schwelle des Erfolges den Ruhm des Gelingens anderen zu überlassen? Clayton, der Wingate gut kannte, trug keine Scheu, ihm den Vorschlag zu unterbreiten. Wingate war sofort einverstanden und erwiderte, dass es ihm, wenn diese direkte Unterstellung dem guten Ausgang der Sache diente, nicht nur eine Pflicht, sondern auch eine Freude wäre, Faisal dem General Allenby zu überlassen. Eine letzte Schwierigkeit für die Umgruppierung bildete König Hussein, ein eigensinniger, misstrauischer Charakter und voraussichtlich kaum geneigt, seine sorglich gehätschelte Eitelkeit im Interesse einheitlicher Führung aufzugeben. Sein Widerstand konnte den ganzen Plan gefährden. Daher bot ich mich an, selbst hinunterzugehen und auf ihn einzuwirken. Unterwegs wollte ich bei Faisal vorsprechen und von ihm die wärmsten Empfehlungen für die Umwandlung mitnehmen, um dadurch dem eindringlichen Brief Wingates an König Hussein den nötigen Nachdruck zu geben. Damit war man einverstanden und die Dufferin, die eben von Akaba zurückkam, erhielt Befehl, mich nach Dschidda zu bringen. König Hussein traf von Mekka her ein, und es wurde über dies und jenes hin und her geredet. Wilson war gewissermaßen das königliche Versuchskarnickel, an dem er zweifelhafte Entschlüsse zunächst auf ihre Wirkung hin ausprobieren konnte. Dank Wilson wurde die Unterstellung Faisals unter Allenby angenommen. Und König Hussein nahm die Gelegenheit wahr, seine ehrliche Anhängerschaft an unser Bündnis zu betonen. Dann wechselte er das Thema und kam, wie stets ohne jeden sichtlichen Zusammenhang, auf seine religiöse Stellung zu sprechen. Er war weder strenger Schiit noch strenger Sunnit und hielt es mehr mit einer schlichten, über dem Schisma stehenden Auslegung des Glaubens. So großzügig seine Stellung zu den überweltlichen Dingen war, ebenso beschränkt und engstirnig dachte er in Sachen der Politik und verriet dabei jene niedrige Einstellung des kleinen Mannes, die dem Gegner jede Ehrlichkeit der Gesinnung von vornherein abspricht. Ich spürte etwas von der unausrottbaren Eifersucht, die den modern denkenden Faisal am Hof seines Vaters verdächtig machte, und begriff, wie leicht es jedem Unheilstifter fallen musste, das Misstrauen des Königs aufzustacheln. Schiffe dampften den Golf von Akaba hinauf. Faisal landete und mit ihm Jafar, sein Stabschef, und Joyce, der stets bereite. Die Panzerwagen trafen ein, ferner Goslet, ägyptische Arbeiterbataillone und zahllose Truppen. Auch die Türken hatten die 6 Monate Ruhe nicht ungenutzt verstreichen lassen. Falkenhayn war hinuntergekommen, um sie zu beraten, und seine feine Intelligenz machte sie jetzt zu sehr beachtenswerten Gegnern. Mahan hatte einen besonders tüchtigen Kommandanten bekommen, Bedjet Pascha, den alten Führer im Sinai. Er verfügte über 6000 Mann Infanterie und je ein Regiment Kavallerie und berittene Infanterie. Er hatte Mahan so stark ausgebaut, dass es auch mit modernen Hilfsmitteln für uneinnehmbar gelten konnte. Ein Geschwader von Flugzeugen manövrierte täglich über Mahan. Große Vorräte an Feldbahnmaterial waren angesammelt worden. Die Vorbereitungen der Türken waren nun beendet. Sie begannen sich zu rühren und ließen bald erkennen, dass sie auf Guera zielten, die günstigste Zugangsstraße nach Akaba. 2000 Mann Infanterie besetzten eilig den Aba el-Lisan, der dann befestigt wurde. Kavallerie bezog vorgeschobene Stellungen am Rand des Plateaus, um einen möglichen arabischen Gegenstoß aus der Richtung vom Wadi Musa abzufangen. Diese rührige Regsamkeit der Türken kam unseren Wünschen entgegen. Wir gedachten, sie zunächst nur anzustacheln und sie zu verlocken, statt unser in den Wadi Musa einzudringen, dessen natürliche Hindernisse so gewaltig waren, dass der Ort auch bei denkbar schlechtester Besatzung jedem Angriff standhalten konnte. Um den Feind auch noch auf andere Art zu beunruhigen, ersuchten wir den General Salmond, den versprochenen Luftangriff auf Mahan vorzunehmen. Zur Ausführung des ziemlich schwierigen Beginnens bestimmte er Stent, nebst anderen erprobten Piloten von Rabeck und Wedge, und befahl ihnen, ihr Möglichstes zu tun. Sie hatten bereits Erfahrungen in Notlandungen auf öder Wüste und waren auch darin geübt, unbekannte Bestimmungsziele in unübersichtlichem und auf Karten nicht verzeichnetem Gebirgsgelände herauszufinden. Stent sprach zudem fließend Arabisch. Der Angriff hätte sicherheitshalber aus großer Flughöhe ausgeführt werden können, aber Stent, der Führer, ein Nervenbündel voll Ehrgeiz und Tatendrang, liebte es, sich die Dinge so schwer wie möglich zu machen. In diesem Falle befahl er, um das Ziel nicht zu verfehlen, niedrig zu fliegen. Und es gelang ihnen auch, Mahan zu erreichen und den überraschten Platz mit 32 Bomben zu belegen. 2 davon fielen in die vollbesetzten Baracken, wodurch 35 Mann getötet und 50 verwundet wurden. 8 schlugen in den Lokomotivschuppen und beschädigten Maschinen und Material. 1 Bombe traf die Küche des Generals und erledigte seinen Koch mitsamt dem Frühstück. 4 fielen auf den Flugplatz. Trotz des Schrapnellabwehrfeuers kehrten Flieger und Flugzeuge unversehrt nach ihrem Hilfslandungsplatz bei Kuntilla oberhalb Akaba zurück. Durch Luftangriffe hatten wir die türkischen Vorbereitungen gestört. Durch aufreizende Überfälle der Stämme sollten sie von ihrem eigentlichen Ziel abgelenkt und zu einem Vorstoß in ungünstiges Gelände verleitet werden. Ein drittes Mittel, um ihre beabsichtigte Offensive zu lähmen, bestand in der Störung ihres Bahnverkehrs, was sie veranlassen musste, ihre Angriffstruppen zum Schutz der Eisenbahn längs der Linie zu zersplittern. Demgemäß wurden für Mitte September umfangreiche Zerstörungen der Bahnlinie angesetzt. Ich kam auf meine alte Idee zurück, einen fahrenden Zug in die Luft zu sprengen. Es gab jetzt angeblich etwas, das zuverlässiger und wirksamer war als automatische Minen, und zwar, wie ich hörte, eine elektrische Zündung, mit der man die Ladung im gegebenen Augenblick unmittelbar zur Explosion bringen konnte. Die englischen Pioniere ermutigten mich zu dem Versuch, insbesondere General Waite, der Chef des Ingenieurkorps in Ägypten, der als Fachmann ein gewissermaßen sportliches Interesse an meinem etwas ausgefallenen Unternehmen hatte. Er sandte mir den empfohlenen Apparat, einen Zündkasten nebst isoliertem Kabel. Als Ort der Tat erschien mir Modowara am geeignetsten, eine leicht erreichbare Wasserstation 8 Meilen südlich Maan. Ein zerstörter Zug, gerade an dieser Stelle, konnte den Bahnverkehr schwer schädigen. Als Begleitmannschaft hatte ich meine bewährten Howey-Tat, und außerdem sollten auf der Expedition 3 Bauern aus dem Hauran erprobt werden, die ich meinem persönlichen Gefolge einverleibt hatte. In Hinsicht auf die künftige Bedeutung des Hauran war es für uns notwendig, ihren Dialekt zu erlernen und uns über ihre Stammeseinrichtungen und Feindschaften zu orientieren. In harmlosem Gespräch auf langen Märschen sollten mich die 3 Burschen Rahail, Asaf und Chemeit in alle ihre Stammes- und Familienangelegenheiten einweihen. Um einen zum Stehen gebrachten Zug auch zu erobern, brauchte man Geschütze und Maschinengewehre. Am geeignetsten erschienen mir Grabenmörser und Maschinengewehre vom leichten Lewis-Typ. Demgemäß sandte uns Ägypten 2 tüchtige Instruktionsunteroffiziere von der Heeresschule in Zeitun, die in Akaba den Araberhaufen beibringen sollten, wie man mit solchen Dingern umzugehen hatte. Snag gab ihnen auf seinem Schiff Quartier, solange wir noch kein geeignetes englisches Lager an der Küste hatten. Sie hießen, glaube ich, Yells und Brooke, wurden aber nur Lewis und Stokes genannt, nach dem eifersüchtig gehüteten Geschützmaterial eines jeden. Beide waren prächtige Kerle. Schon nach 4 Wochen hatten sie sich, ohne Kenntnis der Sprache und ohne Dolmetscher, mit ihren Schülern verständigt und ihnen mit der erforderlichen Exaktheit beigebracht, wie sie mit ihren Waffen umzugehen hätten. Mehr brauchte es nicht, denn praktische Übung erschien für unsere Zufallskriegführung besser angebracht als alles noch so lückenlose theoretische Wissen. Im Interesse der beiden Sergeanten und um sie erst allmählich an das Neue zu gewöhnen, wurde die Sache anfangs nicht so gefährlich gemacht, wie ich gesagt hatte. Am ersten Tage, solange wir noch Herren unserer Entschlüsse waren, wurde nur langsam vorgerückt. Keiner von ihnen hatte vorher auf einem Kamel gesessen, und es stand zu befürchten, dass die fürchterliche Glut der nackten Felsen von Item sie zur Strecke bringen würde, ehe der Marsch noch richtig begonnen hatte. September war für diese Gegend ein sehr ungünstiger Monat. Einige Tage zuvor war das Thermometer im Schatten eines Palmenhaines am Strand von Akaba auf 120 Grad Fahrenheit gestiegen. Zu Mittag wurde daher unter einem Felsvorsprung Halt gemacht, gegen Abend nur noch 10 Meilen weitermarschiert und dann zur Nacht gelagert. In der frühen Hitze des nächsten Tages näherten wir uns Guwera. Unser nächstes Ziel war die Rum, wo der nördliche Brunnen der Beni Atiyeh lag, ein Tal, das schon jetzt meine Gedanken in Erregung versetzte, da selbst die nüchternen Howey-Tat mir seine fantastischen Wunder gerühmt hatten. Der Tag war noch jung, als wir, zwischen 2 ragenden Sandsteinnadeln, an den Fuß eines weiten, flachen Hangs kamen, der von den hochgewölbten Bergen vor uns sanft hinablief. Er war mit Tamariskengebüsch bestanden und, wie man mir sagte, der Anfang des Tals von Rum. Zu unserer Linken erhob sich eine langgezogene Felswand, die sich gleich einer 1000 Fuß hohen Woge gegen die Mitte des Tals vorwarf. Längs der rechten Talwand lief eine gleich hohe Kette steiler, rot zerklüfteter Felsen. Sie waren keine geschlossenen Felswände, sondern in gewaltige Blöcke aufgeteilt, die gleich riesigen Bauwerken zu beiden Seiten der Straße standen. Tiefe, 50 Fuß breite Querschlünde trennten diese einzelnen Massive, in deren Wände die Verwitterung gewaltige Buchten und Apsiden ausgerundet hatte, überdeckt von feinen Rissen und Furchen wie mit Ornamenten. Manche Höhlungen hoch oben am Steilhang waren rundbogig wie Fenster, andere, näher dem Boden, gähnten wie offene Tore. Dunkle Flecken liefen über hunderte von Fuß an der beschatteten Front hinab, gleichsam als wäre sie geschwärzt von vielem Gebrauch. Diese klippenartigen Blöcke, vertikal gefurcht nach ihrer körnigen Struktur, ruhten auf einem 200 Fuß hohen Sockel von einer härteren und dunkler gefärbten Gesteinsart, der nicht wie der obere Teil in Längsfalten herabhing, sondern tiefe, gleichsam wie eingehauene Horizontalfurchen zeigte, ähnlich einer Quadergrundmauer. Die einzelnen Massive waren gekrönt von hochgewölbten Gipfeln, gleich Gruppen von Domkuppeln, nicht so brennend rot wie das übrige Gestein, sondern nur leicht getönt und mehr ins Graue spielend. Damit vollendete sich der Eindruck einer byzantinischen Architektur um diesen unvergleichlichen Ort, diesen Prozessionsweg, gewaltiger, als ihn Fantasie sich vorzustellen vermöchte. Die ganze arabische Armee hätte sich der Länge und Breite darin verlieren können, und zwischen den Felswänden hätte ein Flugzeuggeschwader in Formation manövrieren können. Unsere kleine Karawane wurde nachdenklich, und keiner sprach mehr ein Wort. Man fühlte sich beängstigt und beschämt, sich mit seiner Geringfügigkeit breit zu machen inmitten dieser riesenhaft ragenden Berge. Das ging so Stunden hin, während die Fernsicht immer gewaltiger und herrlicher wurde in ihren wohlgegliederten Umrissen, bis sich eine Schlucht in der Felsenfront zur Rechten zu einem neuen Wunder öffnete. Die Schlucht, eine vielleicht 300 Fuß breite Spalte in einer der Bergwände, führte zu einem Amphitheater von ovaler Gestalt, schmal nach vorn zu und breit ausladend nach beiden Seiten. Die Wände ringsum fielen fast senkrecht ab, wie stets in der Rum, erschienen aber höher, da der kleine Kessel unmittelbar im Herzen einer beherrschenden Berggruppe lag und seine Winzigkeit die umliegenden Höhen übermächtig erscheinen ließ. Die Sonne war hinter den westlichen Bergen verschwunden. Der kleine Kessel selbst lag bereits im Schatten, aber die Felskulissen zu beiden Seiten des Eingangs, wie auch der stolze Koloss jenseits des Tals, waren vom Abendschein rotglühend überleuchtet. Bei Morgengrauen des 16. September 1917 verließen wir die Rum. Ait, der blinde Scherif, hatte darauf bestanden, mitzukommen. Saal führte seine 25 Novasera, einen zu Audas Arabern gehörigen Clan, die sich selbst zu »meinen Leuten« zählten und weit und breit in der Wüste berühmt waren wegen ihrer Reitkamele. Mein scharfes und ausdauerndes Reiten hatte mir ihr Herz erobert. Am nächsten Morgen wurde das Abkochen auf später verschoben, da wir nur einen 6-stündigen Marsch vor uns hatten. Wir überschritten die Lehmfläche und kamen auf eine Ebene mit hartem Kalksteinboden, bedeckt mit einer Schicht brauner, abgeschliffener Kiesel. Die Mittagsrast hatten wir gleich beim Eintritt in das bewegte Gelände gehalten und erreichten nun, wie vorgesehen, am Spätnachmittag den Brunnen. Es war ein offenes Loch, wenige Yard im Geviert, und lag in einem engen, mit Sand, Kieseln und Steinplatten bedeckten Tal. Das stehende Wasser mutete wenig einladend an. Seine Oberfläche war mit einer dicken Schicht grünlichen Schlamms bedeckt, auf dem merkwürdige, fettige, rosa Blasen schwammen. Die Araber erklärten, das käme von toten Kamelen, die die Türken in den Brunnen geworfen hatten, um das Wasser ungenießbar zu machen. Aber das sei schon eine ganze Weile her, und die Wirkung sei nur noch ganz schwach zu merken. Nach meinem Geschmack hätte sie noch schwächer sein können. Indessen war es der einzige uns zur Verfügung stehende Brunnen, sofern wir nicht die Station Mudowara einnahmen. Daher saßen wir ab und füllten unsere Wasserschläuche. Dabei glitt einer der Howetat an dem schlüpfrigen Rande aus und fiel ins Wasser. Der grünliche Schlammteppich schloss sich ölig über seinem Kopf zusammen und verschlang ihn einen Augenblick. Dann kam er grimmig schnaufend wieder hoch und krabbelte unter allgemeinem Gelächter heraus. Hinter ihm blieb ein schwarzes Loch in dem grünen Moder, aus dem, fast wie eine sichtbare Säule, ein fürchterlicher Gestank von verwestem Fleisch aufstieg, der, nicht eben erfreulich, an ihm und uns sich festhängte und sich über das ganze Tal verbreitete. Saal, ich, die beiden Sergeanten und andere schlichen uns bei Dunkelwerden vorsichtig vorwärts. Nach einer halben Stunde erreichten wir den letzten Höhenkamm, auf dem die Türken Schützengräben ausgehoben hatten, nebst einem aus Steinen ausgebauten, mit Schießscharten versehenen Außenposten. Er war unbesetzt in dieser finstern Neumondnacht. Wir krochen zu unserem Hügel zurück und beratschlagten flüsternd. Die Station war ziemlich ausgedehnt, mit sehr festen, steinernen Gebäuden, die unseren nur mit Zeitzünder versehenen Granaten standzuhalten versprachen. Die Garnison schien etwa 200 Mann stark zu sein. Wir hatten nur 116 Gewehre und waren überdies keine sehr einträchtige Familie. Nur völlige Überraschung konnte uns zugute kommen. Daher entschied ich, die Station jetzt in Frieden zu lassen und den Angriff auf eine spätere, wahrscheinlich baldige Gelegenheit zu verschieben. Tatsächlich aber rettete eine Reihe von Zufällen Modowara, und erst im August 1918 wurde ihm durch Buxtons Kamelreiterkorps das so lang hinausgeschobene Schicksal bereitet. Wir erreichten in aller Stille unsere Kamele und legten uns zum Schlafen nieder. Am nächsten Morgen gingen wir erst ein Stück unseres gestrigen Weges zurück, dabei einer Bodenfalte folgend, die uns gegen Sicht von der Eisenbahn aus deckte. Dann wandten wir uns südwärts über eine Sandfläche, auf der wir Fährten von Gazellen, Oryx und Straußen entdeckten, an einer Stelle auch schwache Fußspuren eines Leoparden. Wir beabsichtigten, einen Zug in die Luft zu sprengen und wollten zu diesem Zweck die Höhen erreichen, die die Sandfläche jenseits begrenzten. Dort, so sagte Saal, machte die Bahn eine Kurve, wie wir sie zur Minenlegung brauchten, und die sie beherrschenden Ausläufer der Berge würden uns Deckung und Schussfeld für die Maschinengewehre bieten. Also wandten wir uns den südlichen Höhenrücken zu, bis wir auf eine halbe Meile an die Bahnlinie heran waren. Die Gleise durchquerten das Tal auf einem hohen Damm, der von einer zweibogigen Brücke als Wasserdurchlass unterbrochen war. Dies schien eine ideale Stelle zur Anbringung der Ladung. Es war unser erster Versuch mit elektrisch gezündeten Minen, und wir hatten keine Ahnung, wie die Sache auslaufen würde. Aber es leuchtete unmittelbar ein, dass der Erfolg auf jeden Fall sicherer war, wenn man die Ladung über einem Brückenbogen anbrachte. Wie dann auch die Wirkung auf die Lokomotive sein mochte, die Brücke würde einstürzen und die folgenden Wagen sicher zur Entgleisung bringen. Wir entluden die Kamele und sandten sie nach einem gedeckten Weideplatz, dicht bei überhängenden Felsen, von denen die Araber Salz abkratzten. Dann wurden der Stokes-Mörser nebst Munition, die Lewis-Maschinengewehre und der Sprengstoff mit Kabel, Magnet und sonstigem Werkzeug an die dafür bestimmten Plätze gebracht. Während die beiden Sergeanten ihre sieben Sachen auf einer Terrasse aufbauten, gingen wir zur Brücke hinunter, um in dem Raum zwischen zwei Stahlschwellen ein Loch auszubuddeln, in das die 50 Pfund Schießbaumwolle eingebettet werden sollten. Das Ausgraben hatte seine Schwierigkeiten. Der Eisenbahndamm war sehr steil, und in der geschützten Stelle zwischen ihm und den Hügeln war eine Sandbank angeweht. Nur ich allein ging mit aller Vorsicht darüber, hinterließ aber natürlicherweise dennoch deutliche Spuren in dem weichen Sand. Die ausgegrabene Kiesschotterung zwischen den Schienen musste ich in meinem Mantel in wiederholten Gängen bis hinunter nach dem Durchlass tragen, wo sie auf dem kiesigen Bett des Wasserlaufs unauffällig verteilt werden konnte. Es dauerte fast zwei Stunden, bis wir die Ladung richtig verstaut und wieder zugedeckt hatten. Dann kam die schwierige Aufgabe der Kabellegung von der Sprengstelle bis zu dem Ort in den Hügeln, von wo aus wir die Mine zur Entzündung bringen wollten. Die obere Sandlage war zu einer Kruste verhärtet, die durchbrochen werden musste, um die Kabel einzubetten. Der Draht war sehr steif und schwer und kratzte in die vom Wind geriffelte Oberfläche lange Streifen, die aussahen wie die Bauchabdrücke unnatürlich dünner und schwerer Schlangen. Wenn man den Draht an der einen Stelle herunterdrückte, sprang er an der anderen wieder hoch. Schließlich musste er mit Felsstücken beschwert und niedergehalten werden, durch deren Herbeischaffung die Sandfläche natürlich noch mehr zerwühlt wurde. Darauf galt es, mit einem gefüllten Sandsack alle Spuren und Eindrücke bis zu einer gleichmäßig gewellten Oberfläche aufzuschütten und schließlich mittels Blasen und weit ausladenden Schwüngen meines Mantels den Eindruck zu erzeugen, als wäre der Wind darüber gestrichen. Nach 5 Stunden war alles beendet, aber auch gut beendet. Weder ich noch ein anderer konnten erkennen, wo die Ladung lag, noch dass von da aus eine doppelte Drahtleitung unter dem Boden 200 Yard aufwärts bis zu der Zündungsstelle lief, die hinter einem für unsere Schützen bestimmten Höhenrand lag. Indessen war die Dunkelheit herabgesunken, und wir konnten nichts anderes tun, als die Nacht durch ruhig schlafen, in der Hoffnung auf den kommenden Tag. Der Tag brach ruhig an, und während der ersten Stunden beobachteten wir die Eisenbahn und ihre friedliche Umgebung. Dank der ständigen Bemühungen Saals und seines lahmen Vetters Howe Mill hielten sich die Truppen einigermaßen versteckt. Doch machte das einige Schwierigkeit, denn die Beduinen in ihrer rastlosen Unruhe können keine 10 Minuten stillsitzen, ohne herumzurutschen, irgendwas zu tun oder zu schwatzen. Daher kommt es auch, dass sie in der Verteidigung so wenig Ausdauer besitzen und ihr Eifer sehr rasch erlahmt. Heute machten sie uns wirklich ärgerlich. Trotz allem hatten uns die Türken vielleicht doch bemerkt. Um 9 Uhr kamen nämlich 40 Mann aus den Zelten ihres vorgeschobenen Postens bei Halat Amar und gingen südwärts in aufgelöster Ordnung vor. Ließen wir sie laufen, so mussten sie uns innerhalb einer Stunde von unserer Minenstelle abgeschnitten haben. Griffen wir sie mit unseren überlegenen Kräften an und warfen sie zurück, so würde die Eisenbahn alarmiert sein und stellte den Betrieb ein. Es war eine üble Zwickmühle, die wir schließlich dadurch zu lösen suchten, dass wir 30 Mann entsandten mit der Aufgabe, die feindliche Erkundungsabteilung im hinhaltenden Gefecht zu beschäftigen und, wenn möglich, sie mehr seitwärts in das unübersichtliche Berggelände zu locken. Dadurch wurden sie von unserer Hauptstellung abgelenkt und blieben im Unklaren über unsere geringe Stärke und unsere Absichten. Das ging auch einige Stunden so, wie wir gehofft hatten. Das Feuer wurde schwächer und entfernte sich mehr und mehr. Wir begannen aufzupacken, um nötigenfalls für den Abzug gerüstet zu sein. Mine und Leitung wollten wir ruhig liegen lassen, in der Hoffnung, dass die Türken sie nicht finden würden und dass wir vielleicht später zurückkehren könnten, um die Früchte des mühseligen Werks doch noch zu ernten. Zu unserer Deckungsabteilung im Süden wurde ein Bote abgesandt, mit der Weisung, sie sollten tiefer in den Bergen zu uns stoßen, möglichst an schwer zugänglichen Stellen, die unseren Kamelen Schutz boten. Gerade als der Bote abgeritten war, rief der Posten auf der Höhe, dass er in Richtung auf Halat Amar dicke Rauchwolken aufsteigen sehe. Saal und ich eilten hinauf und erkannten an Art und Dichtigkeit des Rauches, dass in der Tat ein Zug in der dortigen Station halten musste. Während wir noch von der Bergkuppe aus beobachteten, setzte sich der Zug plötzlich auf uns zu in Bewegung. Wir riefen den Arabern zu, so rasch als möglich ihre Stellungen einzunehmen, und es begann eine wilde Hatz die Hänge hinauf. Stokes und Lewis konnten in ihren schweren Stiefeln das Rennen natürlich nicht gewinnen, aber sie kamen doch rasch genug hinauf und hatten plötzlich ihre Ruhe und alle sonstigen Beschwerden vergessen. Die Schützen postierten sich längs des Höhenrandes, der sich, die Zündungsstelle verdeckend, von der Artilleriestellung bis zu dem Talausgang hinzog. Sie konnten von da aus die entgleisten Wagen auf eine Entfernung von kaum 150 Yard beschießen, während die Schussweite für den Mörser und die Maschinengewehre etwa 300 Yard betrug. Auf der Höhe hinter der Artillerie stand ein Posten und rief uns zu, was der Zug machte, eine durchaus notwendige Vorsichtsmaßnahme, denn wenn er Truppen heranbrachte und diese hinter unseren Höhen auslud, mussten wir mit blitzartiger Geschwindigkeit eine Drehung machen und uns, nur auf Erhaltung des Lebens bedacht, fechtend das Tal hinauf zurückziehen. Zum Glück fuhr er, von zwei mit Holz geheizten Lokomotiven gezogen, immer in der gleichen Geschwindigkeit weiter. Ich hörte den Spektakel näher und näher kommen, während ich auf meinem Auslug oberhalb der Brücke hockte, um im geeigneten Moment das Zeichen an Salem zu geben, der in wilder Erregung auf den Knien um den Zündapparat herumrutschte und mit lauter Stimme Gott anflehte, ihm Gelingen zu gewähren. Ich überlegte besorgt, mit wie viel feindlichen Kräften wir es zu tun bekommen würden und ob uns die Sprengung genügenden Schaden anrichten würde, um die zahlenmäßige Unterlegenheit unserer 80 Mann wettzumachen. Ich hätte es lieber gesehen, wenn mein erster Versuch mit elektrischer Zündung unter weniger schwierigen Umständen erfolgt wäre. In diesem Augenblick bogen die beiden anscheinend sehr schweren Maschinen unter schrillem Pfeifen in die Kurve ein und der Zug kam uns in Sicht. Er bestand aus 10 gedeckten Wagen, Fenster und Türen starrend von Gewehrmündungen, während auf den Dächern in kleinen Sandsacknestern türkische Schützen gespannt im Anschlag lagen, um auf uns zu feuern. Ich hatte nicht mit 2 Maschinen gerechnet, entschloss mich aber sofort, die Ladung unter der 2. zur Explosion zu bringen, damit nicht, im Falle nur geringer Wirkung der Mine, die unbeschädigte Maschine abkuppeln und mit den Waggons zurückfahren könnte. Demgemäß hob ich, als das vordere Triebrad der 2. Maschine auf der Brücke war, die Hand zu Salem hin. Es erfolgte ein furchtbarer Knall, und die Bahn entschwand den Blicken hinter einer aufschießenden Säule schwarzen Staubs und Rauchs, 100 Fuß hoch und ebenso breit. Man hörte Krachen und Splittern und den schrillen Metallklang zerberstenden Stahls. Eisen und Holzteile flogen hoch, und plötzlich wirbelte schwarz aus der Rauchwolke ein ganzes Lokomotivrad hoch in die Luft und segelte rauschend über unsere Köpfe hinweg, bis es mählich niedersank und schwer auf den Wüstenboden hinter uns aufschlug. Außer diesem singenden Flug herrschte Totenstille. Kein Schreien oder Schießen, während der nun graue Dampf der Explosion von der Bahn zu uns herüberzog und sich über den Höhenrücken hinweg langsam in den Bergen verlor. Während dieses lähmenden Schweigens eilte ich zur Artilleriestellung zurück. Salem hatte sein Gewehr ergriffen und schoss blindlings in den Rauch. Ehe ich noch unsere Geschütze erreicht hatte, war der ganze Hang nach der Eisenbahn zu lebendig geworden von Schüssen und den braunen Gestalten der Beduinen, die sich in großen Sätzen auf den Feind stürzten. Ich wandte mich um, um festzustellen, was sich inzwischen ereignet hatte, und sah jetzt auf dem Geleise den auseinandergerissenen Zug stehen. Die Waggonwände zitterten unter dem Geprassel der einschlagenden Geschosse, während aus den offenen Türen Türken herausstolperten, um in den Schutz des Bahndamms zu gelangen. Indes ich noch schaute, knatterten über meinem Kopf die Maschinengewehre los, und die langen Reihen der Türken oben auf den Waggons kugelten durcheinander und wurden gleich Wollflocken von den Dächern heruntergefegt durch den Geschosshagel, der prasselnd die Waggons entlang strich und ganze Wolken gelber Holzsplitter aufstieben ließ. Unsere überhöhende Geschützstellung war ein großer Vorteil für uns. Ich ging hinunter an die Sprengstelle, um die Wirkung der Mine zu sehen. Ein Brückenbogen war in die Luft geflogen, und der erste mit Kranken vollbesetzte Wagen war in den Abgrund gestürzt. Der Aufprall hatte alle, bis auf 3 oder 4 getötet und Sterbende und Tote an das zersplitterte Ende des Waggons zu einem blutenden Haufen zusammengeschüttelt. Einer der noch Lebenden schrie im Delirium immer nur das eine Wort: Typhus. Ich verschloss die noch offenstehende Tür und überließ sie dort ihrem Schicksal. Die nachfolgenden Wagen waren entgleist und ineinander gefahren. Einige der Untergestelle waren hoffnungslos verbogen. Die 2. Maschine war nur noch ein Trümmerhaufen rauchenden Eisens. Die Triebräder waren in die Luft geflogen und hatten die Seiten des Feuerungskessels aufgespalten. Führerstand und Tender lagen in Stücke gerissen zwischen dem Schuttgeröll der Brücke. Diese Maschine war für immer dahin. Die vordere Lokomotive war besser weggekommen. Zwar lag sie vollständig entgleist, halb auf der Seite, und der Führerstand war geborsten, aber der Dampf stand noch unter Druck und das Gestänge war intakt. Das Tal war der reinste Hexenkessel. Die Araber, wie von Sinnen gekommen, rasten umher, barhäuptig, halbnackt, brüllend, blindlings schießend und sich gegenseitig mit Nägeln und Fäusten bearbeitend, während sie Waggons aufbrachen und mit riesigen Ballen hin und her stolperten, die sie dann dicht bei den Gleisen aufschnitten und durchwühlten, alles kaputtschlagend, was sie nicht brauchen konnten. Da lagen weit umhergestreut Stapel von Teppichen, Dutzende von Matratzen und geblümten Polstern, Männer- und Frauenkleider in buntestem Durcheinander, Uhren, Kochtöpfe, Nahrungsmittel, Schmuckstücke, Waffen. Dort stand eine Gruppe von 30 bis 40 Frauen, unverschleiert, mit zerrissenen Kleidern, wie wahnsinnig schreiend und sich die Haare raufend. Die Araber, ohne einen Blick für sie, fuhren fort zu rauben und zu zerstören und sich nach Herzenslust satt zu plündern. Kamele waren Gemeingut geworden. Jeder packte in wahnsinniger Hast auf das nächste Beste auf, was das Tier tragen konnte, und jagte es dann westwärts in die Weite, sofort wieder auf neuen Raub bedacht. Meine Leute, von der Beutegier angesteckt, hatten sich zusammen mit den Beduinen über das Land zerstreut. Schließlich blieben nur noch die Sergeanten und ich bei den Trümmern zurück, über die sich jetzt eine seltsame Stille lagerte. Ich begann schon zu fürchten, dass wir die Geschütze zurücklassen und uns selbst aus dem Staub machen müssten, als ich plötzlich zwei Kamele den Hang herabsteigen sah. Saal und Howemil hatten mich vermisst und waren zurückgekehrt, um mich zu suchen. Wir rollten gerade das Kabel auf, es war unser einziges. Saal stieg von seinem Kamel und wollte, dass ich an seiner Stelle aufsäße. Stattdessen wurden Kabel und Zündapparat auf das Tier geladen. Saal fand noch Zeit, über meine sonderbare Beute zu lachen, angesichts all des Goldes und Silbers im Zuge. Zwei Tage später zogen wir glorreich in Akaba ein, mit kostbarer Beute beladen und prahlend, die Eisenbahn sei nun auf Gnade und Ungnade in unserer Hand. Die Sergeanten nahmen schleunigst das nächste Schiff nach Ägypten. Kairo hatte sie zurückbeordert und war schon sehr ungehalten über ihr Nichterscheinen. Doch nahmen sie sich das zu erwartende Donnerwetter nicht sehr zu Herzen. Sie hatten eigenhändig eine Schlacht gewonnen, hatten die Ruhe gehabt, von Kamelmilch gelebt und gelernt, 50 Meilen am Tag ohne Beschwerden auf einem Kamel zu sitzen. Und so bekamen sie auch jeder von Allenby eine Medaille. Der Oktober 1917 war für uns ein Monat des Abwartens, da wir wussten, dass Allenby mit den Generalen Balls und Dorney einen Angriff gegen die Gaza-Berseba-Front plante. Gaza war nach europäischem Muster mit mehreren hintereinander liegenden Verteidigungslinien und Reservestellungen ausgebaut worden. Es war so offensichtlich der stärkste Punkt des Feindes, dass die Engländer schon zweimal einen frontalen Angriff dagegen versucht hatten. Allenby, frisch aus Frankreich gekommen, bestand darauf, dass jeder fernere Angriff mit einer gewaltigen Übermacht an Mann und Geschützen durchgeführt und ihre Kampfkraft durch ungeheure Mengen von Nachschub aller Art sichergestellt werden musste. Wir auf der arabischen Front waren stets auf das Genaueste über den Feind unterrichtet. Die arabischen Offiziere hatten zum größten Teil in türkischen Diensten gestanden und kannten jeden gegnerischen Führer persönlich. Wir standen in ständiger Beziehung mit der Gegenseite, denn die Zivilbevölkerung in den feindlichen Bezirken war uns, auch ohne Geld und Überredungskünste, ganz ergeben. Unser Nachrichtendienst war daher der denkbar vollständigste und zuverlässigste. Wir kannten somit besser als Allenby die innere Unsicherheit des Feindes und den ganzen Umfang der englischen Möglichkeiten. Aber wir unterschätzen dabei, dass Allenby in seinen Bewegungen stark gehemmt war durch seine allzu zahlreiche Artillerie und die Schwerfälligkeit seiner Infanterie- und Kavalleriemassen, die nur mit gleichsam rheumatischer Langsamkeit vorwärts kamen. Wir hofften, dass Allenby ein Monat trockenen Wetters beschieden sein würde und erwarteten in diesem Fall von ihm, dass er nicht nur Jerusalem, sondern auch Haifa nehmen und die Reste der türkischen Streitkräfte in die Berge hineintreiben würde. Das würde für uns der Augenblick zum Handeln sein. Und wir mussten dann an der Stelle bereitstehen, wo unser Eingreifen am wenigsten erwartet und am nachhaltigsten zur Geltung kam. Auf mich übte der Ra die stärkste Anziehungskraft aus. Der Schnittpunkt der Eisenbahnen Jerusalem, Haifa, Damaskus, Medina. Der Nabel der türkischen Armee in Syrien. der gemeinsame Versorgungspunkt aller ihrer Fronten. Und zufällig auch ein Gebiet, wo beträchtliche und noch ungenutzte Reserven arabischer Kämpfer lagen, durch Faisal von Aqaba aus bewaffnet und ausgebildet. So erwog ich denn eine Weile, ob wir alle diese Anhänger aufrufen und die türkischen Verbindungen mit Gewalt anpacken sollten. Wir konnten bei einiger Geschicklichkeit auf 12.000 Mann rechnen. Genügend, um Deraa zu überrennen, alle Eisenbahnlinien zu zerstören und vielleicht sogar Damaskus durch Handstreich zu nehmen. Schon jeder einzelne dieser Unternehmungen würde die Berseba-Armee in eine höchst kritische Lage gebracht haben. Groß war daher die Versuchung für mich, unser ganzes Kapital auf diese eine Karte zu setzen. Die eingesessene Bevölkerung beschwor uns zu kommen. Scheik Talal el-Haredhin, der Führer in den Bezirken rings um Deraa, sandte wiederholt Botschaft, dass, wenn wir ihm einige wenige Reiter als Garantie der arabischen Unterstützung schickten, er uns Deraa überliefern könnte. Ein Vorhaben, das gewiss Allenby auf das Wirksamste unterstützt hätte, dem aber Faisal nur dann zustimmen konnte, wenn er die sichere Hoffnung hatte, sich mit seiner ganzen Armee dort dauernd festzusetzen. Eine überraschende Einnahme von Deraa, der dann nachher ein Rückzug gefolgt wäre, würde die Niedermetzelung oder wenigstens den Ruin der prächtigen Landbevölkerung jener Gebiete bedeutet haben. Einmal nur konnten sie den Aufstand wagen, und der Erfolg musste dann schlechthin entscheidend sein. Sie jetzt aufzurufen, hieße den stärksten Trumpf Faisals für den Enderfolg aus der Hand spielen, auf die bloße Voraussetzung hin, dass Allenbys erster Angriff den Feind werfen und dass der November regenlos sein und einen raschen Vormarsch ermöglichen würde. Ich überprüfte in Gedanken die englische Armee und konnte nicht zur ehrlichen Überzeugung von ihrer unbedingten Zuverlässigkeit kommen. Die Mannschaften waren meist tapfer und ausdauernd, aber ihre Generale gaben in ihrer Unfähigkeit oft das wieder preis, was die Soldaten in ihrer Einfalt gewonnen hatten. Allenby war noch gänzlich unerfahren auf diesem Kriegsschauplatz, und seine Truppen hatten durch die Murray-Periode schwer gelitten. Gewiss, wir kämpften für den Sieg der Alliierten, und da England der führende Partner war, mussten, wenn es Not tat, die Araber für sie geopfert werden. Aber tat es denn wirklich schon Not? Mit dem Krieg ging es im Allgemeinen weder gut noch allzu schlecht vorwärts, und allem Anschein nach war auch im nächsten Jahr noch Zeit für einen derartigen Versuch. Ich beschloss daher, das Wagestück im Interesse der Araber aufzuschieben. Jedoch, die arabische Bewegung lebte nur von Allenbys Gnaden, und daher musste auf alle Fälle irgendein Unternehmen ins Werk gesetzt werden, wenn auch nicht gleich im Umfang eines allgemeinen Aufstandes im Feindesbereich. Ein Unternehmen, das nur von einem Streifkorps ohne Einbeziehung der ansässigen Bevölkerung durchgeführt werden konnte und das zugleich als wesentliche Unterstützung seiner Pläne Allenby willkommen sein würde. Alles dies in Betracht gezogen, erschien der Versuch, eine der Brücken im Tal von Yarmouk zu sprengen, am aussichtsreichsten. Das Tal des Yarmouk-Flusses war eine enge, steilwandige Schlucht, durch die die von Palästina kommende Eisenbahn auf ihrem Weg nach Damaskus zum Hauran hinanstieg. Der jähe Übergang aus der Tiefe des Jordantals zur Höhe des Plateaus von Hauran hatte bei dem Bau dieser Strecke große Schwierigkeiten bereitet. Die Ingenieure mussten die Spur hart an den zahlreichen Windungen des Flusstals entlang führen. Und um die nötige Steigweite zu erhalten, musste die Bahn in ständigem Hin und Her den Fluss auf zahllosen Brücken überkreuzen, von denen die beiden am West- und am Ostausgang gelegenen am schwierigsten wiederherzustellen waren. Durch Zerstörung einer dieser Brücken wurde die türkische Armee in Palästina von ihrer Basis in Damaskus abgeschnitten und ihr die Möglichkeit genommen, dem Vordringen Allenbys nach rückwärts auszuweichen. Der Yarmouk war von Aqaba aus auf dem Wege über Azrak in 120 Meilen langem Ritt zu erreichen. Die Türken hielten eine Gefährdung dieser Brücken für so ausgeschlossen, dass ihre Bewachung nur ungenügend war. Der Plan wurde also Allenby vorgeschlagen, der uns ersuchte, die Ausführung auf den 5. November oder einen der drei folgenden Tage zu verlegen. Nasir, unser bewährter Wegbereiter, war abwesend, doch bei den Beni Sakr befand sich ja Ali ibn el-Hussein, der jugendliche und sympathische Harid Scherif, der sich einst während der Unglückstage Faisals bei Medina besonders hervorgetan hatte. Ali hatte sich als Gast Jemal Paschas in Damaskus aufgehalten und dabei einige Kenntnisse über Syrien erlangt. So bat ich Faisal, ihn mir zur Verfügung zu stellen. Alis Mut, Energie und Fähigkeiten waren erprobt. Kein Abenteuer seit Beginn unseres Aufstandes, vor dem er zurückgeschreckt wäre. Kein Fehlschlag, dem er nicht mit seinem helllauten Lachen die Stirn geboten hätte. Im Einzelnen ging mein Plan dahin, von Azrak aus in 1 bis 2 Gewaltmärschen mit nur etwa 50 Mann gegen Umkeis vorzustoßen. Umkeis ist das alte Gadara, die berühmte Geburtsstätte des Menippos und des Meleager, des unsterblichen griechischen Syriers, dessen Schriften den Höhepunkt der syrischen Philosophenschule bedeuten. Der Ort lag genau oberhalb der westlichsten der Yarmouk-Brücken, eines stählernen Meisterwerks, dessen Zerstörung meinen Namen rühmlichst in die der Schule von Gadara einreihen würde. Nur etwa ein 30 Posten waren an den Bogen und Pfeilern stationiert. Ihre Ablösung erfolgte aus einer etwa 60 Mann starken Abteilung in der Station Hemme, wo noch heute die heißen Quellen von Gadara zum Heil der Kranken hervorsprudeln. Ich hoffte, einige der Abu Taiji unter Saals Führung zum Mitkommen zu bewegen. Mit diesen Wehrwölfen konnte ich schon einen Überfall auf die Brücke wagen. Um das Herankommen feindlicher Verstärkungen zu verhindern, sollten die Zugangswege mit Maschinengewehrfeuer bestrichen werden, bedient von Hauptmann Brays indischen Freiwilligen von der Kavalleriedivision in Frankreich unter Führung von Jemadar Hassan Shah. Die Zerstörung stark versteifter eiserner Bogenspannungen mit nur beschränkten Mengen Sprengmaterials war eine technisch schwierige Operation, namentlich wenn sie unter feindlichem Feuer erfolgen musste. Als sachkundiger Berater wurde daher Wood, der Ingenieur vom Platz in Aqaba, aufgefordert mitzukommen. Er war auch sofort bereit, trotzdem ihm die Ärzte jede aktive Diensttätigkeit wegen eines in Frankreich erhaltenen Kopfschusses untersagt hatten. Wir setzten uns auf Azrak hin in Marsch. Kaum aber waren wir aus den Sanddünen bei den Wasserstellen heraus, als es Alarm gab. In dem Buschwerk vor uns waren Reiter gesehen worden. Das bedeckte Gelände hier war so recht der Tummelplatz für Räuberbanden. Die Kolonne machte sofort Halt und marschierte an einer günstigen Stelle auf. Die Inder erwählten sich einen schmalen Bergrücken, dessen Vorgelände von zahlreichen, tief eingeschnittenen Wasserrinnen durchzogen war. Ihre Kamele ließen sie in einer gedeckten Mulde niedergehen, und in wenigen Augenblicken standen ihre Maschinengewehre schussbereit in Stellung. Ali und Abd el-Kader entfalteten ihre tiefroten Banner und ließen sie im Winde flattern. Unsere Plänkler, geführt von Ahmed und Awad, zogen sich seitlich rechts und links heraus und einzelne Schüsse wurden gewechselt. Plötzlich hatte alles ein Ende. Der Gegner kam aus seiner Deckung heraus und marschierte in breiter Front auf uns zu, Mäntel und Ärmel hoch in der Luft schwenkend und ihren Kriegsgesang zur Begrüßung anstimmend. Es waren die wehrfähigen Männer des Serahin-Stammes, gerade auf dem Wege zu Faisal, um ihm den Treueeid zu schwören. Als sie erfuhren, dass wir von Faisal kamen, kehrten sie mit uns zusammen zu ihrem Lager zurück, sehr froh, sich den Weg erspart zu haben, denn der Stamm führte für gewöhnlich ein sesshaftes Hirtenleben. Es gab einiges Gepränge bei unserer gemeinsamen Ankunft vor ihren Zelten bei Ain el-Beida, wenige Meilen östlich von Azrak, wo der ganze Stamm versammelt war. Und die Zurückgebliebenen begrüßten uns mit lautem Freudengeschrei, denn es hatte am Morgen großes Jammern und Klagen unter den Frauen gegeben, als sie ihre Männer davonreiten sahen. Die Führer verteilten unsere Schar auf die einzelnen Zelte zur gastlichen Aufnahme. Erschöpft legten wir uns einen Augenblick zum Schlafen nieder, waren aber sehr früh wieder auf den Beinen, um die Kamelreiter der Serahin zu besichtigen. Sie jagten mit viel Geschrei an uns vorbei und zeigten ihre Künste, doch hielten wir nicht viel von ihrer Reiterei, und sie machten allzu viel Wesens davon, um uns vom Gegenteil zu überzeugen. Aber es war nun mal die einzige Hilfstruppe, die wir hatten. So wurden denn die letzten Vorbereitungen getroffen und um 3 Uhr nachmittags brachen wir nach Azrak auf. Ali sollte zum ersten Mal Azrak sehen Und während wir in hoher Erwartung den steinigen Hang hinaufeilten, sprachen wir von den Kriegszügen und Gesängen und den ungezügelten Leidenschaften der einstigen Hirtenkönige, deren Namen wie Musik klangen und die diesen Ort so geliebt hatten. Und sprachen auch von den römischen Legionen, die in noch früheren Zeiten hier in Garnison geschmachtet hatten. Und dann tauchte jäh vor uns in schimmerndem Blau die Burg auf ihrem Felsgipfel auf, umrauscht von Palmen mit frischgrünen Matten und weißschäumenden Quellen zu ihren Füßen. Und wir standen festgebannt. Nach einer Weile gab Ali die Zügel frei und sein Kamel suchte sich behutsam seinen Weg das alte Lavabett entlang bis zu dem saftigen Grün hinter den Quellen. Unsere gequälten Augen öffneten sich weit in dieser Wohltat nach den vielen Wochen grausam harten Lichts. »Gras!« schrie Ali, sprang aus dem Sattel, warf sich auf den Boden und vergrub sein Gesicht in die harschen Halme, die uns Wüstengewohnten so weich erschienen. Am nächsten Morgen ritten wir über gut gangbaren Boden mit reichlichem Weidegrund für die Kamele, bis wir bei Abu Sawana auf eine prächtige Wasserstelle stießen, einen schmalen Kanal, 2 Fuß tief, etwa 10 Fuß breit, aber eine halbe Meile lang und bis zum Rand mit köstlichem, klarem Regenwasser gefüllt. Es war ein geeigneter Ausgangspunkt für unseren Vorstoß gegen die Brücke. Um ganz sicher zu sein, ritten wir einige Yard weiter bis auf eine steinige Höhe und gewahrten von da aus einen abziehenden Trupp zirkassischer Reiter, von den Türken ausgesandt, um festzustellen, ob diese Wasserstelle besetzt sei. Nur um 5 Minuten hatten sie uns verfehlt. Zum Glück für beide Teile. Bei Morgengrauen marschierten wir unbehelligt weiter, bis die Wüste ein Ende hatte und hielten in einer flachen Mulde am Rande einer Ebene, die sich frei und deckungslos bis an den Eisenbahndamm einige Meilen vor uns erstreckte. Hier mussten wir bleiben und die Dunkelheit abwarten, um den Übergang zu ermöglichen. Unsere Absicht war, ungesehen die Bahn zu überschreiten und uns dann jenseits in den Bergrändern unterhalb der Ra zu verstecken. Unter uns, nach Norden zu, sahen wir helle Lichtgruppen. Es war die Station der Ra, alle ihre Lampen brannten, da Truppentransporte im Gange waren. Das beruhigte uns einigermaßen, doch gab es uns zugleich einen Stich, weil uns die Türken so gänzlich missachteten. Wir hatten wenigstens die Genugtuung, dass es die letzte Illumination von der Ra sein sollte. Am Morgen schnitten wir die Drähte durch und die Station lag ein Jahr lang bis zu ihrer Einnahme im Dunkeln. Wir folgten, dicht geschlossen, nach links hin dem Höhenrücken, stiegen ein langes Tal hinab und erreichten die Ebene von Remte. Von einem Dorf in der Ferne leuchtete von Zeit zu Zeit ein rötliches Licht auf. Der Weg wurde eben, aber das Land war teilweise bebaut und der weiche Boden von einem Labyrinth von Kaninchenbauen unterhüllt. Die Kamele versanken oft bis über die Fesseln und kamen nur mühsam voran. Trotzdem mussten wir uns sputen, denn der schlechte Weg hatte uns stark aufgehalten. Ich war besser beritten als die meisten, auf einer rotbraunen Kamelstute, die ich den Adham abgekauft hatte. Kurz nach 9 Uhr verließen wir das Ackerland. Der Weg war jetzt an sich besser, aber es begann zu regnen und der schwere, fette Boden wurde schlüpfrig. Fahrende Züge in die Luft zu sprengen, ist eine schwierige Kunst. Erfordert umfangreiche Vorbereitungen, dazu eine ausreichend starke Truppenabteilung und vor allem Maschinengewehre. So aufs Geratewohl unternommen, konnte die Sache gefährlich werden. Die Hauptschwierigkeit war nun hier, dass die einzig verfügbaren Maschinengewehrschützen Inder waren. Gut genährt waren es tüchtige Soldaten, aber bei Kälte und Hunger nur halb so viel wert. Ich mochte es nicht verantworten, sie ohne Verpflegungsvorrat auf ein gewagtes Abenteuer mitzunehmen, das eine Woche in Anspruch nehmen konnte. Mit den zähen Arabern war es etwas anderes. Die starben nicht gleich an ein paar Hungertagen und würden sich mit leerem Magen genauso gut schlagen. Äußerstenfalls blieb ihnen immer noch das Fleisch ihrer Kamele, während die Inder, obgleich Mohammedaner, Kamelfleisch grundsätzlich nicht aßen. Ich setzte ihnen meine Bedenken besonders wegen der Verpflegung auseinander. Ali erklärte sofort, ich brauchte nur den Zug in die Luft zu sprengen und es dann ihm und seinen Arabern zu überlassen, mit dem Wrack fertig zu werden, auch ohne Hilfe von Maschinengewehren. Da in dieser Gegend zur Zeit keine großen Truppentransporte stattfanden, so stand zu erwarten, dass wir nur auf einen kleinen Zug mit Passagieren oder höchstens einen schwachen Ersatztransport treffen würden, und so erklärte ich mich denn bereit, die Sache zu unternehmen. Die Entscheidung wurde mit viel Beifall aufgenommen. Dann setzten wir uns in dichtem Kreis zusammen und hielten mit den Resten unserer Vorräte ein sehr verspätetes und kaltes Abendessen. Der Regen vereitelte jedes Feuer anmachen, doch einigermaßen frohgemut bei dem Gedanken an ein neues Wagnis. Bei Morgengrauen brachen wir, etwa 60 Mann, auf und wandten uns wieder der Eisenbahn zu. Bei Dunkelwerden stiegen wir zur Bahn hinunter, um die Mine zu legen. Ein Wasserdurchlass bei Kilometer 172 schien die geeignete Stelle. Während wir dort standen, ertönte ein Rattern, und plötzlich tauchte aus Dunkel und Nebel ein Zug auf, gerade um die nördliche Kurve biegend, 300 Yard von uns entfernt. Wir schlüpften unter den breiten Bogen und hörten ihn über uns dahinrollen. Das war ärgerlich, aber sobald die Luft wieder rein war, machten wir uns eiligst daran, die Ladung einzugraben. Der Abend war bitterkalt und Regenschauer fegten talab. Wir vergruben den Sprengstoff sorgfältig auf dem Oberbau des Bogens, tiefer als sonst und unter einer Schwelle, damit nicht etwa darüber schreitende Patrouillen die weiche Masse unter ihren Füßen spürten. Die Drähte wurden über den Damm hinunter in das Kiesbett des Wasserlaufs gezogen, wo sie leicht zu verstecken waren, und dann das Bett entlang den Hang hinauf, soweit sie reichten. Unglücklicherweise war das nur auf 60 Yard. Die Drähte endigten indessen gerade bei einem kleinen Busch am Rande der Wasserrinne, und wir vergruben die Enden neben diesem leicht erkennbaren Zeichen. Doch war es unmöglich, sie an dieser Stelle gleich mit dem Zündapparat zu verbinden, denn der dunkle Fleck seines Kastens hätte von den regelmäßigen Patrouillen bei ihrer Runde gesehen werden können. Ich stieg den Hang hinab, um den Zündapparat anzuschließen, und verbrachte dann die Nacht allein bei den singenden Telegraphendrähten, mit dem brennenden Wunsch, nur schlafen zu können, denn die Kälte war unerträglich. Alles blieb ruhig während der langen Stunden der Nacht, und die feuchtgraue Dämmerung des Morgens war noch bedrückender als zuvor. Als die türkische Frühpatrouille die Schienen entlang kam, kletterte ich zu meinem Trupp zurück. Der Tag hellte sich ein wenig auf. Chamut, der Sklave, förderte etwas Brennholz zutage. Er hatte es die ganze Nacht unter den Kleidern an seinem Körper geborgen und es war daher ziemlich trocken. Wir schabten etwas Schießbaumwolle von einem Stück und mit der heißen Flamme brachten wir ein leidliches Feuer zustande. Die Sakr gingen hin und schlachteten ein Kamel, das magerste der Reittiere, und begannen, es mit ihren Messern in handgerechte Stücke zu zerlegen. Just in diesem Augenblick meldete der nördliche Posten einen Zug. Wir ließen Feuer Feuer sein und rannten in atemloser Hast in die vorgesehenen Stellungen, 600 Yard bergabwärts. Der Zug bog laut pfeifend um die Kurve. Ein prächtiges Exemplar mit zwei Maschinen und 12 Personenwagen und dampfte mit voller Kraft der entscheidenden Stelle entgegen. Ich schaltete den Hebel ein, als das vordere Triebrad der ersten Maschine über der Mine war, und die Explosion war fürchterlich. Eine Wolke von Erde und Steinen spritzte mir ins Gesicht. Ich wurde wie ein Ball herumgewirbelt und verlor die Besinnung. Bald kam ich wieder zu mir und humpelte mühsam das Tal hinauf, indes die Araber bereits in die zusammengeprallten Wagen hineinschossen, was das Zeug hielt. Als der Feind das Feuer zu erwidern begann, befand ich mich gerade zwischen beiden Parteien. Ali hatte mich fallen sehen, und in der Annahme, ich sei schwer verwundet, kam er mit 20 anderen den Hang heruntergestürmt, um mir zu helfen. Der Zug war gründlich entgleist. Die Waggons, zum Teil geborsten und schief ineinander geschoben, standen kreuz und quer über dem Gleis. Einer war ein Salonwagen mit Flaggen geschmückt. Mehmet Cemal Pascha, der kommandierende General des 8. türkischen Korps, war auf der Fahrt zur Front, um Jerusalem gegen Allenby zu verteidigen. Wir sahen bald, dass wenig Aussicht war, an die zerstörten Waggons heranzukommen. Einige 400 Mann waren im Zuge gewesen, und die Überlebenden, vom ersten Schrecken erholt, lagen jetzt in Deckung und eröffneten scharfes Feuer. Da die Türken uns untätig sahen, begannen sie, gegen den Abhang vorzugehen. Wir ließen sie halbwegs herankommen und pfefferten dann mehrere Salven in ihre Reihen. 20 fielen, der Rest zog sich zurück. Der Boden rings um den Zug war mit Toten bedeckt. Aber die Soldaten kämpften unter den Augen ihres Kommandierenden und begannen nun unverzagt, sich seitlich vorzuarbeiten, um unsere Stellung von der Flanke her zu fassen. Wir waren unser nur noch 40 und konnten offensichtlich nichts gegen sie ausrichten. So rannten wir in großen Sprüngen durch das schmale Flussbett bis zur Höhe hinauf. Dort angekommen, warf sich jeder auf das gerade zur Hand stehende Kamel und dann ging's in wilder Fahrt eine Stunde weit ostwärts in die Wüste hinein. Sobald man hier einigermaßen in Sicherheit war, wurden wechselseitig die Reittiere ausgetauscht. Der vortreffliche Rail hatte in der allgemeinen Aufregung noch Zeit gefunden, ein gewaltiges Stück des Kamels, das gerade bei Ankunft des Zuges geschlachtet worden war, auf seinen Sattel zu laden und mitzuschleppen. Das gab uns den Anlass, 5 Meilen weiter am Wadi Dulail unter einem kahlen Feigenbaum Rast zu halten. Ich kaufte noch ein weiteres mageres Kamel zur Ergänzung des Mahls, spendete Belohnungen und Entschädigungen für die Angehörigen der Gefallenen und gab Geldpreise für die erbeuteten 60 oder 70 Gewehre. Eine recht magere, aber doch nicht zu verachtende Beute. Mehrere der Serrahin, die ohne Gewehr hatten in den Kampf ziehen müssen und daher nur mit Steinen werfen konnten, besaßen nun jeder sogar 2 Flinten. Am nächsten Tage zogen wir in Azraq ein, wurden sehr freudig begrüßt und verkündeten, Gott vergebe uns, dass wir die Sieger seien. Das Wetter war nachgerade fürchterlich. Hagelschauer, Schnee und Stürme ohne Ende. Es lag auf der Hand, dass man auf Monate hinaus in Azraq nichts weiter würde tun können als reden und predigen. Danach verlangte mich wenig. Wenn nötig, hatte ich jederzeit mein Möglichstes getan mit Proselytenmacherei und Bekehrung, freilich immer meines Ausländertums bewusst und des Widersinns, der darin lag, dass ein Fremder einem Volk die nationale Freiheit predigt. Dieser Krieg bedeutete für mich eine beständige Anspannung, vor meinem eigenen, besseren Wissen Verstecken zu spielen und mich zu der volkstümlichen Haltung natürlichen Vertrauens auf den Aufstand zu zwingen. Ich war genötigt, mir selber einzureden, dass die britische Regierung wirklich imstande sei, dem Geist ihrer Versprechungen treu zu bleiben. Das war besonders schwer, wenn ich müde und krank war, wenn die fieberhafte Tätigkeit meines Hirns meine Geduld in Fetzen riss. Dazu kam, dass mich, der ich an meine derben Beduinen gewöhnt war, die immer nur kurzerhand zu mir hereinstürmten, zum Gruß »Ja, Arens«, riefen und ohne feierliche Umschweife ihr Begehren vorbrachten, dieses glatte Stadtvolk rasend machte mit seinem Geschwänzel um die Gnade einer Audienz bei ihrem Fürsten und Bey und Herrn und Befreier. So entfloh ich ihnen denn schließlich wutentbrannt, entschlossen nach Süden zu gehen und zu sehen, ob es vielleicht während der kalten Jahreszeit am Toten Meer etwas für mich zu tun gäbe, wo der Feind in starker Stellung uns den Weg nach Palästina sperrte. Was ich noch an Geld übrig hatte, wurde Scherif Ali ausgehändigt und die Inder seiner Obhut anvertraut. Wir nahmen auf das herzlichste Abschied voneinander. Ali schenkte mir die Hälfte seiner Garderobe. Hemden, Kopftücher, Gewänder, und ich vergalt es ihm mit der Hälfte der meinigen. Wir küssten uns wie David und Jonathan, jeder mit des anderen Kleidern angetan. Und dann, nur von Rahel begleitet, auf meinen 2 besten Kamelen, schlug ich den Weg nach Süden ein. Als wir nach Tagen dem Kosali aufwärts folgten, lag die späte Sonne im Westen hinter niedrigen Wolkenbänken verschleiert, und ich erfreute mich dieses fahlen Zwielichts zwischen Tag und Nacht, das mich an England erinnerte. In Etem stiegen Nebelschwaden sanft vom Boden auf und sammelten sich zu wollig-weißen Massen in jeder Senkung. Um Mitternacht erreichten wir Akaba. Wir schliefen außerhalb des Lagers und am Morgen, nach dem Frühstück, rief ich Joyce an. Danach erhielt ich dringenden Befehl, sofort auf dem Luftweg nach Palästina zu kommen. Creuel brachte mich nach Suez. Von da ging's zum Hauptquartier Allenbys jenseits Gaza. Er war voller Siegerlaune. Während ich noch bei ihm war, kam von Chatwood Nachricht, dass Jerusalem gefallen war. Allenby traf Vorbereitungen, um seinen feierlichen Einzug in die Stadt zu halten. Er war so freundlich anzuordnen, dass ich an diesem Tage im Stabe Claytons reiten sollte. Die Offiziere seines Stabes gaben aus ihren entbehrlichen Vorräten, was nötig war, um mich als Major der englischen Armee auszustatten. Dalmany lieh mir rote Schnüre, Evans seinen Stahlhelm, und so, in den Abzeichen meines Ranges, nahm ich an der Einzugszeremonie am Jaffa-Tor teil, dem schönsten Augenblick des Krieges für mich. Beschämt von der Fülle des Triumphs, im Grunde war es eigentlich mehr eine Huldigung Allenbys vor dem erhabenen Geist dieser Stadt, kehrten wir zum Hauptquartier von Cher zurück. Das war der gegebene Augenblick, Allenby nach seinen ferneren Plänen zu fragen. Er glaubte, dass er bis Mitte Februar stille liegen müsste, um dann gegen Jericho vorzustoßen. Er hatte Nachricht, dass starke Verpflegungstransporte des Feindes auf dem Toten Meer im Gange waren, und bat mich, diesen Verkehr als ein zweites Ziel ins Auge zu fassen, wenn der Druck auf Tafilet Erfolg hätte. In der Hoffnung, sogleich noch größeren Vorteil aus der Gelegenheit zu ziehen, erwiderte ich, dass, wenn man den Türken keine Ruhe ließ, es wohl möglich sein könnte, dass sich Faisals Kräfte mit den seinen am Nordufer des Toten Meeres vereinigten. Wenn er den täglichen Bedarf Faisals von 50 Tonnen Lebensmitteln, Material und Munition nach Jericho sicherstellen könnte, so würden wir Akaba verlassen und unser Hauptquartier ins Jordantal verlegen. Diese Idee leuchtete Allenby und Dorney unmittelbar ein. Und demgemäß wurde es vereinbart. Die arabischen Streitkräfte sollten so rasch wie möglich das Tote Meer zu erreichen suchen, noch vor Mitte Februar jeden feindlichen Nachschub vom Toten Meer nach Jericho unterbinden und dann vor Ende März am Jordan sein. Nach meiner Rückkehr nach Akaba mussten die erübrigten freien Tage persönlichen Angelegenheiten gewidmet werden. Hauptsächlich wurde die Anwerbung einer Art Leibgarde zu persönlichem Schutz notwendig, denn Gerüchte hatten die Bedeutung meiner Person allmählich stark vergrößert. Anfangs, bei unseren ersten Taten um Rabeck und Janbo, hatten die Türken neugierig aufgemerkt. Dann war es ihnen ungemütlich geworden und sie konnten sich unsere Erfolge nur dadurch erklären, dass sie den Engländern die Leitung und treibende Kraft des arabischen Aufstandes zuschrieben, ganz ähnlich wie wir uns zu schmeicheln pflegten, die türkische Wirksamkeit sei auf deutschen Einfluss zurückzuführen. Wie dem auch sei, die Türken wiederholten es so oft, bis es geglaubt wurde, und setzten eine Belohnung von 400 Pfund aus auf jeden britischen Offizier, lebendig oder tot. Mit dem Fortschreiten des Feldzuges erhöhten sie nicht nur die Prämie im Allgemeinen, sondern machten sogar ein spezielles Angebot auf mich. Nach der Einnahme von Akaba wurde der Preis schon recht ansehnlich. Nach dem Anschlag auf Mehmet Cemal Paschas Zug setzten sie Ali und mich an die Spitze ihrer Liste. Wert 20.000 Pfund lebendig oder 10.000 Pfund tot. Das Angebot stand natürlich nur auf dem Papier und es blieb stark zweifelhaft, ob es überhaupt je ausbezahlt worden wäre. Immerhin war doch einige Vorsicht am Platz. So begann ich denn meine Dienerschaft zu einer kleinen Truppe auszugestalten und suchte möglichst verwegene Kerle anzuwerben, Geächtete, die durch irgendeine Gewalttat mit dem Gesetz in Konflikt gekommen waren. Ich brauchte zähe Reiter und anspruchslose Menschen, ohne Anhang und ganz auf sich selbst gestellt. Drei oder vier von dieser Sorte fanden sich dennoch glücklich bald als Grundstock zu mir. Eines Nachmittags saß ich ruhig lesend in Marshalls Zelt in Akaba. Ich wohnte im Lager stets mit Marshall, unserem schottischen Arzt, zusammen, als lautlos über den Sand plötzlich ein Argeili eintrat, klein, schwarz, hager, aber prächtig gekleidet. Auf seiner Schulter trug er die schönsten Hasa-Satteltaschen, die ich je gesehen hatte. Das wollene Knüpfgewebe, grün und scharlachrot, weiß, orange und blau, war auf beiden Seiten mit 5 Reihen gewirkter Quasten besetzt, und von seiner Mitte und seinem unteren Rand hingen 5 Fuß lange Schnüre herab, geflochten in feinstem Arabeskenmuster und wiederum mit Quasten und Fransen besetzt. Der junge Mann grüßte mich ehrerbietig, legte mit dem Wort »Dein« die Satteltaschen auf meinen Teppich nieder und verschwand ebenso plötzlich, wie er gekommen war. Am nächsten Tag kam er wieder, mit ein paar Kameltaschen von gleicher Schönheit, die messingenen Kanten an den Ecken geziert, mit der auserlesensten Alt-Jemeni-Gravierarbeit. Am dritten Tage erschien er mit leeren Händen, in einem ärmlichen Baumwollhemd, kniete zusammengekrümmt vor mir nieder und sagte, er möchte gern in meine Dienste treten. Ich fragte ihn nach seinem Namen. Er antwortete Abdullah, genannt El-Nahabi, der Räuber. Den Beinamen, sagte er, habe er von seinem angesehenen Vater ererbt. Sein eigenes Leben war wenig glücklich gewesen. Er war in Boreida geboren und schon in seiner Jugend wegen Gottlosigkeit von der Behörde gestraft worden. Kaum erwachsen, trieb ihn ein Missgeschick im Hause einer verheirateten Frau zu schleuniger Flucht aus seiner Heimat, worauf er bei Ibn Saud, Emir von Nejd, Dienste nahm. In diesem Dienst brachte ihm sein gottloses Fluchen Prügelstrafen und Gefängnis ein. Er entwich daher nach Kuwait, wo ihn sein Liebesbedürfnis wiederum in Ungelegenheiten brachte. Nach seiner Freilassung ging er nach Heil und ließ sich unter das Gefolge Ibn Rashids, des Emirs, anwerben. Unglücklicherweise erregte er das Missfallen seines Offiziers, so dass dieser ihn öffentlich mit dem Kamelstock verprügelte. Er zahlte es ihm in gleicher Münze heim, und nach langsamer Genesung im Gefängnis fand er sich wiederum einsam in der Welt. In der Tat, ein Gefolgsmann, wie ich ihn brauchte, und ich warb ihn sofort an. Abdullah prüfte alle, die in meinen Dienst treten wollten, und dank ihm und Saagi, meinem anderen Kommandanten, einem steifen Mann von normalem Offiziertyp, versammelte ich eine prächtige Schar der gewiegtesten Burschen um mich. Die Engländer in Akaba nannten sie nur die Halsabschneider, aber sie schnitten nur auf meinen Befehl Hälse ab. Vielleicht mag es manchem als ein Fehler erschienen sein, dass sie keine andere Autorität anerkannten als die meine. Immerhin, war ich abwesend, so waren sie mit Major Marshall sehr freundlich und hielten ihm von der Früh bis zum Abend unverständliche Vorträge über Kamele, ihre Rassen, ihre Zucht und ihre Krankheit. Marshall war sehr geduldig, und zwei oder drei von ihnen pflegten schon vor Morgengrauen wartend neben seinem Lager zu sitzen, um dann, sobald er erwacht war, den Unterricht fortzusetzen. In Guwera warteten wir auf Nachrichten über die Eröffnung unserer Operation gegen Tafileh, eine Gruppe von Dörfern, mit deren Besitz man den Südrand des Toten Meeres beherrschte. Der Platz sollte von Westen, Süden und Osten zugleich angepackt werden. Die Ostgruppe sollte den Tanz eröffnen durch den Angriff auf Djurf, die nächstgelegene Station der Hedjasbahn. Die Führung dieses Angriffes war Sherif Nasir, dem Glücklichen, anvertraut. Zu seiner Unterstützung hatte er Nuri Said, den Stabschef Jaffars. Er befehligte eine kleine Abteilung regulärer Truppen mit einem Geschütz und einigen Maschinengewehren und sollte von Jaffer aus vorgehen. Nach drei Tagen kam der erwartete Bericht. Wie stets hatte Nasir den Vorstoß mit Geschick und Umsicht geleitet. Dem verabredeten Plan gemäß wurden, nach dem glücklichen Erfolg bei Djurf, die Araber von Petra, unter ihrem Scherif Abd el-Ma'in, aus ihren Bergen in die Wälder bei Shobek vorgeschickt. Nasir blieb nicht untätig. Er brach mit seiner Schar von Jaffer plötzlich auf, und im Morgengrauen, nach einer wilden Sturmnacht, erschien er auf dem Kamm der felsigen Schlucht, in deren Schutz Tafileh lag. Er forderte es zur sofortigen Übergabe auf, widrigenfalls der Ort zusammengeschossen würde. Eine leere Drohung, da Nuri Said mit den Geschützen nach Guwera zurückgekehrt war. Im Dorf befanden sich nur 85 Türken, doch hatten sich die Muhaisin, ein Clan ansässiger Beduinen, ihnen angeschlossen, nicht so sehr aus Freundschaft für die Türken, als weil Diab, der Häuptling eines anderen Clans ihres Stammes, sich für Faisal erklärt hatte. Als Antwort erhielt daher Nasir einen Hagel schlecht gezielter Schüsse. Die Hauwetat schwärmten zwischen den Klippen aus, um das Feuer zu erwidern. Aber ein solches Verfahren missfiel Auda, dem alten Löwen. Er schäumte vor Wut, dass dieses schäbige Händlervolk es wagen konnte, ihren langjährigen Meistern und Herren der Wüste, den Abu Taji, Widerstand zu leisten. Er griff in die Zügel, galoppierte mit seiner Stute den Pfad hinab und ritt allen sichtbar in die Ebene hinaus, bis dicht unter die ersten Häuser des Dorfes. Dort hielt er, hob drohend die Faust gegen sie und rief mit seiner prachtvoll dröhnenden Stimme, »Ihr Hunde, kennt ihr den Auda nicht?« Als die Dörfler erkannten, dass sie den unerbittlichen Sohn des Krieges vor sich hatten, entsank ihnen der Mut. Eine Stunde später saß Nasir mit dem türkischen Kommandeur als sein Gast im Gemeindehaus und suchte ihn bei einem Glase Tee über den jähen Glückswechsel zu trösten. Als es dunkel wurde, zog Mastur in Tafileh ein. Seine Motalga blickten finster auf ihre Blutsfeinde, die Abu Taji, die es sich in den schönsten Häusern bequem gemacht hatten. Die beiden Scherifs mussten den Ort aufteilen, um ihre ungebärdige Gefolgschaft getrennt zu halten. Faisal hatte die Oberleitung des Vorstoßes gegen das Tote Meer seinem jungen Halbbruder Said übertragen. Es war Saids erstes selbstständiges Kommando im Norden und er ging mit Feuereifer an die Sache heran. Als Ratgeber war ihm Jafar Pascha, der frühere türkische General, beigegeben. Seine Infanterie, Artillerie und Maschinengewehre mussten wegen Verpflegungsmangels bei Petra halten bleiben. Said selbst aber kam mit Jafar nach Tafileh geritten. Er brachte viel Geld mit, was unsere wirtschaftliche Lage verbesserte. Wir ernannten einen Offizier zum Gouverneur des Distrikts und bereiteten uns in den 5 eroberten Dörfern zu weiterem Angriff vor. Aber alle diese Pläne wurden zu Wasser. Ehe wir uns noch über die Einzelheiten recht im Klaren waren, überraschten uns die Türken durch einen Versuch, uns aus dem Gebiet von Tafileh wieder hinauszuwerfen. Das hätten wir uns nie träumen lassen, denn es schien uns ganz außer aller Möglichkeit zu liegen, dass die Türken Tafileh zu halten hofften oder überhaupt nur die Absicht hätten, es zu halten. Allenby stand bereits in Jerusalem und für die Türken hing doch der Ausgang des Krieges allein davon ab, den Jordanabschnitt gegen Allenby zu halten. Auch für uns war Tafileh als Besitz von keiner Bedeutung, sondern diente nur als Durchgangsstation für unseren weiteren Vormarsch gegen den Feind. In einer so kritischen Lage, wie die der Türken es war, auch nur einen Mann zur Rückeroberung von Tafileh einzusetzen, schien der nackte Wahnsinn. Hamid Fakri Pascha, Kommandeur der 48. türkischen Division, dachte anders oder hatte seine Befehle. Er sammelte etwa 900 Mann Infanterie, eingeteilt in 3 Bataillone. Januar 1918 war ein türkisches Bataillon eine armselige Sache. 100 Mann Kavallerie, 2 Gebirgshaubitzen und 27 Maschinengewehre und sandte sie mit der Bahn und zu Fuß nach Kerak. Hier legte er auf alle verfügbaren Transportmittel Beschlag, versah sich mit den nötigen Beamten zur Einrichtung seiner neuen Verwaltung in Tafileh und rückte rasch südwärts vor, um uns zu überraschen. Und das gelang ihm auch. Wir merkten überhaupt erst etwas von seinem Vormarsch, als seine Kavallerieführer auf unsere Feldwachen im Wadi Hesa stießen, jener breiten, tiefen und schwer passierbaren Schlucht, die Kerak von Tafileh, das alte Moab, von Edom trennt. Die Türken sichteten unser Gewimmel und eröffneten Schrapnellfeuer auf uns, aber sie hatten nicht die richtigen Schussweiten und verschwendeten nur ihre Munition. Wir erinnerten uns an den alten strategischen Grundsatz: Angriff ist die Seele der Verteidigung, und danach wurde verfahren. Der Feind fand, dass sich der Tag nicht günstig für ihn anlasse. Der Abend war nicht mehr fern, und oft schon hat der Sonnenuntergang dem noch in der Defensive Ausharrenden den Sieg gebracht. Der alte General Hamid Fakri ließ alle Offiziere und Mannschaften seines Stabes kommen und befahl ihnen, jeder sollte ein Gewehr nehmen. »Ich bin 40 Jahre Soldat gewesen, aber ich habe noch nie Rebellen so kämpfen sehen wie diese. Vorwärts in die Schützenlinie!« Aber es war zu spät. Rasim ging bereits zum Angriff vor mit seinen 5 Maschinengewehren, jedes mit doppelter Bedienung. Sie stürzten vor, erst bemerkt, als sie schon in Stellung waren, und zerkrümelten des Gegners linken Flügel. Für mich war der heutige Tag zu lang gewesen, und ich fühlte nur den einen Wunsch, dass er jetzt ein Ende haben möge. Die Armenier, die sich den ganzen Tag scheu und angstvoll hinter unserer Front herumgedrückt hatten, zogen ihre Messer, riefen sich auf Türkisch etwas zu und sprangen vor. Ich dachte an die tiefen Klüfte zwischen hier und Kerak, die Schlucht von Hesa mit ihren bröckligen steilen Pfaden, dem dichten Unterholz, den Hohlwegen und Engpässen des Weges. Es musste ein Massaker werden, und ich hätte hinreiten und für Schonung des geschlagenen Feindes sorgen sollen, Doch nach den Ärgernissen und Aufregungen des Tages war ich viel zu erschöpft, um mich noch in diese Hölle aufzumachen und die ganze Nacht dran zu geben zur Rettung der Flüchtigen. Durch meinen Entschluss zu kämpfen waren 20 bis 30 der unsrigen gefallen und vielleicht die dreifache Zahl verwundet. Der sechste Teil unserer Kräfte war vertan für einen Sieg ohne jeden Wert, denn die Hinopferung von 1000 armen Türken konnte auf den Ausgang des Krieges nicht den geringsten Einfluss haben. Bald begann es auch zu schneien, und erst sehr spät und unter Anspannung der letzten Kräfte gelang es, unsere Verletzten zu bergen. Die türkischen Verwundeten blieben draußen liegen und waren am nächsten Tage tot. Am nächsten und übernächsten Tage schneite es noch stärker. Das Wetter lähmte uns, und als Tag um Tag in ewig gleichem Aussehen verging, entschwand uns die Hoffnung, noch etwas unternehmen zu können. Wir hätten, beflügelt vom Sieg, über Kerak hinaus vorstoßen und die Türken bei Amman durch die Kunde unseres Kommens in Schrecken setzen sollen. Doch wie die Dinge lagen, blieben Mühen und Verlust umsonst vertan. Des Winters Gewalt trieb Führer und Mann in den Schutz der Dörfer und lullte sie in eine lähmende Trägheit, gegen die alles Drängen zur Tat wenig vermochte. Ja, auch die Vernunft riet, in den Häusern zu bleiben. Zweimal wagte ich mich zur Probe auf die schneebedeckte Hochfläche hinaus, wo die toten Türken als armselige braune Haufen steif gefrorener Kleider umherlagen. Aber da draußen war der Aufenthalt unerträglich. Tagsüber taute es ein wenig und mit der Nacht kam wieder Frost. Der eisige Wind zerbiss die Haut, die Finger, steif gefroren, verloren jedes Gefühl. Die Wangen zitterten wie totes Laub und krampften sich dann zusammen in starrem Schmerz. Vorzudringen durch diesen Schnee auf Kamelen, die so ganz besonders ungeeignet sind für glatten Boden, hieß sich der Willkür jeder Handvoll Reiter aussetzen, die uns den Weg sperren wollten. Und mit fortschreitender Zeit schwand auch diese Möglichkeit hin. Gerste wurde zum raren Artikel in Tafileh, und unsere Kamele, bereits jeder Weidemöglichkeit durch das Wetter beraubt, mussten nun auch das Trockenfutter entbehren. Es blieb nichts übrig, als sie eine Tagesreise weit südlich von unserem Hauptstandort nach dem glücklicheren Gor zu verschicken. Ich hatte in meiner Satteltasche ein Exemplar des Mort d'Arthur und das Lesen erleichterte ein wenig mein Unbehagen. Meinen Leuten gebrach es natürlich an geistiger Ablenkung, und in dieser erzwungenen Untätigkeit und kläglichen Enge verrohten ihre Gemüter. Ihre Wunderlichkeiten, sonst wohl erträglich, gleichsam wie ein aus der Entfernung gesehener Film, widerten mich jetzt an. Dazu kam, dass eine Streifwunde an meiner Hüfte sich durch Frost entzündet hatte, und das ewige schmerzhafte Puckern peinigte mich und machte mich gereizt. Die Spannung wuchs zwischen uns von Tag zu Tag, je schmutziger und tierischer unser Zustand wurde. Der Januar 1918 schleppte sich in den Februar, und diese nervöse Empfindlichkeit gegeneinander wurde zuletzt so unerträglich, dass ich beschloss, die Gesellschaft auseinanderzubringen und wenigstens mit einem Teil meiner Leute aufzubrechen, um das nötige Geld herbeizuschaffen, das wir später bei Eintritt besserer Witterung dringend brauchen würden. Said hatte die Hälfte der für Tafileh und das Tote Meer ausgesetzten Summe ausgegeben, teils für Besoldung, teils für Ankauf von Lebensmitteln und Belohnungen an die Sieger von Sail Heza. Wohin immer wir später unsere Front verlegten, wir mussten in jedem Fall dort neue Mannschaft anwerben und bezahlen, denn nur die ortsansässige Bevölkerung hatte die genaue und sichere Kenntnis ihres heimatlichen Bodens und kämpfte zugleich für die Verteidigung von Haus und Hof. Joyce mochte wohl Geldsendungen für mich in die Wege geleitet haben, aber das Schicken hatte seine Schwierigkeiten zu dieser Jahreszeit. Sicherer war es schon, selbst hinunterzugehen, und jedenfalls verlockender als dieser ewige Gestank und das untätige Umeinanderhocken in Tafileh. Said ließ sich auch weiter durch die Ungunst des Wetters festhalten. Vergebens eiferte ich dagegen, wurde aber dann plötzlich nach Palästina gerufen zu einer dringenden Besprechung mit Allenby. Er sagte mir, dass das Kriegskabinett einen starken Druck auf ihn ausübe, um für den Stillstand im Westen Ausgleich zu schaffen. Er sollte, so rasch es ginge, wenigstens Damaskus nehmen und wenn möglich auch Aleppo. Die Türkei sollte sofort und für immer aus dem Krieg ausgeschaltet werden. Die Schwierigkeit lag für ihn auf seinem östlichen, rechten Flügel, der am Jordan festgehalten war. Er habe mich gerufen, um zu erwägen, ob die Araber ihn auf diesem Flügel entlasten könnten. Ich wandte ein, das hieße den Jordanfeldzug lediglich vom englischen Gesichtspunkt aus betrachten. Allenby gab das zu und fragte, ob wir trotzdem in seinem Sinne eingreifen könnten. Ich sagte, nicht unmittelbar, sondern erst dann, wenn gewisse andere Bedingungen zuvor erfüllt wären. Die erste war der Besitz von Maan. Wir mussten es nehmen, ehe wir an die weiteren Aufgaben herangehen konnten. Falls durch Zuweisung weiterer Transportmittel die Reichweite der arabischen regulären Armee verlängert wurde, so konnte sie einige Meilen nördlich von Maan Stellung nehmen und den Eisenbahnverkehr dauernd unterbrechen. Die Garnison von Maan wurde dadurch gezwungen, aus dem festen Platz herauszukommen und diese Stellung anzugreifen. Im offenen Felde aber würden vermutlich die Araber die Türken ohne Mühe schlagen. Zu dieser Operation bedurften wir weiterer 700 Lastkamele sowie noch einer Anzahl Geschütze und Maschinengewehre und ferner einer sicheren Deckung gegen einen Gegenangriff von Amman her, solange wir mit Maan beschäftigt waren. Mit uns marschierten 2000 Sirhan-Kamele, die unsere Munition und Lebensmittel trugen. In Rücksicht auf den Transport wurde langsam vorgerückt, um erst bei Dunkelheit an die Eisenbahn zu kommen. Eine kleine Abteilung ritt voraus, um die Bahnlinie bei Tageslicht zu erkunden und den stundenlangen Übergang unserer Kolonne zu sichern. Gegen Sonnenuntergang kam die Bahnlinie in Sicht, die in weiten Kurven zwischen Grasbüscheln und Gesträuch das offene Land durchquerte. Unsere Aufgabe war dank Allenbys Löwenanteil einfach durchzuführen. Sobald alles bereit war, wollten wir, die Bahn kreuzend, auf Temet vorrücken, die Hauptwasserstelle der Beni Sakr. Von da wollten wir unter dem Schutz ihrer Kavallerie auf Madeba marschieren, das als unser Hauptquartier eingerichtet werden sollte, während Allenby die Straße zwischen Jericho und Salt instand setzen ließ. Also konnten wir, ohne einen Schuss abzufeuern, an die englische Armee Anschluss gewinnen. Dann kam die Nachricht, dass die Engländer Amman genommen hatten. Schon eine halbe Stunde darauf marschierten wir, die verlassene Bahnlinie kreuzend, auf Temet. Spätere Botschaften besagten, dass die Engländer wieder im Zurückgehen wären. Obgleich wir die Araber auf diese Möglichkeit vorbereitet hatten, waren sie doch sichtlich verstört. Ein weiterer Bote berichtete, dass die Engländer eben von Salt geflohen wären. Das stand in schroffem Widerspruch mit Allenbys Absichten, und ich schwor sofort, das könnte unmöglich wahr sein. Ein Reiter kam angaloppiert und meldete, dass die Engländer nach zweitägigem vergeblichem Ansturm auf Amman nur ein Stück Geleise südlich der Stadt zerstört hätten. Nun wurde ich doch ernstlich beunruhigt durch die sich widersprechenden Nachrichten und entsandte Ad-Hub, dem man wohl zutrauen konnte, dass er nicht gleich den Kopf verlieren würde, nach Salt, mit einem Brief an Chatwood oder Shear, worin ich bat, mir eine kurze schriftliche Notiz über die wirkliche Lage zu geben. In den Stunden, bis er zurück sein konnte, marschierten wir ruhelos weiter, junge Gerstenfelder zertrampelnd, indes das Gehirn in fieberhafter Tätigkeit Plan auf Plan erwog. Spät in der Nacht hörte man die raschen Hufschläge von Atubs Rennpferd durch das Tal hallen. Er brachte die Nachricht, dass Jemal Pascha siegreich in Salt stände und alle Araber, die die Engländer willkommen geheißen hatten, aufknüpfen ließe. Die Türken seien noch immer im Vorgehen und trieben die Engländer weit ins Jordantal hinunter. Man glaubte, auch Jerusalem würde vom Feinde zurückerobert werden. Ich kannte meine Landsleute zur Genüge, um diese Möglichkeit für ausgeschlossen zu halten. Sicherlich aber stand es sehr schlecht. Wir machten Kehrt und zogen niedergeschlagen ins Tal von Atatir zurück. Dieser Rückschlag, so gänzlich unvorhergesehen, traf mich am allerschwersten. Allenbys Plan war mir maßvoll und wohlbedacht erschienen, und dass wir damit solches Fiasko erleben sollten vor den Arabern, war höchst beklagenswert. Sie hatten uns in Wahrheit nie diese großen Dinge zugetraut, die ich vorausgesagt hatte, und ihre freiheitsfrohen Gemüter ergingen sich nun sogleich in der Hoffnung, die schöne Frühlingszeit hier nach Herzenslust zu genießen. Ich beschloss, die Inder in Azrak zu Faisal zurückzusenden und mich selbst zu ihm aufzumachen. Faisal hatte durch Dorney mehr als ich selbst wusste über das Missgeschick der Engländer vor Amman gehört, von der Ungunst des Wetters und der allgemeinen Verwirrung, und wie dann Allenby General Scheer antelefoniert und eine seiner blitzartigen Entscheidungen getroffen hatte, um dem Unheil Einhalt zu tun. Eine kluge und wohlüberlegte Entscheidung, obgleich sie uns schwere Sorgen bereitete. Joyce war im Lazarett, aber auf dem Wege der Besserung. Und Dorney stand in Guwera bereit, um mit allen Panzerwagen gegen Mudowara vorzustoßen. Gleich danach beschloss ich, zu Dorney zu gehen. Ich war etwas in Sorge, wie sich dieser nur an reguläre Kämpfe gewöhnte, mit seinem ersten Versuch im Guerillakrieg abfinden würde. Zumal dabei erstmalig eine so schwierig zu handhabende und empfindliche Waffe wie Tanks Verwendung finden sollte. Außerdem sprach Dorney kein Arabisch, ebenso wenig wie Peak, sein Kamelsachverständiger, oder Marshall, sein Arzt, darin sehr geübt waren. Seine Truppen waren eine bunte Mischung aus Engländern, Ägyptern und Beduinen, und die beiden letzteren waren sich durchaus nicht gewogen. Daher machte ich mich gegen Mitternacht nach seinem Lager oberhalb Tail Sham auf und bot mich ihm in möglichst unaufdringlicher Weise als Dolmetscher an. Inzwischen hatte Faisal Mohammed el-Deylan gegen die noch im Betrieb befindlichen Stationen zwischen uns und Man entsandt. Einen Tag später langte Dorney mit seinen Zerstörungen bei denen Deylans an. So fiel die ganze 80 Meilen lange Strecke von Man bis Mudowara uns in die Hände. Durch diese Operationen war es mit einer aktiven Verteidigung von Medina endgültig vorbei. Zur Verstärkung unseres Stabes traf aus Mesopotamien ein neuer Offizier bei uns ein, mit Namen Young, ein Berufssoldat von außergewöhnlichen Fähigkeiten, der fließend Arabisch sprach und eine lange und vielfältige Kriegserfahrung besaß. Seine Tätigkeit sollte hauptsächlich darin bestehen, mich bei den Stämmen zu unterstützen, um so ihre Mitwirkung auf eine breitere und noch besser fundierte Basis zu stellen. Um ihm Gelegenheit zu geben, sich in unsere anders gearteten Verhältnisse einzuarbeiten, übertrug ich ihm die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit Zaid, Nasir und Mirzuk eine 80 Meilen lange Bahnstrecke nördlich von Man zu unterbrechen. Ich selbst ging währenddessen nach Akaba und nahm ein Schiff nach Suez, um mich mit Allenby über seine weiteren Absichten zu besprechen. Die arabische Bewegung, eine einfache, klare Sache, solange sie nur auf eigene Faust mit dem Feind zu tun hatte, war nun gebunden an das Waffenglück ihres großen Mitspielers. Wir mussten uns nach Allenby richten, und es stand nicht gut um ihn. Die deutsche Offensive in Frankreich hatte ihm einen großen Teil seiner Truppen entzogen. Er hielt zwar Jerusalem, konnte aber auf Monate hinaus nicht das Geringste, geschweige denn einen ernsten Angriff unternehmen. Das Kriegsamt versprach ihm indische Divisionen aus Mesopotamien und indische Stammformationen. Mit diesen begann er seine Armee nach indischem Muster neu aufzubauen, um dann vielleicht im Herbst wieder aktionsbereit zu sein. Für die nächste Zeit blieb uns jedenfalls nichts anderes übrig, als stillzusetzen. Allenbys Plan war, die Hauptmasse seiner Infanterie und seine gesamte Kavallerie unmittelbar vor dem 19. September in den großen Oliven- und Orangenhainen bei Ramleh zusammenzuziehen. Durch gleichzeitige Scheinangriffe gegen das Jordantal hoffte er, die Türken in dem Glauben zu halten, dass die englischen Hauptkräfte sich dorthin zu konzentrieren im Begriff wären. Die Vorstöße auf Salt hatten die Augen der Türken ausschließlich auf den Jordanabschnitt festgebannt. Jede Unternehmung dort, ob von Engländern oder Arabern ausgehend, hatte sofortige Gegenmaßnahmen der Türken zur Folge, was bewies, wie besorgt sie um diesen Abschnitt waren. Im Küstengebiet, wo die eigentliche Gefahr für den Feind lag, hatte er nur lächerlich wenig Truppen stehen. Der Erfolg unseres Angriffes hing also davon ab, die Türken in ihrer verhängnisvollen Unterschätzung des Küstenabschnitts zu erhalten. Scheinmanöver, im Allgemeinen für den Führer nur ein kleines Hors d'œuvre vor Beginn der eigentlichen Schlacht, waren für Allenby eins der Hauptmittel seiner Strategie geworden. Demgemäß sollte Bartholomew, Allenbys neuer Stabschef, in der Gegend bei Jericho unbrauchbar gewordene Zelte aus Ägypten aufbauen, Tierlazarette und Sanitätsformationen dorthin verlegen und überall an geeigneten Plätzen zum Schein Lager errichten, mit einigen Leuten und Pferden. Was nun den Hauptplan anbetraf, so gedachte Allenby am 19. September anzugreifen und wünschte, dass wir nicht mehr als 4, aber auch nicht weniger als 2 Tage vor ihm bei der Ra eintreffen sollten. Er sagte mir wörtlich, 3 Mann und ein Junge mit einer Pistole, die genau am 16. September vor der Ra ständen, würden ihm für seine Zwecke vollkommen genügen. Besser jedenfalls als 1000 Mann eine Woche vorher oder nachher. Die Wahrheit war, dass er auf die Kampfkraft der arabischen Armee kein Gewicht legte und sie lediglich als taktisches Mittel in Rechnung setzte. Für ihn war unser Zweck rein moralischer Art, nämlich die Aufmerksamkeit der feindlichen Führung auf die Jordanfront festzunageln. Als Engländer pflichtete ich dieser Auffassung bei, als Sachwalter der arabischen Bewegung jedoch hielt ich beides, moralische Einwirkung und Kampf, für gleich wichtig. Das Erstere, um gemeinsamen Erfolg zu sichern, das andere, um das Selbstvertrauen der Araber zu festigen, ohne dass ein Sieg letzten Endes keine gesunden Zustände schaffen konnte. Unter den arabischen Offizieren wurden als Belohnung für ihr tapferes Verhalten in den Kämpfen um Man einige englische Auszeichnungen verteilt. Jafar Paschas wohlverdientes CMG, The Cross of St. Michael and St. George, wurde von Allenby durch einen kleinen Scherz noch besonders unterstrichen. Jafar kam nach Palästina, um die Auszeichnung in Empfang zu nehmen, und die Herren des Stabes nahmen die Gelegenheit wahr, zu Ehren ihres einstigen Kriegsgefangenen eine kleine Empfangsfeierlichkeit zu veranstalten. Die Ehrenwache wurde aus dem Dorset Cavalry Regiment gestellt, eben jenem, das vor 3 Jahren in der Senussi-Wüste den Pascha niederattackiert und ihm die Klingen seiner Säbel zu Kosten gegeben hatte. Jafar Pascha lachte vor Freude über diesen Einfall, der so recht nach seinem eigenen tapferen Herzen war. Diese Gunstbezeigungen Allenbys kräftigten den guten Geist der arabischen Armee. Nuri Pascha Said wurde aufgefordert, das Kommando der Dera-Expedition zu übernehmen. Er war durch seinen Mut, sein Ansehen und seine kaltblütige Ruhe der ideale Führer dieses Unternehmens. Er machte sich sogleich daran, die besten 500 Mann aus der Armee auszuwählen. Es war jetzt Ende Juli und Ende August musste die Dera-Expedition in Marsch gesetzt sein. In der Zwischenzeit musste Buxtons Kamelkorps sein gesamtes Programm erledigen. Nuri Shahlan war zu benachrichtigen, Landungsplätze für die Flugzeuge mussten gefunden werden und die Panzerautos hatten die Straße nach Azraq auszuprobieren. Ein reich besetzter Monat. Ich beschloss, mit den Panzerautos nach Aba el-Lissan zu fahren, denn Buxton brauchte meine Hilfe nicht mehr. Joyce, Donnie und Young berichteten, dass alles im besten Gang sei. In der Tat, die Vorbereitungen waren beendet und sie gingen auseinander. Joyce nach Kairo, um einen Zahnarzt aufzusuchen. Donny ins Hauptquartier, um Allenby zu berichten, dass alles seinen Befehlen gemäß geschehen sei. Joyce kam mit seinem Schiff von Jeddah herauf und brachte die Post von Mekka. Faisal öffnete seine Qibla, das Presseorgan König Husseins, und gleich auf der ersten Seite fiel ihm eine königliche Kundmachung ins Auge, die besagte, dass Jafar Pascha von gewissen Narren Generaloberst der arabischen Nordarmee genannt werde, trotzdem es solch einen Rang gar nicht gäbe. Der höchste Rang in der arabischen Armee sei der eines Hauptmanns, und als solcher täte Sheikh Jafar wie jeder andere seine Pflicht. Das war von König Hussein veröffentlicht worden, nachdem er von der Auszeichnung Jafars durch Allenby gelesen hatte, ohne Faisal vorher in Kenntnis zu setzen und lediglich zu dem Zweck, die Araber in den nördlichen Städten, die syrischen und mesopotamischen Offiziere zu kränken, die der König gleichzeitig wegen ihrer Lauheit verachtete und wegen ihrer Fähigkeiten fürchtete. Er wusste, dass sie nicht kämpften, um ihm die Herrschaft über jene Gebiete zu erobern, sondern um für ihre Heimatländer Freiheit und Selbstverwaltung zu gewinnen. Und das Machtgelüst des alten Mannes hatte nahezu keine Grenzen mehr. Jafar Pascha erschien vor Faisal und bot seinen Rücktritt an. Ihm folgten die Divisionsführer und ihre Stäbe mit den Regiments- und Bataillonskommandeuren. Ich bat sie, den unberechenbaren Launen eines alten Mannes keine Beachtung zu schenken, der weltabgeschlossen in Mekka säße und der seine jetzige Größe nur ihnen zu verdanken hätte. Faisal weigerte sich, ihren Rücktritt anzunehmen, unter Hinweis darauf, dass ihre Ernennung durch ihn selbst erfolgt sei, dass sein Vater ihren Diensteintritt missbilligt hätte und dass folglich er allein durch jene Kundgebung beschimpft sei. In diesem Sinne drahtete er nach Mekka und erhielt ein Antworttelegramm, das ihn einen Verräter und Geächteten nannte. Faisals Antwort war die Niederlegung seines Kommandos auf der Akaba-Front. Hussein ernannte Zayd zu seinem Nachfolger. Zayd lehnte prompt ab. Des Königs Chiffre-Telegramme wurden immer niederträchtiger vor Wut, und das militärische Leben in Aba el-Lisan kam zu jähem Stillstand. Norni rief mich kurz vor Abgang seines Schiffes aus Akaba an und fragte verzweifelt, ob nun alles aus wäre. Ich erwiderte, die Sache hinge an einem Faden, aber vielleicht würden wir durchkommen. Drei Wege standen uns offen. Der erste: so starken Druck auf König Hussein auszuüben, dass er seine Äußerung zurücknahm. Der zweite: über die Sache einfach hinwegzugehen und mit den Vorbereitungen ruhig fortzufahren. Der dritte: Faisal in aller Form für unabhängig von seinem Vater zu erklären. Für jeden dieser Wege fanden sich Verfechter unter Engländern wie Arabern. Wir funkten an Allenby und baten ihn einzugreifen und den Zwischenfall möglichst aus der Welt zu schaffen. Hussein war ebenso halsstarrig wie verschlagen, und es konnten Wochen vergehen, bis man ihn so weit bearbeitet hatte, dass er zur Entschuldigung bereit war. Zu gewöhnlichen Zeiten hätten wir diese Wochen ruhig abwarten können, aber unglücklicherweise standen wir jetzt unter dem Zwang, innerhalb der nächsten drei Tage, wenn überhaupt, unsere Expedition nach Deraa in Marsch zu setzen. Wir mussten Mittel und Wege finden, den Feldzug ohne Verzögerung weiterzuführen, indes sich Ägypten um eine Lösung des Konfliktes bemühte. Ich sandte Eilnachricht zu Nuri Schalan, dass ich nicht während des Zusammenziehens seiner Stämme in Kaf zu ihm stoßen könnte, aber bestimmt am ersten Tag des neuen Monds in Asrak sein würde. Eine bedenkliche Botschaft, denn Nuri konnte aus dieser Abänderung Verdacht schöpfen und das verabredete Zusammentreffen nicht einhalten. Ohne die Ruala aber fehlte unserem Vorstoß auf Derra am 16. September die Hauptunterstützung. Dennoch mussten wir diesen geringeren Verlust wagen, denn ohne Faisal und seine regulären und Pisanis Geschütze fiel die ganze Expedition ins Wasser, und ich musste, um ihre Verstimmung zu überwinden, in Aba el-Lisan bleiben. Ohne Faisal etwas Ernstliches zwischen Dinja und Damaskus zu unternehmen, war gänzlich zwecklos. Wohl konnten wir den Angriff auf Derra durchführen, das war, was Allenby von uns erwartete. Aber die Einnahme von Damaskus, und das war, was ich von den Arabern erwartete, der eigentliche Grund, warum ich mich ihrem Aufstand angeschlossen, 10.000 Plagen auf mich genommen und Geist und Kräfte vergeudet hatte, das hing einzig und allein von der Gegenwart Faisals an der Kampffront ab, wo er, unbelastet von militärischen Aufgaben, bereitstand, die politische Auswertung dessen zu übernehmen, was unsere Waffen für ihn erobert hatten. Schließlich erklärte er sich bereit, unter meinem Befehl heraufzukommen. Was die von Mekka verlangte Entschuldigung betraf, so taten Allenby und Wilson ihr Möglichstes, und der Telegraph spielte ununterbrochen. Schlug der Versuch fehl, so blieb mir nur der Weg, Faisal die unmittelbare Unterstützung der englischen Regierung zuzusagen und ihn als unabhängigen Fürsten nach Damaskus zu führen. Das war durchaus möglich. Doch ich wollte es, wenn irgend angängig, vermeiden, es sei denn im Fall äußerster Notwendigkeit. Bis dahin war der arabische Aufstand eine geschlossene, klare Sache gewesen, und ich wünschte nicht, dass nun unmittelbar vor dem gemeinsamen Sieg und Frieden diese Bewegung in den bedauernswerten Zustand der Spaltung geriete. König Hussein benahm sich getreu seinem Charakter, machte endlose Ausflüchte und geschwätzige Einwände und schien die schwerwiegenden Folgen seiner gehässigen Einmischung in die Angelegenheiten der Nordarmee durchaus nicht begreifen zu wollen. Um ihm den Verstand etwas zu klären, wurde ihm eine offene und ehrliche Darlegung des Falls zugesandt, was nur unflätige und die Sache noch mehr verwickelnde Antworten zur Folge hatte. Seine Telegramme gingen über Ägypten und wurden dann drahtlos nach Akaba weitergegeben. Von da wurden sie mir durch Auto zur Aushändigung an Faisal zugesandt. Der arabische Geheimschlüssel war einfach und unerwünschte Stellen machte ich durch Umstellung der Zeichen unentzifferbar, ehe ich die chiffrierten Telegramme an Faisal ausgab. Durch dieses einfache Verfahren vermied ich, dass die Umgebung Faisals unnötigerweise noch mehr verärgert wurde. Das Spiel zog sich so mehrere Tage hin. Und Mekka wiederholte die als unentzifferbar gemeldeten Telegramme nicht einfach, sondern drahtete stattdessen jedes Mal neue Fassungen, die die ursprüngliche Schärfe auf einen immer milderen Ton herabstimmten. Endlich kam dann eine lange Botschaft, in der ersten Hälfte eine lahme Entschuldigung und Widerrufung der unglückseligen Kundgebung, in der zweiten so ziemlich eine Wiederholung der Beleidigungen in neuer Form. Ich unterdrückte den Schwanz und brachte den Kopf mit der Aufschrift »Sehr dringend« in Faisals Zelt, der dort im Kreise aller Offiziere seines Stabes saß. Der Sekretär dechiffrierte das Telegramm und überreichte es dann Faisal. Meine Andeutungen hatten schon eine gewisse Spannung hervorgerufen, und alles blickte auf Faisal, während er las. Er war erstaunt und starrte mich verwundert an, denn diese leutseligen Worte klangen so wenig nach dem streitsüchtigen Starrsinn seines Vaters. Dann raffte er sich zusammen, las die Entschuldigung laut vor und fügte am Schluss mit durchdringender Stimme hinzu: »Der Telegraf hat unser aller Ehre gerettet.« Ein Chor des Entzückens brach aus, indes Faisal sich zu mir beugte und mir ins Ohr flüsterte: »Ich meine, die Ehre fast aller von uns.« Das kam so köstlich heraus, dass ich lachen musste, aber ich fragte mit scheinbar ernster Miene: »Ich verstehe nicht, was du meinst.« Er erwiderte: »Ich bot mich an, auf diesem letzten Marsch mich unter deinen Befehl zu stellen. Warum war das nicht genug?« »Weil es mit deiner Ehre nicht vereinbar gewesen wäre.« Er murmelte: »Immer stellst du meine Ehre über die deine.« Dann sprang er energisch auf die Füße und rief: »Nun, Sirs, gelobt sei Gott und ans Werk!« Endlich waren alle Vorbereitungen beendet und unsere Nachfolger in Aba el-Lissan in ihre Geschäfte und Pflichten eingeführt. Ich nahm Abschied. Joyce war eben aus Ägypten zu uns zurückgekehrt und Faisal versprach, mit ihm und Marshall nach Azraq zu kommen, um dort spätestens am 12. September mit mir zusammenzutreffen. Das ganze Lager war in glücklicher Stimmung, als ich mich in ein Rolls-Lastauto setzte und nordwärts fuhr. War es auch schon der 4. September, so hoffte ich doch, die Rwala unter Nuri Shalan noch rechtzeitig für unseren Angriff auf Deraa zusammenzubringen. Während der Fahrt fanden wir, Winterton, Nasir und ich, uns in dankbarer Erleichterung vereint. Lord Winterton war unsere neueste Erwerbung, ein erfahrener Offizier aus Buxtons Kamelreiterkorps. Sherif Nasir, die Speerspitze des arabischen Heeres seit den Tagen bei Medina, war auserwählt worden, auch den letzten Zug des großen Spiels zu tun. Ihm gebührte die Ehre von Damaskus, wie ihm schon die Ehre von Medina, von Wedge, von Aqaba, von Tafileh und manchen Tagen harter Not zugefallen war. Überall am Wege trafen wir auf kleine Kamelkolonnen, Truppen, Stämme, Nachschub, die langsam über die unendliche Ebene von Djefer nordwärts zogen. An diesem geschäftigen Leben, ein gutes Omen für unseren rechtzeitigen Aufmarsch in Azraq, brauste unser Wagen vorbei. Mein trefflicher Green, der Lenker, brachte es einmal sogar auf 67 Meilen in der Stunde. Nasir auf dem Führersitz konnte seinen zahlreichen Freunden, die wir überholten, immer nur im Vorbeisausen zuwinken. In Bair fanden wir die Beni Sakr in heller Aufregung auf die Meldung hin, dass die Türken am Tage vorher plötzlich mit starken Kräften vom Hesa gegen Tafileh vorgestoßen wären. Mifle glaubte, ich wäre übergeschnappt oder zu unzeitgemäßen Scherzen aufgelegt, als ich über diese Nachricht nur hell auflachte. 4 Tage vorher hätte dieser Vorstoß die Azraq-Expedition bedenklich aufgehalten. Nun aber waren wir unterwegs, mochte der Feind ruhig Aba el-Lissan, Guwera, meinetwegen auch Aqaba nehmen, gesegnete Mahlzeit. Unsere Schauergeschichte von dem großen Vormarsch auf Amman hatte ihm nicht schlecht Beine gemacht, und jetzt lief sich der Ahnungslose die Stiefelsohlen ab, um unsere Finte zu parieren. Jeder Mann, den sie nach Süden schickten, bedeutete für sie 10 Mann Verlust. In Azrak fanden wir einige Diener Nuri Schalans, ferner das Crossley-Lastauto mit einem Fliegeroffizier, einem Mechaniker und dem Zeltschuppen für die beiden Flugzeuge, die unseren Aufmarsch decken sollten. Unsere erste Nacht verbrachten wir auf ihrem Flugplatz und mussten dafür büßen. Bis Sonnenuntergang beschäftigte sich eine Kamelfliege, ein gepanzertes Insekt, das wie eine Hornisse sticht, mit unseren ungeschützten Körperteilen. Dann brachte die Abendkühle etwas Erleichterung und das Jucken ließ nach. Dafür schlug der Wind um und 3 Stunden lang fegte er dicke Wolken heißen, beißend salzigen Sandstaubs über uns hinweg. Wir legten uns flach auf den Boden und zogen Decken über die Köpfe, aber an Schlaf war nicht zu denken. Alle halben Stunden mussten wir den angewehten Sand von uns schütteln, um nicht darunter begraben zu werden. Gegen Mitternacht ebbte der Wind ab. Wir krochen aus unseren schwitzigen Nestern und freuten uns, nun die lang ersehnte Nachtruhe zu genießen, als mit lautem Gesumm eine Wolke von Moskitos über uns herfiel. Mit ihnen kämpften wir, bis der Morgen anbrach. Andern Tags verlegten wir daher das Lager auf die Höhe des Medjaber-Rückens, eine Meile westlich vom Wasser und 100 Fuß über den Salzsümpfen, allen Winden frei geöffnet. Wir holten erst ein wenig den versäumten Schlaf nach, richteten dann den Schuppen auf und gingen dann später in dem silbrigen Wasser baden. Wir entkleideten uns neben den kleinen Teichen, schimmernden Flächen, deren heller, perlgrauer Untergrund den Himmel wie in Mondscheinglanz widerspiegelte. »Köstlich«, rief ich, sprang hinein und schwamm umher. »Aber warum tauchen Sie denn fortwährend unter Wasser?«, fragte Winterton. Im nächsten Augenblick stach ihn eine Kamelfliege hinterwärts. Jetzt verstand er und sprang mir nach. Wir schwammen umher und versuchten verzweifelt, unsere Körper nass zu halten, um die grauen Schwärmer abzuwehren. Aber sie waren so hungerwütig, dass sie auch das Wasser nicht scheuten. Nach 5 Minuten kämpften wir uns heraus und wie der Blitz in unsere Kleider, aus 20 dieser dolchartigen Stiche blutend. Nasir stand dabei und lachte uns aus. Später wanderten wir zum alten Kastell hinauf, um dort den Mittag zu verbringen. In Ali ibn el-Husseins altem Eckturm, dem einzigen Dach weit und breit in der Wüste, war es kühl und friedevoll. Draußen strich der Wind mit einem starren Rasseln durch die Dattelpalmen, ungepflegte Bäume, denn in dieser nördlichen Gegend lohnte die Ernte ihrer rötlichen Früchte nicht, aber mit dicht und tief bezweigten Stämmen, die freundlichen Schatten spendeten. Unter ihnen saß Nasir ruhevoll auf seinem Teppich. Der Rauch seiner weggeworfenen Zigarette stieg kräuselnd in die warme Luft, zerfloß und verblasste in den Sonnenflecken zwischen den Blättern. »Ich bin glücklich«, sagte er. Wir waren alle glücklich. Am Nachmittag traf ein Panzerwagen zu unserem weiteren Schutz ein, wenn auch die Gefahr vom Feinde denkbar gering war. 3 Stämme deckten das Land zwischen uns und der Eisenbahn. In Dera standen vom Gegner nur 40 Berittene, in Amman nichts mehr. Also hatten bis jetzt wenigstens die Türken noch keine Kunde von uns. Am Morgen des 9. flog ein feindliches Flugzeug über uns hin, schlug flüchtig einen Kreis und verschwand wieder, offenbar ohne uns zu sehen. Von der luftigen Höhe unseres Lagers aus konnten wir die Straßen nach Dera und Amman weithin überblicken. Wir 12 Engländer, samt Nasir und seinen Sklaven, faulenzten tagsüber, schweiften umher, badeten bei Sonnenuntergang, saßen auf der Höhe und betrachteten die Aussicht oder hingen unseren Gedanken nach. Nachts schliefen wir friedlich und sorglos, oder ich wenigstens tat es, im Vollgenuss der köstlichen Ruhepause zwischen den glücklich behobenen Widrigkeiten von Aber el-Lisan und den Kämpfen des nächsten Monats. Die Hauptquelle dieser heiteren Stimmung schien wohl aus mir selbst zu kommen. Denn dieser Marsch auf Damaskus, und als solcher stellte er sich schon unserer Fantasie dar, hatte mein gewohntes Gleichgewicht erschüttert. Ich fühlte hinter mir das Vibrieren der gespannten Erregung des arabischen Volkes. Die Frucht jahrelangen Predigens war dem Reifen, das Werk seiner Krönung nahe. Eine geeinte Nation drängte mit Allgewalt seiner historischen Hauptstadt zu. In dem Vertrauen, dass diese Waffe, das erwachte arabische Volk, geformt durch mich, allein genügen würde, um das Kühnste meiner Ziele zu verwirklichen, kamen mir meine englischen Gefährten kaum noch in den Sinn, die meinen Ideen fernstanden und hier nichts sahen als einen Krieg wie jeden anderen. Ich unterließ es, sie zu Mitgläubigen meiner Zuversicht zu machen. Lange danach erfuhr ich, dass Winterton jeden Morgen in der Dämmerung aufgestanden war und den ganzen Horizont sorgsam abgesucht hatte, damit wir nicht etwa dank meiner Sorglosigkeit Überraschungen erlebten. Und in Umtai und Sheikh Saad hatten uns die Engländer tagelang schon als verloren aufgegeben. Tatsächlich wusste ich und habe es gewiss auch ausgesprochen, dass wir so sicher waren, wie man es im Kriege überhaupt nur sein kann. Ihr Stolz hielt sie zurück, auch nur den geringsten Zweifel an meinen Plänen zu verraten. Diese Pläne waren erstens eine Scheinbedrohung von Amman und zweitens, im Ernst, die Zerstörung der Eisenbahnlinien im Knotenpunkt von Deraa. Weiter gedachte ich zunächst kaum zu gehen, denn ich hielt mir grundsätzlich bei der Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten die ferneren Ziele offen. Durch unsere Besetzung von Azraq war die erste Hälfte des Plans, Scheinbedrohung von Amman, bereits durchgeführt. Wir hatten 1000 Gold-Sovereigns an die Beni Sakr gesandt, um alle Gerste von ihren Tennen aufzukaufen, die wir in etwa 14 Tagen für unsere Tiere und die englischen Verbündeten anfordern würden, hatten sie aber gebeten, nichts davon verlauten zu lassen. Djab von Tafile, dieser geschwätzige Bauerntölpel, hatte natürlich, ganz unserem Wunsch gemäß, die Nachricht schleunigst durch ganz Kerak verbreitet. Gleichzeitig rief Faisal die Seben in Bair zum Kriegsdienst auf, und Hornby, der jetzt vielleicht etwas verfrüht arabische Kleidung trug, bereitete einen größeren Vorstoß gegen Madeba vor. Seine Absicht war, etwa am 19., wenn er die Nachricht von Allenbys Vorgehen bekam, zu marschieren. Er hoffte, bei Jericho mit den Engländern in Fühlung zu kommen, so dass, falls unser Unternehmen gegen Deraa scheiterte, wir uns zurückziehen und seinen Vorstoß verstärken konnten, was dann nicht mehr nur ein Scheinangriff, sondern der alte zweite Pfeil in unserem Köcher gewesen wäre. Jedoch machten hier die Türken mit ihrem Vormarsch auf Tafile einen Strich durch die Rechnung, und Hornby musste Schobek gegen sie verteidigen. Was nun den zweiten Teil unseres Plans betraf, das Deraa-Unternehmen, so musste hier ein wirklicher Angriff eingeleitet werden. Als Vorspiel dazu beschlossen wir, die Bahn nahe Amman zu unterbrechen, wodurch eine etwaige Verstärkung Deraas von Amman her verhindert und zugleich der Feind in der Überzeugung bestärkt wurde, dass unser Scheinmanöver ernst gemeint sei. Es schien mir am besten, zu diesem Vorspiel die Gurkhas zu verwenden, mit ägyptischen Pionieren zur Ausführung der Zerstörung, denn durch ihre Entsendung wurde die Hauptabteilung nicht von ihrem Hauptziel abgelenkt. Dieses Hauptziel bestand darin, die Eisenbahnen im Hauran zu unterbrechen und ihre Wiederherstellung mindestens für eine Woche zu verhindern. Dazu standen drei Wege offen. Erstens konnte man nördlich von Deraa bis zur Damaskusbahn vorstoßen, wie auf meinem Ritt mit Talal im letzten Winter, und die Linie zerstören, um dann zur Yarmouk-Bahn hinüberzuwechseln. Zweitens konnte man südlich von Deraa direkt auf den Yarmouk losmarschieren. Die dritte Möglichkeit war ein unmittelbarer Angriff auf die Stadt Deraa. Dieser dritte Weg konnte nur dann eingeschlagen werden, wenn uns die Luftstreitkräfte zusichern konnten, die Station Deraa so nachdrücklich mit schweren Bomben zu belegen, dass es einer Artilleriebeschießung gleichkam, wodurch wir dann mit unseren wenigen Kräften einen Sturm wagen konnten. Salmond hoffte dazu imstande zu sein, doch hing das davon ab, wie viel schwere Maschinen ihm zugewiesen oder rechtzeitig eintreffen würden. Dorney wollte am 11. September mit dem endgültigen Bescheid zu uns herüberfliegen. Bis dahin hielten wir uns alle drei Möglichkeiten offen. Von den Nachschubkolonnen traf meine Leibgarde als erste ein und kam am 9. September von Wadi Sirhan daherstolziert, strahlend, fetter als ihre fetten Kamele, ausgeruht und beglückt von ihrem Festmonat bei den Rwala. Sie berichteten, dass Nuri Schala nahezu bereit und entschlossen wäre, zu uns zu stoßen. Am 10. kamen die beiden Flugzeuge von Aqaba. Murphy und Junior, die beiden Piloten, richteten sich auf dem von Kamelfliegen heimgesuchten Platz häuslich ein, die förmliche Freudentänze aufführten angesichts dieser saftigen Saugobjekte. Am 11. traf der zweite Panzerwagen ein, dann auch Joyce mit Sterling, aber ohne Faisal. Marshall hatte darauf bestanden, ihn am nächsten Tag selbst herzubegleiten, und wenn Marshall, diese brave Seele mit der immer guten Laune, eine Sache in die Hand nahm, ging sie sicher gut. Young, Peak, Scott Higgins und die Gepäckkolonnen trafen ein. Azrak bevölkerte sich immer mehr, und um seine Teiche hallte es laut vom Gelärm und Geplansch schlank, kräftiger, brauner, kupferroter und weißer Körper im durchsichtig klaren Wasser. Am 11. kam das Flugzeug aus Palästina an. Leider war Dorney wieder krank geworden, und der ihn vertretende Stabsoffizier, neu im Lande, hatte unter der rauen Kälte oben in der Luft schwer gelitten. So kam es, dass er seine wichtigste Nachricht vergaß. Am 6. September nämlich hatte Allenby in einem plötzlichen Einfall zu Bartholomew gesagt, »Was sollen wir uns erst um Messoudieh plagen? Lassen Sie die gesamte Kavallerie direkt auf Afulé und Nazareth vorgehen.« So war der ganze Plan umgeworfen worden, und statt gegen ein bestimmtes, fest umgrenztes Objekt stieß der Angriff jetzt weit ins Unbestimmte vor. Davon erfuhren wir also kein Wort. Aber durch ein Kreuzverhör der Piloten, die Sormond informiert hatte, bekamen wir ein klares Bild von dem Bestand an Bombenflugzeugen. Er blieb hinter dem Minimum dessen zurück, was wir für Deraa brauchten. Wir entschlossen uns daher, die Stadt nördlich zu umgehen, um sicher die Bahn nach Damaskus zu zerstören, und die Flieger sollten währenddessen die Stadt nur zur Ablenkung mit einigen Bomben belegen. Am nächsten Tage traf Faisal ein, und mit ihm Nuri Said, aus dem Ei gepellt wie stets, Jemil, der Artillerist, Pisani mit seinen Algeriern und unsere ganze Truppenmacht. Jedenfalls etwas mehr als Allenbys drei Mann und ein Junge. Die grauen Fliegen hatten nun tausende von Kamelen, um sich zu mästen, und angesichts dieser reichen Mahlzeit gaben sie Junior und seinen halb ausgesogenen Mechaniker auf. Am gleichen Nachmittag erschien Nuri Shahlan mit Trat und Khalid, Faris, Dursi und den Kafaji. Auch Auda Abu Taji kam mit Mohammed El Deylan, ebenso Fahad und Adhub, die Führer der Sibben, mit Ibn Bani, dem Oberhaupt der Serahin, und Ibn Gendi von den Serdi. Majid Ibn Sultan von den Adwan bei Salt kam herübergeritten, um zu hören, was Wahres sei an unserem Angriff auf Amman. Später am Abend ertönten von Norden her knatternde Flintenschüsse, und Talal el-Haredin, mein alter Weggenosse, kam rauschend angaloppiert, gefolgt von 40 bis 50 berittenen Hauran-Bauern. Sein lebenslustiges Gesicht strahlte vor Freude über unsere lang erhoffte Ankunft. Drusen und städtische Syrier, Isawi und Hawarne ließen unsere Schar noch weiter anschwellen. Auch die Gerstenvorräte, bestimmt für unseren Rückmarsch, falls das Unternehmen misslang, eine Möglichkeit, an die kaum jemand dachte, trafen nach und nach ein. Alles war gesund und wohlgemut. Ausgenommen ich selbst. Das Menschengewimmel hatte mir die Freude an Azrak vergällt, und ich ging fort, das Tal hinunter zum einsamen Ain el-Essat, und lag ganze Tage lang in meinem alten Versteck unter den Tamariskenbäumen, wo der Wind in den staubig-grünen Zweigen rauschte wie in den Bäumen Englands. Er raunte mir zu, wie sterbensmüde ich dieser Araber sei, dieser hochgezüchteten Semiten, in deren Wesen Höhen und Tiefen lagen, unerreichbar für unsere Fassungskraft, wenn auch nicht verborgen unserem Blick. Sie waren gewissermaßen die Verkörperung des Absoluten in uns Menschen, mit ihrer schrankenlosen, ungehemmten Fähigkeit sowohl zum Guten wie zum Bösen. Und 2 Jahre lang hatte ich, nur um sie auszunutzen, fälschlich ihren Gefährten gespielt. Joyce übernahm inzwischen Pflicht und Verantwortung, die ich in meinem Einsamkeitsbedürfnis vernachlässigte. Auf seinen Befehl wurden Peak mit dem ägyptischen Kamelreiterkorps, jetzt nur noch eine Pionierabteilung, und Scott Higgins mit seinen Gurkhas nebst 2 Panzerautos als Sicherung in Marsch gesetzt, um die Bahn bei Ifdain nördlich am Mahn zu unterbrechen. Bei Morgengrauen brach auch die Hauptkolonne auf. 1000 davon gehörten zum Kontingent von Aba el-Lisan. 300 waren Nuri Schalans Nomaden zu Pferd. Er hatte auch 2000 Rala-Kamelreiter zur Verfügung, und wir baten ihn, diese vorläufig im Wadi Sirhan zusammenzuhalten. Es wäre unklug gewesen, vor dem entscheidenden Tage eine so große Zahl unruhiger Beduinen auf die Dörfer im Hauran loszulassen. Die Nomaden zu Pferde dagegen waren Sheiks oder Diener von Sheiks, Männer von Wert und Selbstbeherrschung. Besprechungen mit Nuri und Faisal hielten mich den ganzen Tag über noch in Azraq fest. Doch Joyce hatte mir ein Lastauto zurückgelassen, mit dem ich am nächsten Morgen die Armee einholte. Ich fand sie bei der Frühstücksrast im grasbewachsenen Hügelland von Gyan el-Kuma. Die Kamele, froh, dem engen, abgegrasten Bezirk von Azraq entronnen zu sein, stopften sich hastig ihre Mägen voll mit dem saftigen Futter. Joyce hatte schlechte Nachrichten. Peak war mit seiner Truppe zurückgekommen und hatte die Bahn gar nicht erreicht, infolge von Zusammenstößen mit arabischen Lagern ganz in der Nähe der vorgesehenen Sprengstelle. Wir hatten auf die Unterbrechung der Amman-Linie den größten Wert gelegt, und dieses Misslingen war für uns eine arge Enttäuschung. Ich nahm eine Packung Schießbaumwolle, bestieg mein Kamel und ritt der Truppe voraus. Diese selbst machte einen Umweg, um die zerklüfteten Lavarücken zu vermeiden, die westwärts zur Eisenbahn abfielen. Aber wir, meine Egeli und andere gut Berittene, kletterten geradewegs einen steilen Schleichpfad zur offenen Ebene hinab, bei den Ruinen von el-Jemal. Diese Reste römischer Grenzstädte, el-Jemal, el-Surab, Tai, verrieten, zumal in diesem Teil der Erde, der damals wie jetzt nichts als ein Wüstenwinkel war, noch immer etwas von dem Geist blinder, nicht anpassungsfähiger Herrschsucht. Gewalttätig und frech schaute dieses el-Jemal drein. Jenseits der Ebene lag die Amanbahn vor mir in einer geradezu beleidigenden Unberührtheit. Und ich war so vertieft in den Anblick der Ruinen und in meine Überlegungen, auf welche Weise die Bahn am raschesten und sichersten unterbrochen werden könnte, dass mir ein Luftkampf ganz entging zwischen Murphy in unserem Bristol-Kampfflugzeug und einem feindlichen Doppeldecker. Der Bristol war arg durchlöchert, ehe der Türke schließlich brennend abstürzte. Unsere ganze Armee schaute begeistert zu. Murphy aber fand den Schaden an seinem Flugzeug zu erheblich für unsere geringen Hilfsmittel in Azraq und flog daher zur Ausbesserung nach Palästina. Von unseren geringen Luftstreitkräften blieb uns infolgedessen nur BE-12, ein so veralteter Typ, dass er für den Kampf überhaupt nicht und für Aufklärungszwecke nur wenig brauchbar war. Aber wir freuten uns doch mit der ganzen Truppe über den Sieg unseres Fliegers. Tai erreichten wir kurz vor Sonnenuntergang. Die Truppe war noch 5 bis 6 Meilen zurück, und sobald unsere Tiere getränkt waren, machten wir uns zur Bahnlinie auf. 4 Meilen hangabwärts nach Westen zu, in der Absicht, eine flüchtige Zerstörung zu versuchen. Dank der Dunkelheit kamen wir ungesehen bis dicht heran. Gerade vor uns lagen 2 feste Brücken, und zu unserer Freude stellten wir fest, dass der Boden bis an die Bahn heran für Panzerautos fahrbar war. Diese beiden Umstände bewogen mich, am nächsten Morgen mit Panzerautos und einer größeren Ladung Schießbaumwolle wieder hierher zurückzukehren, um die größere, 4-burgige Brücke zu sprengen. Durch ihre Zerstörung, die den Türken viele Tage harter Arbeit kosten musste, waren wir vor etwaigen Überraschungen von Amman her während der ganzen Zeit unseres ersten Vorstoßes gegen Dera vollkommen gesichert. Damit wäre Peaks fehlgeschlagene Unternehmung ihrer beabsichtigten Wirkung nach voll ausgeglichen. Die beiden Panzerwagen nebst 2 Lastautos schlängelten sich etwas mühsam zwischen Blöcken und Steinfeldern und über weiche Grasflächen dahin, kamen aber sämtlich wohlbehalten an, hinter den letzten kleinen Höhenrücken just gegenüber unserem Ziel. Am südlichen Aufgang zur Brücke lag ein steinernes Blockhaus. Wir beschlossen, die Lastautos hier in Deckung zurückzulassen. Ich bestieg mit 150 Pfund Schießbaumwolle zündungsfertig den einen Panzerwagen in der Absicht, mit diesem das Tal hinab bis zur Brücke zu fahren und, wenn ich dann durch die Brückenbogen gegen das Feuer des Postens im Blockhaus gedeckt war, die Ladung anzulegen und in Brand zu stecken. Inzwischen sollte das zweite Panzerauto auf kurze Schussweite das Blockhaus unter Feuer nehmen und es so lange beschäftigen, bis ich mit allem fertig war. Die beiden Wagen fuhren gleichzeitig los. Als die Besatzung der kleinen Schanze am Blockhaus 7 oder 8 Türken uns kommen sah, gingen sie, entweder infolge eines Missverständnisses oder einer Panik oder auch aus einem geradezu übernatürlichen Mut, aus dem Graben heraus und in Schützenlinie gegen uns vor. In wenigen Minuten trat der zweite Panzerwagen gegen sie in Tätigkeit, indes 4 weitere Türken seitlich der Brücke erschienen und auf uns schossen. Unsere Maschinengewehrschützen richteten und gaben dann eine kurze Feuergabe ab. Ein Mann fiel, ein zweiter wurde verwundet, der Rest lief ein Stück zurück, besann sich dann aber eines Besseren und kehrte, freundschaftliche Zeichen machend, wieder um. Wir nahmen ihnen die Gewehre ab und sandten sie das Tal hinauf zu den Lastwagen, deren Führer uns von der Höhe aus scharf überwachten. Kurz darauf ergab sich das Blockhaus. Wir waren sehr zufrieden, die Brücke und ihren Bahnabschnitt innerhalb von 5 Minuten ohne Verluste in Besitz genommen zu haben. Joyce kam im zweiten Lastauto mit noch mehr Schießbaumwolle heran und in aller Eile wurden die Ladungen über die ganze Brücke verteilt. Es war ein hübsches kleines Bauwerk, geziert mit einer schimmernd weißen Marmorplatte, die den Namen und die Hoheitstitel Sultan Abdul Hamids trug. In den Abzugslöchern des Oberbaus wurden im Zickzack 6 kleine Ladungen eingebaut und durch ihre Explosion wurden die Brückenbogen kunstgerecht angesplittert. Es war ein schönes Beispiel von Zerstörungen der feinsten Art. Das Gerüst der Brücke blieb intakt, hatte aber keine Widerlager mehr, so dass es stark schwankte, und der Feind musste erst das ganze Werk abbrechen, ehe er an den Wiederaufbau denken konnte. Als alles fertig war, gaben uns nahende feindliche Patrouillen anständige Entschuldigung, schleunigst Reis auszunehmen. Die wenigen Gefangenen, wertvoll für uns zur Erlangung von Nachrichten, wurden auf die Lastautos gesetzt und wir ratterten los. Wie abgemacht, brachen wir am nächsten Tag vor Morgengrauen auf und folgten der Spur von Stirlings Wagen, bestrebt, so rasch wie möglich bei der vielleicht schon fechtenden Truppe zu sein. Doch der Weg war leider miserabel. Erst kam ein unangenehmer Abstieg, dann folgten einzelne, mit Kalksteingeröll bedeckte Flächen, über die wir nur mit Schwierigkeiten hinwegkamen. Gegen 8 Uhr morgens erreichten wir die arabische Armee auf dem Kamm eines breiten, nach der Bahn hin abfallenden Hanges. Teile von ihr entwickelten sich gerade zum Angriff gegen einen Stützpunkt der Brückenwache zwischen uns und dem Berge Tel Arar, dessen Gipfel das ganze Land bis nach Deraa hin überragte. Die Araber strömten in hellen Haufen zum runden Gipfel des Tel Arar hinan, um die Ebene zu überschauen, deren zerfurchtes Relief die Morgensonne mit ihren lang hingeworfenen Schatten deutlich hervorhob. Die Soldaten konnten mit bloßem Auge bis nach Deraa, Meserib und Gazala, den 3 Bahnknotenpunkten, sehen. Ich aber sah in Gedanken noch weiter. Nordwärts nach Damaskus, der türkischen Operationsbasis, ihrer einzigen Verbindung nach Konstantinopel und Deutschland, nun abgeschnitten. Südwärts nach Amman und Man und Medina, ebenfalls abgeschnitten. Westwärts zu Liman von Sanders, isoliert in Nazareth. Dann weiter nach Nablus und dem Jordantal, der türkischen Hauptstellung. Heute war der 17. September, der verabredete Tag, 48 Stunden bevor Allenby mit voller Kraft nordwärts stoßen würde. In 48 Stunden hätten die Türken an sich Zeit genug gehabt, ihre Dispositionen zu ändern, um der neuen, von uns drohenden Gefahr zu begegnen, aber da sie Allenbys Schlag nicht voraus wussten, konnten sie sie gar nicht ändern. Meine Absicht war, unverzüglich die ganze Linie zu zerstören, doch schienen die Dinge zum Stillstand gekommen. Die Armee hatte ihr Teil getan. Nuri Said stellte rings um den Tel Arar Maschinengewehrposten auf, um etwaige Ausfälle von Deraa abzuwehren. Wieso aber war nirgendwo die Zerstörung im Gang? Ich eilte hinunter und fand Pix Ägypter beim Frühstück. Ich war stumm vor Bewunderung. Immerhin, eine Stunde später waren sie in die nötigen Gruppen eingeteilt und zu dem Vernichtungswerk bereit. Schon waren auch die französischen Kanoniere, die ebenfalls Sprengmaterial mitführten, heruntergekommen und machten sich an die nächstgelegene Brücke. Sie waren nicht sehr geschickt, aber beim zweiten Versuch brachten sie ihr doch einigen Schaden bei. Von der Höhe des Tel Arar aus, ehe noch die vibrierende Luftspiegelung der steigenden Sonne die Sicht verschleierte, wurde durch ein scharfes Fernglas Derar genau abgesucht, um herauszufinden, was die Türken dort heute auf der Pfanne hätten. Was man zunächst beobachten konnte, sah einigermaßen beunruhigend aus. Auf ihrem Flugplatz wimmelte es von kleinen Gruppen, die eine Maschine nach der anderen aus dem Schuppen zogen. Man konnte bereits 7 oder 8 in Linie gereiht erkennen. Was man sonst sah, entsprach den Erwartungen. Kleinere Infanterieabteilungen verstärkten die Besatzung der Verteidigungsstellung. Ihre Geschütze feuerten gegen uns, aber wir waren 4 Meilen weit entfernt. Lokomotiven standen unter Dampf, aber die Züge waren nicht gepanzert. Hinter uns, nach Damaskus zu, lag das Land still wie eine Karte. Auch von Meserib her, zu unserer Rechten, war keinerlei Bewegung zu entdecken. Die Initiative lag in unserer Hand. Ich brach mit meiner Leibgarde auf, um so bald wie möglich Meserib zu erreichen, während Joyce mit 100 von Nuri Seitz Berittenen, den Ruala, den Gurkhas und den Panzerautos am Tel Arar als Deckungstruppe verblieb. Meine Leute sahen wie Beduinen aus, so konnten wir uns offen zeigen und den kürzesten Weg nehmen. Aber der Feind bemerkte unseren Abmarsch. Ein Flugzeug strich über uns hin und warf Bomben. 1, 2, 3. Daneben. Die 4. schlug mitten zwischen uns. 2 Mann stürzten. Ihre Kamele, eine blutige Masse, wandten sich am Boden. Sie selbst hatten keine Schramme abbekommen und sprangen hinten bei Freunden auf. Wir zogen uns auseinander und legten ein scharfes Tempo an. Den jungen Bauern, die wir unterwegs trafen, riefen wir zu, dass es jetzt in Meserib Arbeit gäbe. Auf allen Feldwegen strömten sie aus den Dörfern herbei, um uns zu helfen. Sie waren voll guten Willens, aber unsere Augen waren allzu sehr an die braune Schlankheit der Wüstensöhne gewöhnt, so dass uns diese vergnügten Dorfburschen mit ihren geröteten Gesichtern, dem wuscheligen Haar und den fleischigen, weißlichen Gliedern wie Mädchen vorkamen. Um besser voranzukommen, hatten sie ihre langen Kleider bis über die Knie geschürzt, und die eifrigsten trabten neben uns her durch die Felder und gaben die Neckereien meiner Veteranen mundfertig zurück. In Meserib angekommen, berichtete uns Dursi ibn Dugmi, dass Nuri Saids Truppen nur noch 2 Meilen zurück wären. Wir gaben den Kamelen Wasser und tranken selbst reichlich, denn der Tag war lang und heiß gewesen, und noch war kein Ende. Hinter dem alten Kastell gedeckt, hielten wir dann Ausschau über den See hinweg und bemerkten Bewegung in der kleinen Station der einst von den Franzosen gebauten Zweigbahn. Einige der weißbeinigen Burschen berichteten uns, dass die Station von Türken stark besetzt sei. Aber wir konnten gedeckt herankommen und die Verlockung war zu groß. Abdullah führte den Angriff. Für mich waren die Tage der Abenteuer vorbei. Ich gebrauchte die faule Ausrede, dass ich mein Fell für den dringendsten Notfall schonen müsste. In Wahrheit wollte ich unbedingt den Einzug in Damaskus miterleben. Das Geschäft ging glatt vonstatten. Abdullah fand Korn, auch Mehl und eine kleine Beute an Waffen, Pferden und Kriegsdekorationen. Das vermehrte den Schwanz unserer Anhänger. Von allen Seiten kamen sie, quer durch das Gras laufend herbeigeströmt, wie Fliegen zum Honig. Talal erschien, wie stets in vollem Galopp. Wir setzten zusammen über den Fluss, stiegen den breiten Uferhang hinan, knietief in Unkraut, bis wir die türkische Station der Bahnlinie 300 Yard vor uns sehen konnten. Von Tel Arar kommend trafen noch vor Morgengrauen der 2. Teil der Batterie Pisani und der Rest von Nuri Saids Truppen bei uns ein. Joyce hatten wir schriftlich Nachricht gegeben, dass wir am heutigen Tage südwärts auf Nisib rücken würden, um dort den Kreis der Unterbrechungen rund um Deraa zu schließen. Ich schlug vor, dass er mit den Panzerautos unmittelbar nach Umtai zurückgehen und dort auf uns warten sollte. Umtai mit seinem Überfluss an Wasser und den prächtigen Weiden, gleich weit entfernt von Deraa wie vom Djebel Druse und der Ruala-Wüste, schien mir der geeignetste Ort, um unsere gesamten Kräfte dort wieder zu sammeln und das glückliche Fortschreiten Allenbys abzuwarten. Setzten wir uns in Umtai fest, so war die türkische 4. Armee östlich des Jordans von Damaskus so gut wie abgeschnitten. Auch waren wir dort rasch bei der Hand zu erneuten Unterbrechungen der Hauptbahnen, sobald sie der Feind leidlich wiederhergestellt haben sollte. Am Spätnachmittag musste unser Haupttrupp Halt machen, um Talal, Nasir und Nuri Schalan mit ihren Reitern abzuwarten. Wir konnten als ein, der Hauptsache nach, reguläres Kamelreiterkorps in Khaki-Uniform kaum nächtlich durch den Hauran marschieren, ohne genügende Begleitung einheimischer Kavallerie, die die misstrauischen Dörfler darüber aufklärte, dass wir keine Türken waren. Unsere Reiterei stieß in der Dunkelheit an uns vorbei. Am nächsten Morgen waren wir wieder vereint und rückten nach Norden weiter, durch blühende, glückliche Dörfer dieses fetten Ackerlandes, immer gegen einen frischen Wind an. Auf den abgeernteten Feldern, deren Getreide meist nicht abgemäht, sondern einfach ausgerauft war, wuchsen Disteln, halb mannshoch, aber schon gelb und dürr und tot. Der Wind riss sie von den hohlen Wurzeln los und wirbelte sie über den flachen Grund, so dass Distel mit Distel und Dorngestrüpp sich verfilzte und sie schließlich in richtigen Klumpen wie lebendig gewordene Heuhaufen über das Brachland jagten. Von Stunde zu Stunde wurden unser mehr. Berittene Männer kamen und schlossen sich uns an, indes aus jedem Dorf die abenteuerlustige Jugend herbeiströmte, um zu Fuß in unsere Reihen zu treten. Als wir so dahinzogen, vom goldenen Sonnenlicht gleichsam miteinander verwoben, hatten wir das seltene Erlebnis, uns als ein Ganzes zu sehen und zu fühlen. Wie von selbst wurden wir zu einem Organismus, zu einer ausgeprägten Gemeinschaft. Und der Stolz eines jeden hob sich in dem Bewusstsein, ein lebendiger Teil der Gesamtheit zu sein. Gegen Mittag kamen wir in Wassermelonenfelder. Die Leute machten sich darüber her, indes wir vorritten zur Erkundung der Bahn, deren Strecke verlassen dalag, flimmernd in der hellen Sonne. Doch während wir noch beobachteten, fuhr ein Zug vorüber. Die Bahn war erst in der vergangenen Nacht wieder betriebsfähig gemacht worden, und heute war das schon der dritte Zug. Darauf ging ein Teil unserer Truppen, auf 2 Meilen auseinandergezogen, gegen die Bahn vor, ohne Widerstand zu finden, und jeder, der etwas Material bei sich hatte, begann eiligst Sprengungen vorzunehmen, wo es ihm gerade passend schien. Die Zerstörungen, von Hunderten von Unerfahrenen mit viel Eifer ausgeführt, gelangen zwar nicht ganz der Regel nach, aber waren doch wirksam genug. Das Wiedererscheinen der arabischen Armee nördlich von Deraa bedeutete eine Überraschung für den zurückgehenden Feind, die noch weiter ausgenutzt werden musste. Wir wandten uns daher an die Führer unserer Stämme, Nuri Schalan, Auda und Talal, und fragten, was jeder für diese Nacht zu unternehmen bereit wäre. Talal, der Feurige, wollte Ezra angreifen, das große Getreidedepot nördlich an der Bahn. Auda wollte sich an Kirbet el-Ghazala machen, die entsprechende Station südlich. Nuri Schalan beabsichtigte, die große Straße nach Deraa mit seinen Reitern zu besetzen, um einzelne türkische Truppenteile auf ihrem Rückzug abzufangen. Das waren 3 gute Vorschläge, und die Führer machten sich an die Ausführung. Die Hauptkolonne wurde wieder in Marsch gesetzt und zog ihre Straße weiter, vorbei an der zerstörten Kolonie Sheikh Miskin, deren öde Ruinen im blassen Mondlicht ragten. Das wirre Netz von Bewässerungskanälen jenseits in der Ebene brachte die Reihen durcheinander und behinderte den Marsch. Daher wurde auf abgeernteten Feldern Halt gemacht, um die Morgendämmerung abzuwarten. Der Mond war untergegangen, die Welt ringsumher schwarz und kalt. Die 3 Abteilungen kehrten von ihren nächtlichen Unternehmungen beladen mit Beute zurück. Ein englischer Flieger kreiste über uns, offenbar ungewiss, ob wir die arabische Armee wären. Yang gab Signale und das Flugzeug warf eine Nachricht ab, die besagte, dass Bulgarien sich den Alliierten ergeben habe. Wir hatten gar nichts von einer Offensive auf dem Balkan gewusst, so kam uns diese Nachricht einigermaßen überraschend und zusammenhanglos. Aber das eine schien klar. Das Ende nicht nur des großen Krieges, sondern auch unseres Krieges war nahe, und mit ihm Frieden und Ruhe. Später traf auch die Armee ein. Die Gärten und Haine bevölkerten sich, Jede ankommende Abteilung suchte sich den besten freien Platz zum Absatteln zwischen Feigenbäumen, unter Palmen und Oliven. Und ganze Wolken aufgescheuchter Vögel flogen mit ohrenbetäubendem Gelärm und Geschrei aus den Baumgruppen auf. Die Mannschaften führten ihre Tiere zum Fluss hinab, der sich zwischen üppig grünenden Büschen, Blumenbeeten und Obstkulturen dahinwand, uns fremd anmutenden Dingen nach all den Jahren des Wanderns durch öde Kalksteinwüsten. Die Bevölkerung von Sheikh Saad kam scheu und zaghaft herbei, sich die Armee Faisals anzusehen, um die sich schon so etwas wie eine Legende gesponnen hatte und die nun plötzlich hier bei ihrem Dorf erschienen war, an ihrer Spitze Namen von berühmtem oder berüchtigtem Klang. Talal el-Haridhin, Sherif Nasir, Nuri Shalan, Auda Abu Taji. Wir hinwiederum blickten mit heimlichem Neid auf ihr friedliches Bauerndasein. Während sich die Leute ihre vom langen Ritt steif gewordenen Glieder ein wenig vertraten, gingen wir zur Höhe hinauf bei den Ruinen, von wo aus man die weithin nach Süden sich dehnende Ebene überblicken konnte, im beruhigten Gefühl vollkommener Sicherheit. Zu unserer Überraschung entdeckten wir, gerade seitlich von uns, eine Kompanie des Feindes. Türken, Österreicher, Deutsche, mit 8 Maschinengewehren auf Packtieren. Sie strebten nach der Niederlage in Galiläa auf Damaskus zu und marschierten jetzt, wenn auch ohne Hoffnung, so doch sorgenfrei, denn sie glaubten sich an die 50 Meilen von jedem Krieg entfernt. Wir gaben kein Alarmzeichen, um unserer ermüdeten Truppe Ruhe zu lassen. Nur Dursi ibn Dugmi mit den Kafadji-Reitern und anderen des Stammes stiegen rasch in die Sättel, machten ausbiegend eine Umgehung und fielen, aus einer verdeckenden Schlucht hervorbrechend, über die Zurückgehenden her. Die Offiziere machten Miene zu Gegenwehr und waren augenblicklich niedergemacht. Die Mannschaften ergaben sich daraufhin, waren binnen 5 Minuten durchsucht und ausgeraubt und wurden dann in langen Reihen am Bewässerungskanal entlang bis zu einer gemauerten Viehhege getrieben, die als Gewahrsam geeignet schien. Unsere Stellung bei Sheikh Saad machte sich gut und reich bezahlt. Nach Osten zu, in der Ferne, sah man 3 oder 4 dunkle Menschenknäuel nordwärts sich bewegen. Wir schickten die Howitat gegen sie vor. Eine Stunde später kehrten sie lachend zurück, jeder ein Maultier oder Packtier am Zügel führend, verhungerte, müde, wunde Geschöpfe, stumme Zeugen vom Verfall der geschlagenen Armee. Ihre Reiter waren waffenlose Soldaten gewesen, auf der Flucht vor den Engländern. Die Howitat hatten es verschmäht, solcher Art Gefangene zu machen. »Wir haben sie den Burschen und Mädchen der Dörfer als Knechte geschenkt«, meinte Saal mit einem höhnischen Grinsen seines dünnlippigen Mundes. Später sahen wir hinter dem Hügel, hinter dem Dera lag, dichte Rauchwolken aufsteigen. Ein Reiter kam heran und berichtete, dass die Deutschen alle Magazine und die Flugzeuge in Brand gesteckt hätten und bereit ständen, die Stadt zu räumen. Dann warf ein englischer Flieger eine wichtige Meldung ab, die besagte, dass General Barrows Truppen bereits dicht vor Remte ständen und ferner, dass 2 türkische Kolonnen, die eine 4.000, die andere 2.000 Mann stark, von Dera bzw. Meserib in der Richtung auf uns hin im Rückzug wären. Meinem Dafürhalten nach waren diese 6.000 die Reste der 4. türkischen Armee, die auf Dera zurückgegangen war, und der türkischen 7. Armee, die der Armeegruppe des General Barrow gegenübergestanden hatte. Waren sie aufgerieben, so hatte unsere Aufgabe hier ein Ende. Doch um sicher zu gehen, mussten wir bis dahin Sheikh Saad unbedingt in Besitz halten. Um beiden Kolonnen gegenüberzutreten, waren wir nicht stark genug. Daher überließen wir die 4.000 ihrem Schicksal und entsandten gegen sie nur Khalid mit seinen Rwala, um sie in Flanke und Rücken dauernd zu beunruhigen. Die andere Kolonne von 2.000 Mann lag unserem Zugriff näher. Die Hälfte unserer regulären Truppen und die halbe Batterie Pisani sollten gegen sie vorgehen. Die Nacht war sehr dunkel. Ein kalter Wind schlug mir in heftigen Stößen von Süd und Ost her ins Gesicht. Nur dem Klang der Schüsse folgend, die der Wind herübertrug, und dem gelegentlichen Aufblitzen der Geschütze, erreichten wir schließlich das Kampfgelände. Über Felder und Täler strebten aufgelöste türkische Abteilungen in blinder Hast nordwärts. Die Dunkelheit hatte unsere Leute kühner gemacht, und sie waren dem Feind hart auf den Fersen, hingen sich wie Kletten an ihn. Jedes Dorf, an dem die Woge der Schlacht vorbeirollte, schloss sich dem Kampf an. Und in das Heulen des nächtlichen Windes mischte sich das Knattern von Gewehrfeuer, wildes Rufen und Schreien, einzelne ratternde Salven der Türken und das Dröhnen galoppierender Pferdehufe, wenn zwei Abteilungen von beiden Seiten tosend aufeinanderprallten. Der Feind hatte bei Sonnenuntergang Halt zu machen und ein Lager aufzuschlagen versucht, doch Khalid hatte ihm keine Ruhe gelassen und ihn wieder auf die Beine gebracht. Ein Teil marschierte, ein Teil war stehen geblieben, viele sanken mitten auf dem Wege vor Übermüdung in Schlaf. Ordnung und Zusammenhang hatten sich völlig gelöst. In verlorenen Haufen trieb die Masse der Türken im stürmischen Winter hin, schoss unsinnig in die Luft und lief bei jedem Zusammenstoß mit Freund oder Feind blindlings auseinander. Auch unsere Araber, in wirrem Durcheinander, fielen sich in der Dunkelheit oft gegenseitig an. Eine Ausnahme allein machten die deutschen Abteilungen. Und hier zum ersten Mal wurde ich stolz auf den Feind, der meine Brüder getötet hatte. Sie waren 2000 Meilen von ihrer Heimat entfernt, ohne Hoffnung im fremden, unbekannten Land, in einer Lage, verzweifelt genug, um auch die stärksten Nerven zu brechen. Dennoch hielten ihre Trupps fest zusammen, geordnet in Reih und Glied, und steuerten durch das wirrwogende Meer von Türken und Arabern wie Panzerschiffe, schweigsam und erhobenen Hauptes. Wurden sie angegriffen, so machten sie Halt, nahmen Gefechtsstellung und gaben wohlgezieltes Feuer. Da war keine Hast, kein Geschrei, keine Unsicherheit. Sie waren prachtvoll. Endlich fand ich in der Dunkelheit Khalid und bat ihn, seine Ruala wieder zusammenzurufen. Die Reste der weichenden Türken konnten der Landbevölkerung überlassen bleiben. Denn vielleicht gab es woanders wichtigere Arbeit. Bei Dunkelwerden nämlich hatte sich das Gerücht verbreitet, Deraa wäre vom Feind geräumt, und um die Wahrheit festzustellen, war Trat, der Bruder Khalids, mit einem Teil der Anasee dorthin geritten. Ich fürchtete einen Rückschlag für ihn, denn es mussten noch Türken in dem Platze sein, und längs der Eisenbahn und aus den Irbid-Bergen strömten noch weitere dorthin zurück. General Barrow war bei Remte stehen geblieben, und wenn er die Fühlung mit dem Feinde verloren hatte, musste eine starke Nachhut des Gegners im Rückmarsch auf Deraa sein. Nach Mitternacht kam ich nach Sheikh Saad zurück, wo eben die Boten Trats mit der Meldung von der Besitznahme von Deraa eingetroffen waren. Nasir brach sogleich dahin auf. Trotz aller Müdigkeit, ich war nun schon die vierte Nacht im Sattel, bestieg ich mein drittes Kamel und trabte in die Nacht hinaus Deraa zu. Auf dem gleichen Weg ritt Nuri Said mit seinem Stab im Vortrab seiner berittenen Infanterie. Ich schloss mich ihm an, bis im Osten das erste Grau sich zeigte. Dann hielt mich meine Ungeduld nicht länger bei dem gemächlichen Tempo der Pferde. Ich gab meinem Kamel die Zügel frei. Es war die große rebellische Baha, und mächtig ausgreifend ging sie los, in gleichmäßiger Gangart, wie Kolbenstöße einer Maschine, so dass ich, meine Begleiter auf Meilen hinter mir lassend, bei Anbruch des hellen Morgens ganz allein in Deraa einritt. Nasir residierte im Rathaus, setzte einen Militärgouverneur ein, nebst der nötigen Polizeitruppe, und ordnete eine genaue Durchsuchung der Stadt an. Ich ergänzte seine Anordnungen und ließ Wachen aufziehen bei allen Maschinenschuppen, Pumpstationen und den noch vorhandenen Material- und Proviantvorräten. Dann, in einstündigem Vortrag, entwickelte ich ihm ein genaues Programm aller Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit notwendig waren, wenn wir Herr der Lage bleiben wollten. Dem armen Nasir schien ganz wirr im Kopf zu werden. Dann ging ich, um General Barrow ausfindig zu machen. Gerade kam ein Mann von Westen her in die Stadt und berichtete, dass die Engländer auf ihn geschossen hätten und sich bereits zu einem Angriff gegen die Stadt entwickelten. Dem musste ich zuvorkommen und ritt daher, von Sagi begleitet, zum Buwaib hinauf, auf dessen Kamm eine indische Maschinengewehrabteilung in Stellung sichtbar wurde. Als uns die Inder herankommen sahen, richteten sie ihre Gewehre auf uns, sehr stolz auf ein so prächtig gekleidetes Ziel. Zum Glück erschien ein englischer Offizier, und ich konnte ihm erklären, wer ich sei. Tatsächlich waren die Engländer schon mitten in einer Angriffsbewegung gegen Dera. Während wir noch sprachen, bombardierten die englischen Flugzeuge den unglücklichen Nuri Said, der, als letzter von Sheikh Saad kommend, mit seinem Stabe eben in die Eisenbahnstation einritt. Um dem Einhalt zu tun, eilte ich hinunter zu General Barrow, der eben in seinem Wagen die vorgeschobenen Stellungen abfuhr. Barrow erklärte, dass er Wachen in den Ort legen müsste zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Ich unterrichtete ihn mit sanftester Stimme, dass die Araber bereits ihren Militärgouverneur eingesetzt hätten. Barrow sagte, seine Pioniere müssten die Pumpen bei den Brunnen nachsehen. Ich erwiderte, ihre Hilfe wäre uns willkommen. Barrow schnarrte, wir schienen ja hier schon ganz zu Hause zu sein. Jedenfalls aber müsste er Station und Eisenbahn besetzen. Ich wies auf eine Lokomotive, die eben die Station in Richtung auf Meserib verließ, und bat ihn, seine Posten dahin zu instruieren, dass sie sich nicht in den von uns eingerichteten Betrieb einmischten. Barrow hatte keinerlei Weisung erhalten in Bezug auf die Araber und daher geglaubt, sie wie ein besiegtes Volk behandeln zu müssen. So schaute er einigermaßen verdutzt rein, als ich ihm mit ruhiger Entschiedenheit erklärte, er wäre hier mein Gast, aber es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich nach dieser Versicherung zu richten. Mein Kopf arbeitete fieberhaft in diesen Minuten, um bei dem Zusammentreffen beider Völker die unseligen ersten Schritte zu vermeiden, durch die der fantasielose Engländer bei bestem Willen gemeinhin die nachgiebigen Eingeborenen der Zucht der Selbstverantwortung beraubt und eine Lage schafft, die wieder gut zu machen ist an Jahre der Werbung und allmählichen Reformen bedarf. Barrow fand sich in das Gegebene und bat mich nun, ihm Verpflegung und Fourage für seine Truppen zu beschaffen. Als wir auf den großen Platz in der Stadt kamen, zeigte ich ihm den kleinen seidenen Wimpel Nasirs am Eingang zu dem angeräucherten Gouvernementsgebäude mit einer gähnenden Schildwache daneben. Barrow richtete sich straff auf und grüßte den Wimpel. Ein Beben der Freude lief durch die umstehenden arabischen Offiziere und Soldaten bei dieser Ehrenbezeugung des englischen Generals. Inzwischen wurden von überall her noch türkische Mannschaften, Geschütze und Material eingebracht. Die Gefangenen konnten wir nach Tausenden zählen. Ein Teil wurde den Engländern übergeben, die sie nochmals zählten, die meisten wurden in die umliegenden Dörfer verteilt. Auch Azraq erhielt Kunde vom ganzen Umfang unseres Sieges. Faisal zog einen Tag danach in Dera ein, voran die Reihe unserer Panzerautos, hinter denen er in einem Vauxhall-Wagen folgte. Er nahm in den Stationsgebäuden Quartier. General Barrow, dessen Truppen jetzt verpflegt und ausgeruht waren, musste sich auf den Weg machen zu der befohlenen Vereinigung mit General Shovel, kurz vor Damaskus. Beide Heeresteile sollten gemeinsam in die Stadt einziehen. Er bat mich, mit den arabischen Streitkräften die rechte Flanke zu übernehmen. Das entsprach meinen Wünschen. Längs der Hedjasbahn ging bereits Nasir vor, in engster Fühlung mit der Hauptmasse der weichenden türkischen Heertrümmer, und zerrieb sie vollends durch ununterbrochene Angriffe bei Tag und Nacht. Ich persönlich hatte noch mancherlei zu tun und blieb daher noch einen weiteren Tag in Dera, froh der Ruhe in der Stadt nach dem Abzug der Truppen. Denn Dera lag am Rande der offenen Wüste, und die Masse Inder hatte mich irritiert, weil sie nicht hierher passte. Zur Wüste gehört der einzelne, schweigende Mann, der Sohn der Einsamkeit, abgeschieden von der Welt wie im Grabe. Diese Soldaten, in Trupps wie Schafe, schienen dieser Wüste unwürdig. Überhaupt empfand ich etwas Kümmerliches und Beengtes an der indischen Soldateska, ein Bewusstsein eigener Minderwertigkeit, eine wohlbedachte Unterwürfigkeit, grundverschieden von dem unbefangenen Freimut der Beduinen. Die Art, wie die britischen Offiziere mit ihren Leuten umgingen, entsetzte meine Leibgarde, der persönliche Ungleichheit ein fremder Begriff war. Zur Nacht lagerte ich mit meinen Leuten auf dem einstigen Flugplatz. Bei den halb niedergebrannten Schuppen lärmten sie und stritten sich nach Herzenslust, veränderlich und leicht erregbar wie der Spiegel des Meeres. Abdullah brachte mir, zum letzten Male den nach seiner Art gekochten Reis in der silbernen Schale. Nachdem ich gegessen hatte, versuchte ich, meine Gedanken in die Leere der Zukunft zu richten, aber mein Geist war ebenso leer, meine Träume verloschen wie Kerzen im Sturmwind des Erfolges. Vor mir lag unser Ziel, schon zu nah, um noch ein Ziel zu sein. Doch hinter mir lag das Werk zweier langer Jahre, und alle Mühsal war vergessen oder verklärt. Namen klangen mir durch den Sinn, alle herrlich in der Erinnerung. Rom, die Erhabene, Petra, die Strahlende, Azrak, die Stille, Batra, die Lichte. Aber die Menschen waren anders geworden. Der Tod hatte die Besten und Edelsten hinweggerafft, und die neue, hochmütige Gespreiztheit derer, die übrig geblieben waren, verletzte mich. Schlaf wollte nicht kommen. Noch vor Tag weckte ich daher Sterling und meine Fahrer. Wir stiegen in unseren Rolls, genannt der blaue Dunst, und machten uns nach Damaskus auf. Die weiche, schmutzige Straße war anfangs tief ausgefahren, dann mehr und mehr verstopft durch die vorrückenden Kolonnen und die Nachhut der Division Barrow. Wir bogen seitlich ab und fuhren querfeldein zu der einst von den Franzosen gebauten Bahnlinie, deren alte Schotterung uns einen zwar etwas holprigen, aber freien Weg gab, und wir ließen den Wagen laufen. Gegen Mittag sahen wir den Wimpel Barrows am Ufer des Flusses, wo seine Pferde getränkt wurden. Meine Leibgarde war schon nahe heran, und so bestieg ich mein Kamel und ritt zu ihm hinüber. Wie alle auf Pferde eingeschworenen Reiter dachte er über Kamele etwas verächtlich. In Dara hatte er geäußert, wir auf unseren Kamelen würden wohl kaum mit seiner Kavallerie Schritt halten, die Damaskus in drei starken Tagesmärschen erreichen könnte. Als er mich daher so frisch heranreiten sah, zeigte er sich etwas erstaunt und fragte, wann wir in Dara aufgebrochen wären. »Heute Morgen«, erwiderte ich. Seine Miene zog sich in die Länge. »Und wo gedenken Sie heute zur Nacht Halt zu machen?« »In Damaskus«, rief ich vergnügt und ritt davon. Ich hatte mir wiederum einen Feind gemacht. Ich kehrte zu Sterling zurück und wir fuhren weiter. In jedem Dorf ließen wir für den englischen Vortrab Nachricht zurück, wo und wie weit vom Feinde wir wären. Sterling und ich fanden die Vorsicht, mit der Barrow sich vorwärts bewegte, denn doch stark übertrieben. Jedes völlig einzusehende Tal wurde von Patrouillen abgesucht, jede verlassene Höhe von vorgeschobenen Abteilungen besetzt, und das alles bei einem Marsch durch befreundetes Land. Man sah daran so recht den Unterschied zwischen den raschen und sicheren Bewegungen unserer arabischen Irregulären und den behutsamen Methoden normaler Kriegführung. Bis nach Kiswe, hart südlich von Damaskus, war Ernstliches nicht zu befürchten. Und dort trafen wir mit der von Südwesten kommenden Division Chauvel zusammen. Außerdem näherte sich dort die Hedjas-Bahn unserer Straße. Längs der Bahnlinie aber befanden sich Nasir, Nuri Shalan und Auda mit den Stämmen, in Verfolgung jener feindlichen Kolonne von 4000 Mann, in Wirklichkeit waren es nahezu 7000, die von unseren Fliegern vor drei Tagen bei Sheikh Saad gemeldet worden war. Die Stämme hatten die ganzen drei Tage ununterbrochen mit dieser Kolonne im Kampf gelegen. Wir fuhren die Straße 3 Meilen zurück bis zu den Indern im Vortrab der Division Barrow und unterrichteten ihren alten, mürrischen Oberst davon, was die Araber unternommen hätten, um uns den letzten Rest des Feindes in die Hand zu liefern. Er schien wenig geneigt, sich die schöne Marschordnung seiner Kolonne durcheinanderbringen zu lassen, aber zuletzt ließ er doch eine Schwadron seitlich herausschwenken und sie mit aller Vorsicht über die Ebene hin gegen die Türken vorgehen, die ihre kleinen Gebirgsgeschütze ihr entgegenrichteten. Ein oder zwei Schrapnells krepierten in der Nähe der Schwadron, woraufhin der Oberst, zu unserem Entsetzen, denn Nasir hatte sich in Erwartung sicherer Hilfe stark exponiert, den Rückzug befahl und seine Kolonne rasch wieder auf der Straße zusammenzog. Wir eilten hin, das Auto in tollen Sprüngen querfeldein, und baten ihn, doch vor diesen kleinen Gebirgsschützen keine Bange zu haben, gegen seine leichten Maschinengewehre könnten sie kaum ankommen. Aber weder freundliches Zureden noch Drohungen vermochten den alten Mann zu bewegen, fernerhin auch nur einen Zoll breit vom Wege abzuweichen. Wir fuhren schleunigst die Straße zurück, um den höheren Vorgesetzten ausfindig zu machen. Ein Adjutant, den wir unterwegs trafen, sagte uns, dass die Inder dem General Gregory unterständen. Mit Hilfe unseres Freundes fanden wir denn auch den General und liehen ihm unseren Wagen, damit er der Brigade Kavallerie rasche Befehle zukommen lassen könnte. Eine Ordonnanz galoppierte zurück, um die reitende Artillerie vorzuziehen. Sie eröffnete denn auch bald ein wirksames Feuer, indes das Middlesex Kavallerieregiment vorging und, sich in die Araber einschiebend, über die türkische Nachhut herfiel. Als die Nacht herabsank, löste sich der Feind völlig auf, und Geschütze, Gepäck und Ausrüstung zurücklassend, strömten die Reste in eiliger Flucht in die Berge, den beiden Gipfeln von Mania zu, in der Meinung, sie kämen dort jenseits in sicheres Gelände. In dem sicheren Gelände jedoch stand Auda mit seinen Arabern bereit. Und in dieser seiner letzten Nacht des Kampfes tötete der alte Mann, was er nur töten konnte, fing, raubte, plünderte, bis ihm der dämmernde Tag zeigte, dass es nichts mehr für ihn zu tun gab. Das war das Ende der 4. türkischen Armee, die uns 2 Jahre lang den Weg gesperrt hatte. Dank Gregorys glücklichem Einschreiten konnten wir Nasir jetzt gerechtfertigt gegenübertreten. Wir fuhren nach Kiswe, wo wir, der Verabredung gemäß, um Mitternacht mit ihm zusammentreffen wollten. Hinter uns strömten die indischen Truppen in den Ort. Wir suchten nach einem einsamen Fleckchen, aber schon wimmelte es überall von Tausenden von Soldaten. Das Gelärm und Gewusel so vieler Menschen trieb mich umher, machte mich selbst ruhelos. In der Dunkelheit blieben meine Abzeichen unerkannt, und ich konnte nach Belieben umherstreifen, ein unbeachteter Araber. Und so, mitten unter Menschen meiner Rasse und dennoch abgeschieden von ihnen, kam ich mir wunderlich einsam vor. Die Mannschaften unserer Panzerwagen waren mir zu individuellen Persönlichkeiten geworden, weil es ja nur wenige waren und mir durch lange Kameradschaft verbunden. Auch hatten diese Monate schutzloser Preisgegebenheit an flammende Sonne und tobenden Wind sie wirklich zu ausgeprägteren und erfreulicheren Persönlichkeiten gemacht. Inmitten dieser Soldateska von Neulingen, Engländern, Australiern, Indern, gingen sie so fremd und scheu umher wie ich selbst, gekennzeichnet durch ihr unansehnliches Äußeres. Denn in wochenlangem, ununterbrochenem Tragen hatten sich ihre Kleider durch Schweiß und Gebrauch allmählich nach ihrem Körper geformt und waren mehr zu einer Art zweiter Haut geworden. Die anderen aber waren schmucke, adrette Soldaten, ein seltener Anblick nach 2 Jahren irregulären Wüstenkrieges. Und wieder kam mir das Geheimnis der Uniform zu Bewusstsein. Sie gibt einer Masse Festigkeit, Würde und etwas Überpersönliches. Gleichsam die Straffheit eines einzelnen aufrechten Mannes. Rings um die Biwaks der Soldaten lagerten die Araber in freien Schwärmen, ernst reinblickende Männer einer anderen Welt. Mein verschrobenes Pflichtgefühl hatte mich 2 Jahre lang in ihre Mitte verbannt. In dieser Nacht heute stand ich ihnen näher als den Truppen, und ich empfand das als einigermaßen beschämend. Dieser sich mir aufdrängende Kontrast, gemischt mit Heimweh, schärfte meine gereizten Sinne mehr denn je. Ich sah nicht nur die Ungleichheit der Rasse, hörte die Ungleichheit der Sprache, sondern konnte auch ihre Gerüche unterscheiden, die schwere, stockige, geronnene Säuerlichkeit verschwitzter Baumwolle über den arabischen Haufen und den muffigen Brodem der englischen Soldaten, diesen warmen Pissdunst zusammengepferchter Männer in Wollkleidern, beißend und atemversetzend wie Ammoniak, einen scharfen, gärenden Naphtageruch. Unser Krieg war zu Ende, wenngleich wir die letzte Nacht noch draußen in Kiswe lagern mussten, denn die Araber hatten uns berichtet, auf den Straßen wäre es gefährlich. Und wir verspürten keine Lust, unmittelbar vor den Toren von Damaskus etwa ruhmlos im Dunkeln unser Leben zu lassen. Die sportgewohnten Australier betrachteten diesen Feldzug gegen Damaskus mehr als eine Art Wettrennen, bei dem es für sie nur darauf ankam, den ersten Preis zu ergattern. Aber alle Heeresteile hatten sich der Gesamtleistung Allenbys einzufügen. Und der Sieg war einzig und allein das logische Ergebnis seines Genies – und der methodischen Arbeit Bartholomews, seines Generalstabschefs. Allenbys Operationsplan gemäß sollten die Australier die Gegend nördlich und westlich von Damaskus samt den Eisenbahnen besetzen und ausdrücklich abwarten, bis die südliche Kolonne der Engländer die Stadt erreicht hatte. Und wir selbst, die Führer der Araber, hatten beim Vorgehen auf Damaskus auf die bedeutend langsamer marschierenden Engländer gewartet, gewiss auch im Sinne Allenbys. Er hoffte, wir würden bei dem Einzug zugegen sein. Zum Teil, weil er wusste, wie viel mehr als eine bloße Siegesbeute den Arabern Damaskus bedeutete. Zum Teil aber auch aus rein sachlichen Gründen. Denn dank der von Faisal geführten arabischen Bewegung begegnete die Bevölkerung den Engländern freundschaftlich auf ihrem Vormarsch durch Feindesland, so dass sich ihre Transporte ohne Bedeckung auf den Straßen bewegen und Städte ohne militärische Besatzung verwaltet werden konnten. Bei ihrer voreiligen Einkreisung von Damaskus konnten die Australier entgegen ausdrücklichem Befehl gezwungen werden, in die Stadt einzudringen. Trafen sie dann auf Widerstand von irgendeiner Seite, so konnte das möglicherweise alle unsere Zukunftspläne zunichte machen. In dieser letzten Nacht vor einem möglichen Sturm auf die Stadt mussten wir also den Versuch machen, die Damaszener zu veranlassen, die englischen Armeen als ihre Verbündeten zu empfangen. Nun hatte das Damaskus-Komitee Faisals schon seit Monaten im Stillen alle Vorbereitungen getroffen, um bei einem türkischen Zusammenbruch die Zügel in die Hand zu nehmen. Wir brauchten daher nur mit ihnen in Fühlung zu treten, um ihnen die Bewegungen der Verbündeten mitzuteilen und was zunächst zu tun sei. So sandte der Nasir, als es völlig dunkel geworden war, die Ruala-Sheikhs in die Stadt. Sie sollten Ali Risa, den Vorsitzenden unseres Komitees, oder Shukri El-Aoubi, den zweiten Vorsitzenden, aufsuchen und ihnen mitteilen, dass am nächsten Morgen eine Schonung der Stadt möglich sein würde, falls sie sofort eine Regierung bildeten. Tatsächlich war das bereits, noch vor unserem Eingreifen, um 4 Uhr nachmittags geschehen. Ali Risa war nicht in der Stadt anwesend. Im letzten Augenblick hatten ihm die Türken ein Kommando bei ihrer aus Galiläa zurückgehenden Armee übertragen. Shukri aber hatte unerwartet Unterstützung bei den beiden Algeriern, den Brüdern Mohammed Said und Abd el-Kader, gefunden. Mit Hilfe ihrer Anhänger in der Stadt war noch vor Sonnenuntergang die arabische Flagge auf dem Stadthaus gehisst worden, während die letzten Staffeln der Deutschen und Türken daran vorüberzogen. Man erzählte sich, der letzte General habe der Flagge ironisch salutiert. Ich riet Nasir entschieden ab, schon jetzt die Stadt zu betreten. Es würde dort nur eine Nacht der Verwirrung geben, und es wäre seiner Würde angemessener, wenn er morgen in der Frühe feierlich einzöge. Er und Nuri Schalan hatten, ohne mein Wissen, die zweite Gruppe der Ruala-Kamelreiter, die mit mir am Morgen von Dera vormarschiert waren, nach Damaskus den Ruala-Sheikhs zu Hilfe geschickt. Somit hatten wir gegen Mitternacht, als wir zur Ruhe kamen, 4000 unserer Bewaffneten in der Stadt. Ich wollte ein paar Stunden schlafen, denn morgen stand mir viel bevor, aber ich konnte es nicht. Damaskus war der Brennpunkt unserer Gedanken gewesen, das uns stets vorschwebende Ziel in diesen 2 Jahren schwankender Ungewissheit, und mein Hirn war noch voll von all dem Wust der Ideen und Pläne, die während dieser Zeit verwirklicht oder verworfen worden waren. Zudem war Kiswe schwül von den Dünsten zu vieler Bäume, zu vieler Pflanzen, zu vieler Menschen. Ein kleiner Ableger, gleichsam der wimmelnden Welt da vor uns. Bei ihrem Abmarsch sprengten die Deutschen die Material- und Munitionsdepots in die Luft, so dass wir alle paar Minuten aufgeschreckt wurden vom Krachen der Explosionen, deren erste gleich den Himmel weithin in Flammen setzte. Bei jedem dieser Schläge schien die Erde zu beben, und wenn wir nach Norden blickten, sahen wir den fahlen Nachthimmel durchsprüht von garbenheller Punkte, den Granaten, die aus den gesprengten Magazinen mit ungeheurer Gewalt hoch in die Luft geschleudert, wie Raketenschwärme barsten. Ich wandte mich zu Sterling und sagte leise, »Damaskus brennt«, ganz krank bei dem Gedanken, die große Stadt in Asche zu finden, als Preis für ihre Freiheit. Als der Morgen graute, fuhren wir auf den Höhenrücken, der die Oase der Stadt südlich umgrenzt. Wir getrauten uns kaum, nach Norden hinzuschauen, aus Angst, nur eine Trümmerstätte zu sehen. Aber anstatt Ruinen lagen da stille Gärten in prangendem Grün. überdunstet vom frühen Nebel des Flusses, und durch seine Schleier hindurch schimmerte die Stadt, herrlich wie je, gleich einer Perle in der Morgensonne. Vom Aufruhr der Nacht war nichts mehr zu sehen als eine träge, hohe Rauchsäule, die in mürrischer Schwärze aus dem Speichergelände bei Kadem aufstieg, der Kopfstation der Hedjasbahn. Wir fuhren die gerade, eingedämmte Straße durch die bewässerten Felder hinunter, wo Bauern eben ihr Tagwerk begannen. Ein Reiter kam uns entgegengaloppiert. Als er unsere arabischen Kopftücher im Wagen erblickte, hielt er an und streckte uns mit fröhlichem Gruß eine gelbleuchtende Weintraube entgegen. »Gute Nachricht«, rief er, »Damaskus heißt euch willkommen.« Er war von Shukri el-Aoubi gesandt. Nasir war gerade hinter uns. Wir überbrachten ihm die Botschaft, denn ihm, dem Kämpfer in 50 Schlachten, gebührte die Ehre, zuerst seinen Einzug in die Stadt zu halten. Er und Nuri Schalan an seiner Seite setzten ihre Pferde in einen letzten Galopp der Stadt zu und verschwanden die lange Straße hinunter in einer Staubwolke, die zögernd zwischen den Berieselungskanälen in der Luft hängen blieb. Sterling und ich wollten ihm genügend Vorsprung lassen, und an einem kleinen Wasserlauf, kühl in der Tiefe einer steilen Rinne, hielten wir an, um uns zu waschen und zu rasieren. Eine kleine Abteilung indischer Truppen blickte misstrauisch musternd nach uns und unserem Auto und unserem Wagenführer in zerlumpter Militärhose und Waffenrock. Ich war ganz als Araber gekleidet, Sterling außer dem Kopftuch in der Uniform des englischen Stabsoffiziers. Der indische Unteroffizier, ein beschränkter und misslauniger Mann, glaubte, hier wären Gefangene zu machen. Als wir dann aus der Haft befreit waren, hielten wir es an der Zeit, Nasir zu folgen. In aller Ruhe fuhren wir die langgezogene Straße hinunter, die zu dem Regierungsgebäude am Ufer der Barada führt. Sie war umlagert von Menschen. Auf ihr, neben ihr, an den Fenstern, auf den Balkonen und Dächern standen sie dicht gedrängt. Viele weinten. Hier und da ertönten schwache Hochrufe. Einzelne der Kühneren riefen uns bei Namen, die meisten aber standen nur und schauten. Schauten, und die Freude leuchtete aus ihren Augen. Es war, als ginge es wie ein langer Seufzer durch die Reihen, uns geleitend vom Tor bis ins Herz der Stadt. Am Rathaus sah es anders aus. Seine Stufen und Treppen waren dicht besetzt von einer jauchzenden Menge, die schrie, sich umarmte, sang und tanzte. Man bahnte uns einen Weg in das Vorzimmer, wo der strahlende Nasir und Nuri Schalan saßen. Rechts und links von ihnen standen die Algerier, Abd el-Kader und Mohammed Said, sein Bruder. Ich war stumm vor Staunen. Mohammed Said sprang vor und schrie, dass sie beide, die Enkelsöhne Abd el-Kaders, des Emirs, zusammen mit Shukri el-Aoubi aus dem Hause Saladins gestern die Regierung gebildet und Hussein zum König der Araber ausgerufen hätten, vor den Ohren der gedemütigten Türken und Deutschen. Indes er noch weiter prahlte, wandte ich mich an Shukri, der kein Staatsmann war, aber von allen geliebt, ja fast ein Märtyrer in den Augen des Volks, um dessen Willen, was er von Jemal Pascha erduldet hatte. Er erzählte mir, dass die beiden Algerier als die einzigen in Damaskus zu den Türken gehalten hätten, bis sie sahen, dass sie davonzulaufen begannen. Dann wären sie mit ihren algerischen Anhängern in das Haus eingedrungen, wo das Komitee Faisals im Geheimen tagte, und hätten gewaltsam die Leitung an sich gerissen. Sie waren beide Fanatiker, deren Ideen von religiösen Motiven bestimmt wurden, nicht von der Vernunft. Ich wandte mich daher an Nasir, um ihn zu bewegen, von Anfang an ihrer Frechheit einen Riegel vorzuschieben. Doch da ereignete sich ein Zwischenfall. Das lärmende Gedränge um uns her teilte sich plötzlich, als wäre eine Ramme hineingetrieben worden. Menschen flogen rechts und links auseinander, stürzten mitsamt zerkrachenden Tischen und Stühlen zu Boden, indes das gewaltige Gedröhn einer mir bekannten Stimme alles übertönte und zum Schweigen brachte. In dem entstandenen freien Raum sah man jetzt Sheikh Auda Abu Taji in wilder Rauferei mit Sultan el-Atrasch, dem Oberhaupt der Drusen. Die beiderseitigen Anhänger gingen schon gegeneinander los, während ich, um sie zu trennen, rasch hinzusprang und dabei mit Mohammed el-Deylan zusammenprallte, den die gleiche Absicht bewegte. Mit vereinten Kräften gelang es dann, die beiden Kampfhähne auseinanderzubringen. Auda wurde einen Schritt zurückgedrängt, während Hussein el-Atrasch den leichteren Sultan rasch in die Menge schob und mit ihm in einen Nebenraum entwich. Dann sah ich mich nach Nasir und Abd el-Kader um, um nunmehr die Regierung ordnungsgemäß einzusetzen. Sie waren fort. Die beiden Algerier hatten Nasir in ihr Haus zu einer Erfrischung eingeladen. Das traf sich gut, denn es gab jetzt Dringenderes zu erledigen. Wir mussten der Öffentlichkeit zeigen, dass die alte Zeit endgültig vorbei und eine Regierung aus dem Lande selbst schon an der Macht war. Und dafür war Shukri als bereits regierender Präsident mein bestes Werkzeug. So machten wir uns denn in unserem Wagen auf, um uns mit Shukri in der Stadt zu zeigen. Sein Anblick in so erhöhter Machtstellung musste für die Bürgerschaft gleichsam das Wahrzeichen der vollzogenen Umwälzung selbst bedeuten. Als wir einzogen, hatten uns viele Hunderte von Menschen begrüßt, jetzt aber waren aus jedem Hundert Tausende geworden. Alles. Männer, Frauen, Kinder, die Viertelmillion dieser Stadt schien in den Straßen zu sein und nur darauf zu warten, dass unser Erscheinen den Funken der Begeisterung in ihre Herzen würfe. Damaskus wurde toll vor Freude. Die Männer schleuderten jubelschreiend ihre Tarbuschs in die Luft, die Frauen rissen ihre Schleier vom Gesicht. Die Hausbesitzer streuten Blumen, breiteten Teppiche und Vorhänge vor uns auf den Weg. Ihre Frauen lehnten sich, schreiend vor Lachen, durch die Gitterfenster und überschütteten uns mit ganzen Eimern von Wohlgerüchen. Die Derwische gaben die Läufer ab, vor und neben unserem Wagen, heulten und stachen sich mit Messern in wilder Raserei. Und über dem allgemeinen Geschrei der Menge und dem Kreischen der Frauen dröhnte wie in rhythmischem Gesang der Ruf tiefer Männerstimmen. »Faisal! Nasir! Shukri! Orens!« Wie eine Welle hub es an bei uns, rollte über die Plätze, den Markt, die langen Straßen hinunter zum Osttor, rund um die Stadtmauer, kam vom Medinator wieder zurück und wuchs bei der Zitadelle wie eine Mauer von Rufen um uns empor. Es wurde mir berichtet, Chauvel, der Führer der englischen Truppen, wäre soeben angekommen. Unsere Wagen trafen sich in der südlichen Vorstadt. Ich beschrieb ihm die Erregung in der Stadt und dass die neue Regierung einen geregelten Verwaltungsdienst nicht vor dem morgigen Tag garantieren könnte. Alsdann wollte ich mit ihm zusammenkommen, um alle für uns und die englischen Truppen notwendigen Maßnahmen zu besprechen. Bis dahin stände ich persönlich für die öffentliche Ordnung ein, bäte ihn aber nur, die englischen Truppen vorläufig noch außerhalb der Stadt zu belassen. Denn die Nacht würde innerhalb der Mauern einen Karneval sehen, wie ihn die Stadt seit 600 Jahren nicht mehr gefeiert hätte. Und das könnte denn doch die Disziplin der Truppen gefährden. Endlich gelang es uns, wieder nach dem Rathaus zu entwischen, denn wir mussten jetzt mit Abd el-Kader abrechnen. Die Algerier kamen zu der Begegnung in Begleitung ihrer Leibgarden. Es wurde eine recht stürmische Sitzung. Ich erklärte in meiner Eigenschaft als Vertreter Faisals ihre Zivilregierung von Damaskus hiermit für aufgehoben und ernannte Shukri Pascha Aubi zum interimistischen Militärgouverneur. Nuri Said wurde Kommandant der Truppen, Azmi erster Vertreter des Gouverneurs, Jemil Befehlshaber der Polizei. Wir machten uns ans Werk. Als Ziel schwebte uns vor, eine einheimische arabische Regierung auf einer möglichst breiten Grundlage zu bilden, die es gestattete, den Schwung und den Opfergeist der Erhebung für das Werk des Friedens nutzbar zu machen. Etwas von dem Prophetentum der Führer musste in das Neue mit hinübergenommen werden, damit es ein tragfähiger Untergrund würde für die 90% der Bevölkerung, die allzu ehrbare Bürger gewesen waren, um den Aufstand mitzumachen, auf deren Ehrbarkeit aber gerade der neue Staat ruhen musste. Rebellen, im Besonderen erfolgreiche Rebellen, sind schlechte Staatsbürger und noch schlechtere Staatsleiter. Faisal musste sich der traurigen Pflicht unterziehen, sich von seinen Kriegsgenossen zu trennen und sie durch jene Elemente zu ersetzen, die auch unter der türkischen Regierung wertvolle Dienste geleistet hatten. Nasir hatte zu wenig politischen Sinn, um das einzusehen. Nuri Said erkannte die Notwendigkeit, ebenso Nuri Shalan. Rasch sammelten sie einen ersten kleinen Stab erfahrener Beamter um sich und stürzten sich kopfüber in die Geschäfte. Zuvörderst Schaffung einer zuverlässigen Polizei. Ein Kommandant wurde ernannt, nebst den nötigen Unterkommandanten. Bezirke wurden eingeteilt und zugewiesen, der Pflichtenkreis festgesetzt, vorläufige Gehälter, Verträge, Uniformierung bestimmt. Der Apparat kam in Gang. Dann gab es Schwierigkeiten mit der Wasserzufuhr. Die Leitungen waren verstopft mit Menschen- und Tierleichen. Die Sache fand ihre Lösung durch Einsetzen einer Wasserinspektion mit den nötigen Arbeitertrupps. Umfangreiche Regulierungen wurden vorgenommen. Der Tag begann sich zu neigen. Alle Welt war auf den Straßen, voller Aufruhr und Erregung. Wir bestimmten einen Ingenieur zur Inbetriebnahme der Kraftstation und befahlen ihm, unter schweren Strafen auf jeden Fall die Beleuchtung der Stadt während der Nacht in Gang zu bringen. Waren die Straßen wieder beleuchtet, so war das sicherste Zeichen friedlicher Zustände. Es gelang auch, und die beruhigende Helligkeit trug ihr gutes Teil zur Ordnung bei an diesem ersten Abend nach dem Sieg, obwohl auch unsere neu geschaffene Polizei sich voller Eifer zeigte und die Obmänner der zahlreichen Stadtviertel ihre Patrouillen unterstützten. Dann der Sanitätsdienst. Alle Straßen waren angefüllt mit den Trümmern der vernichteten Armeen, herrenlosen Karren, Wagen, Bagage, Ausrüstungsstücken, Leichen. In den türkischen Reihen waren Typhus, Ruhr, Fleckfieber epidemisch gewesen, und viele Kranke waren in jedem Fleckchen Schatten am Wege niedergesunken und dort verendet. Nuri organisierte Straßenkehrertrupps, um die verpesteten Gassen und Plätze zunächst vom Gröbsten zu säubern. Er verteilte seine Ärzte in die verschiedenen Hospitäler und versprach ihnen Medikamente und Verpflegung für den nächsten Tag, falls irgendetwas aufzutreiben wäre. Ferner die Feuerwehr. Die Spritzen der Stadt waren von den Deutschen zerstört, und noch brannten die großen Vorratsschuppen der Armee und gefährdeten die Stadt. Mechaniker wurden angefordert, Sachkundige zum Dienst gepresst und zu den brennenden Schuppen gesandt, um den Flammen beizukommen. Die Gefängnisse. Wächter und Gefangene waren gemeinsam entsprungen. Schukri machte aus der Not eine Tugend und erließ eine allgemeine Amnestie, sowohl für politische und militärische wie gewöhnliche Delikte. Ferner die Versorgung der Stadt. Viele hatten seit Tagen kaum noch etwas zu essen gehabt. Was von Vorräten in den Armee-Proviantämtern nicht zerstört war, wurde zunächst unter die Hilfsbedürftigsten verteilt. Aber auch für die Allgemeinheit mussten Nahrungsmittel beschafft werden. Vorräte waren in Damaskus nicht vorhanden, und in 2 Tagen musste die Stadt hungern. Um wenigstens vorläufig Zufuhren aus den umliegenden Dörfern zu bekommen, musste das Vertrauen in die öffentliche Sicherheit wiederhergestellt, Bewachung der Straßen angeordnet und die von den Türken mitgeschleppten Tragtiere aus den eroberten Beständen ersetzt werden. Die Engländer wollten uns keine abgeben, daher ergänzten wir die fehlenden Tiere aus unseren Transportkolonnen. Zur ausreichenden und regelmäßigen Versorgung der Stadt musste die Eisenbahn in Betrieb gesetzt werden. Lokomotivführer, Heizer, Weichensteller, Rangierer, nebst dem nötigen Beamtenpersonal wurden herangezogen und sofort wieder zum Dienst verpflichtet. Dann die Telegrafen. Unterpersonal war vorhanden und willig, aber Betriebsleiter mussten gefunden und Streckenarbeiter abgesandt werden, um die Linie wiederherzustellen. Die Post konnte noch 1 oder 2 Tage warten, aber dringend notwendig war die Beschaffung von Quartieren für unsere Truppen und die Engländer. Ebenso dringend die Öffnung der Läden, die gesamte Wiederaufnahme von Handel und Wandel und als Vorbedingung dazu eine gesunde Währung. Der Geldkurs war völlig zerrüttet. Die Australier hatten Millionen von türkischen Noten erbeutet, nur Papiergeld war im Umlauf, und mit vollen Händen damit um sich geworfen, so dass sie fast wertlos waren. Ein Soldat hatte einem Jungen, der ihm 3 Minuten das Pferd hielt, eine 500-Pfund-Note dafür gegeben. Young versuchte sich auch als Finanzminister und stützte den Kurs mit dem Rest unseres Ackerbar-Goldes. Aber neue Noten mussten ausgegeben werden, was die Druckerpressen in Anspruch nahm, und kaum war das in Gang gebracht, als dringend Zeitungen verlangt wurden. Auch mussten die Araber als Erben der türkischen Verwaltung die Einwohnerlisten, Grundbücher und Eigentumsurkunden übernehmen, doch die alten Beamten machten Feiertag. Während die Stadt noch hungerte, wurden wir von Requisitionen bedrängt. General Shovel hatte 40.000 Pferde und kein Korn Fourage. Wurde ihm das nötige Futter nicht geliefert, so trieb er es sicherlich gewaltsam ein. und das eben erst entzündete Licht der Freiheit musste verlöschen wie ein Streichholz. Der Bestand des neugeborenen Staates Syrien hing daran, dass wir ihn zufriedenstellten, und besondere Rücksicht war nicht von ihm zu erwarten. Alles in allem war es ein recht arbeitsreicher Abend, aber endlich machten wir für heute Schluss, indem wir das Personal fortschickten. Unsere Absicht war, mehr ein provisorisches Gerüst zu schaffen als einen fertigen Bau. Doch die Dinge ließen sich so überraschend gut an, dass, als ich am 4. Oktober Damaskus verließ, Syrien de facto eine fertige einheimische Regierung hatte. Und sie hielt sich 2 Jahre lang am Ruder, in einem eroberten, vom Krieg verwüsteten Lande, ohne fremde Hilfe und gegen den Willen einflussreicher Elemente unter den Alliierten. Später saß ich dann allein in meinem Zimmer und versuchte nach diesem ereignisreichen Tage eben meine Gedanken ein wenig zu sammeln, als die Muezzin begannen, den abendlichen Gebetruf über die im hellen Licht strahlende und feiernde Stadt durch die feuchte Nacht zu schicken. Von einer Moschee ganz dicht bei meinem Fenster rief ein Muezzin mit besonders reicher, klangvoller Stimme. Unwillkürlich lauschte ich seinen Worten. »Gott allein ist groß. Ich bezeuge, es gibt keine Götter außer Gott, und Mohammed ist sein Prophet. Kommt zum Beten, kommt zum Heil. Gott allein ist groß. Es ist kein Gott, denn Gott.« Zum Schluss senkte er seine Stimme um 2 Töne, fast wie zum Sprechen, und fügte leise hinzu: »Und er hat uns viel Gnade erwiesen am heutigen Tag, o Volk von Damaskus.« Das Geschrei in den Straßen verstummte, und ein jeder schien dem Gebetruf zu gehorchen an diesem ersten Abend wahrer Freiheit.